Tiefe Nacht umgab Valley, als sie die Augen wieder aufschlug. Erloschen war der Feuerschein, verstummt das Geläut. In der Schlucht tief unten donnerte eintönig die Ache, und über ihrem Haupte stand hoch am Himmel ein Stern. Sie blickte zu ihm auf, lange regungslos auf dem Rücken liegend, und er schaute auf sie herab wie ein Blick der Verzeihung. Eine wunderbare Tröstung wehte durch die Nacht. Über die fiebernde Stirn strich kühlend der Wind, und sie richtete sich auf und begann, ihre Gedanken zu sammeln. Es konnte nicht spät sein. Der Mond war noch nicht aufgegangen. Das Feuer war also rasch gelöscht. Es mußte ja auch so sein, wo alle dabei waren und augenblicklich helfen konnten. Wie hätte da ein Brand um sich greifen können? Sie wußte nicht, wie ihr war. Sie prüfte sich bis auf den Grund ihrer Seele, und sie konnte sich nicht schuldig fühlen. Sie hatte es ja nur getan aus Notwehr, um die Verfolger von sich abzuhalten, indem sie ihnen etwas anderes zu tun gab. Sie wußte wohl, dass man sie nun Mordbrennerin nennen werde. Aber war sie's? Sie hob den Blick zu dem Stern über ihr. Es war, als spräche sie sich jetzt zum ersten Mal ganz allein mit dem lieben Gott aus, und was er ihr sagte, war Versöhnung. Friedlich schaute der reine Nachthimmel auf sie nieder. Diesem Himmel zulieb hatte sie's ja getan. Nur unter dieser hochgewölbten Sternenkuppel hat ihre Brust Raum zum Atmen. Gefangen liegen im dumpfen Keller ohne Luft, ohne Licht, Wochen, Monate lang, bis sie in das Haus des verhaßten Werbers flüchten würde und zu Spott und Schande vor ihrem Vater auf den Knien öffentlich Buße tun. Das war mehr als der Tod. Das war eine Unmöglichkeit. Das Mädchen, das 6 Monate lang mutterseelenallein in der rauen Herberge der Ferner zu Gaste war, das mit den wilden Gesellen, die dort hausen, dem Sturm, dem Hagel und Regen, die Nächte durchwacht, dessen Stirn das Feuer des Himmels geküsst, bevor es zur Erde niederzückte, das hoch in den Wolken der Donner in seiner ganzen Furchtbarkeit umtost, bevor er seine Kraft in den Lüften zerteilte, das Mädchen, das fast täglich sein Leben eingesetzt, wenn es über abgrundtiefe Felsspalten wegsprang, um eine verstiegene Geist zu retten. Das Mädchen konnte sich nicht mehr fügen in die Begriffe und die Tyrannei des kleinen Sinns, konnte sich nicht knebeln lassen wie ein Tier, mußte sich wehren auf Leben und Tod. Die Menschen hatten kein Recht mehr an sie. Sie hatten sie hinausgestoßen und zur Gefährtin der Elemente gemacht. Was Wunder, daß sie einen der wilden Gefährten, das Feuer, zu Hilfe rief in dem Kampf gegen die Menschen. Sie konnte sich das alles nicht klar machen. Sie hatte nicht gelernt, über sich selbst nachzudenken. Sie wußte nicht, warum. Aber sie fühlte, daß Gott nicht mit ihr rechnete, daß er von seiner Höhe herab mit einem anderen Maß messe als die Menschen. War ja auch ihr von ihrem Ferne herab alles so klein erschienen, was sie in der Tiefe für groß gehalten. Wie mußte es erst ihm sein, da droben im Himmel? Gott allein verstand sie. Mochten sie die da unten für eine Verbrecherin halten. Gott sprach sie frei. Jetzt erhob sie sich und schüttelte die Last von der Seele ab und war wieder die Alte, rüstig und zuversichtlich, stark und frei. »Jetzt, Hansl, was fangen wir an?« fragte sie den Geier, mit dem sie sich in Ermangelung jeder Ansprache laut zu reden gewöhnt hatte. Hansl stellte eben irgendeinen nächtlichen Gewürm nach, erwischte es und verschlang es. »Du hast recht«, sagte Wally, »unser Brot müssen wir suchen.« »Du hast's gut, du findst's überall, aber i?« Plötzlich wurde Hansl unruhig, flog auf und spähte nach etwas in der Ferne. Da fiel es Wally ein, daß man sie nun, da das Feuer gelöscht sei, suchen könne und sie weiter müsse, so schnell wie möglich. Aber wohin? Ihr erster Gedanke war Sölden. Aber das Blut stieg ihr ins Gesicht. Konnte da nicht der Josef denken, sie liefe ihm nach? Und sollte er sie in der Schmach und Schande sehen, arm von zu Hause entlaufen, verpönt und verschrien als Brandstifterin? Nein, so sollte er sie nicht sehen, er am wenigsten, lieber laufen, soweit der Himmel blau. Und ohne sich weiter zu besinnen, nahm sie den Geier auf die Schulter, das einzige Hab und Gut, das sie beschwerte, und ging der Richtung zu, von der sie am Morgen gekommen, nach Heiligkreuz. 2 Stunden war sie gegangen, ihre Füße waren wund und sie war zum Tode erschöpft. Da tauchte der Turm von Heiligkreuz in der Dunkelheit vor ihr auf, und wie das Licht in einem Leuchtturm schimmerte durch die offene Glockenstube der aufgehende Mond und zeigte der ziellosen Wanderin die Richtung. Taumelnd vor Müdigkeit schleppte sie sich durch das schlafende Dorf der Kirche zu. Dann und wann schlug ein Hund an, wo sie mit leisem Fuß vorüberschritt. Wer sie jetzt erwischte, der mußte sie für eine Diebin halten. Sie zitterte, als wäre sie's wirklich. Was war aus der stolzen Stromminger Walli geworden? Hinter der Kirche war das Pfarrhaus. Neben der Tür stand eine hölzerne Bank, und von den kleinen Fenstern hing das Gestrüpp abgeblühter Bergnelken aus den hölzernen Kästchen darauf nieder. Hier wollte Walli den Tag abwarten. Der Pfarrer würde sie doch wenigstens vor Misshandlungen schützen. Sie legte sich auf die Bank, den Hansl setzte sie auf die Lehne zu ihren Häupten, und nach wenigen Augenblicken forderte die Natur ihr Recht. Sie schlief ein. »Herr meines Lebens, was ist mir da für ein Findling beschert?« klang es Walli ins Ohr, und als sie die Augen aufschlug, war es heller Tag, und niemand anders als der Herr Kurat selbst stand vor ihr. »Gelobt sei Jesus Christus«, stammelte Walli verlegen und fuhr mit den Beinen von der Bank herunter. »In Ewigkeit Abend, mein Kind, wie kommst du hierher? Wer bist du, und was ist das für ein seltsamer Begleiter, den du da bei dir hast? Man könnte sich fast fürchten«, sagte der geistliche Herr freundlich lächelnd. »Hochwürdigen Gnaden«, sagte Walli einfach, »ich hab was Schweres auf dem Gewissen, und ich möchte Ihnen gern beichten. Ich heiß Walburg und gehörn Stromminger vom Höchsthof auf der Sonnenplatten. Ich bin daheim davongelaufen. Wisst's, ich hab Händel mit dem Gellner Vinzenz und hab ihm ein Loch in den Kopf geschlagen, und dann hab ich meinen Vater Scheuer anzünd.« Der Pfarrer schlug die Hände zusammen. »Gott steh uns bei! Was für Geschichten! So jung und schon so bös!« »Hochwürden, ich bin sonst nicht bös, gewiss nicht. Ich kann keiner Fliegen nichts leid tun, aber sie haben es danach gemacht«, sagte Walli und schaute den Kurat mit ihren großen, ehrlichen Augen an, dass er ihr glauben mußte, er mochte wollen oder nicht. »Komm herein«, sagte er, »und erzähl mir, aber das Ungetüm ist draußen.« Er meinte den Geier. Walli schwang den Geier in die Luft, daß er auf das Dach flog, und folgte dem Herrn in das kleine Haus. Er ließ sie in die Stube treten. Da war es ganz still und friedlich. Im Alkoven stand eine rohe hölzerne Bettstelle mit zwei gemalten flammenden Herzen, die für den Herrn Kuraten die Herzen unseres Heilandes und der Jungfrau Maria bedeuteten. Über dem Bett war ein Weihwasserkesselchen von Porzellan und ein Brett mit Erbauungsbüchern. Im Zimmer waren noch mehrere Schäfte mit anderen Büchern und ein altes Schreibpult, eine braune Holzbank hinter einem großen, schweren Tisch, einige Holzstühle, ein Betschemel unter einem großen Kruzifix mit einem Kranz von Edelweiß und ein paar bunte Lithographien des Papstes und verschiedener Heiliger. Von der Decke herab hing ein Käfig mit einem Kreuzschnabel. Eine uralte Kommode mit bessingenen Löwenköpfen, welche Ringe zum Aufziehen der schweren Schublade im Maul hatten, bildete das Prachtstück. Auf dieser Kommode waren allerhand schöne Dinge. Ein Heiligenschrein mit einem geschnitzten Heiligen, ein Glaskästchen mit einem wächsernen Christuskind in rotseidener Wiege, ein gläsernes Spinnrädchen und ein vergilbter künstlicher Blumenstrauß der Art, wie sie in den Klöstern gemacht werden, in einer gelben Vase und einer Glasglocke. Ein Schächtelchen mit kleinen bunten Muscheln, ein winziges Bergwerk in einer Flasche und als Mittelstück ein Krippchen aus Moos und funkelnden Glimmersteinchen mit feingeschnitzten Tier- und Menschenfigürchen. Auch an einigen schönen Tassen und Kannen fehlte es nicht neben den heiligen Gegenständen, und den Schlussstein bildeten rechts und links von der Geburt Christi zwei kristallene Salzfässchen, und das alles war so sauber gehalten, als gäbe es keinen Staub auf der Welt. Diese Kommode mit den verschiedenen kunstreichen Gegenständen war der kindliche Altar, den der einsame Priester 6000 Fuß hoch über dem Meere und über der modernen Kultur dem Gott der Schönheit errichtet hatte. Hier stand er wohl manchmal, wenn draußen der Schnee wirbelte und der Sturm an dem hölzernen Häuschen rüttelte, und blickte sinnend in die kleine, niedliche, gedrechselte Welt hinein, schüttelte lächelnd das Haupt und sagte: »Was doch die Menschen nicht alles machen!« Ganz dasselbe dachte Walli, als ihr Blick im Vorbeigehen schüchtern über die wunderhaften Sächelchen glitt. Wie reich auch ihr Vater war, solche Dinge hatten sich nie in sein Haus verirrt. Was hätten auch die plumpen Bauern damit anfangen sollen? In ihrem ganzen Leben hatten sie so etwas nicht gesehen. Sie, der schon ein Spinnrad neben ihren Sensen und Heugabeln als der Inbegriff aller Zierlichkeit erschien. Es war ihr ordentlich zumute, als könne sie sich in diesem Stübchen nicht regen, ohne etwas zu zerbrechen, und als müsse sie hier ganz besonders manierlich sein. Sie wollte unwillkürlich an der Tür die schweren eisenbeschlagenen Bergschuhe ausziehen, um die glatten, weißgescheuerten Dielen nicht zu verderben, aber der Herr Kurat litt es nicht, und so trat sie denn so leise auf, als sie nur konnte, und setzte sich geziemend auf das äußerste Ende der Bank, die ihr der Herr anbot. Der Geistliche ließ sein freundliches, klares Auge beobachtend auf ihr ruhen und sah, daß sie den erstaunten Blick nicht von den Zieraten auf der Kommode abwenden konnte. Der alte Herr war ein Menschenkenner. »Du möchtest dir wohl meine hübschen Sächlichen ansehen. Tu es, mein Kind, du hast sonst keine rechte Sammlung für die ernsten Dinge, die wir besprechen wollen.« Und er führte Wally zu der geheimnisvollen Kommode und erklärte ihr alles und erzählte ihr, wo er es herhabe. Wally traute sich nicht zu sprechen und sah und hörte voll Ehrerbietung. Als sie bei der Krippe als dem Besten und Letzten angekommen waren, sagte der Herr Kurat, »Siehst du, das ist Jerusalem da hinten, und das sind die heiligen drei Könige, die zum Christuskind wallfahrten. Schau, das ist der Stern, der sie führt, und da liegt das Kindlein in der Krippe und ahnt noch nicht, dass es geboren ist, um zu leiden für die Sünden der Welt. Denn es kann noch nicht denken und hat keine Erinnerung mit herübergenommen aus seiner himmlischen Heimat, dieweil der Gottessohn eben nur ein rechtes Menschenkind werden mußte, wie jedes andere. Sonst hätten ja die Menschen sagen können, das sei keine Kunst, so gut und geduldig zu sein wie Jesus Christus, wenn man Gottes Sohn sein, göttliche Kraft habe. Und einem solchen Vorbild könne man nicht nachahmen, wenn man ein gewöhnlicher Mensch sei. Sie sagen das auch leider jetzt noch oft genug und sündigen fort darauf hin.« Wally schaute das nette, nackte Kindlein an mit seiner Goldpapierglorie, wie es so geduldig da drin lag, und hörte die Worte des Pfarrers und wie sie sich den strengen, finsteren Herrgott am Kreuze als armes, hilfloses, zum Leiden geborenes Menschenkind dachte. Da erbarmte sie sich seiner, und es tat ihr leid, daß sie gestern an dem Totenbett der Lukhart so grob mit dem armen Gekreuzigten gewesen war. »Aber warum hat er sich auch alles gefallen lassen?« sagte sie unwillkürlich mehr zu sich selbst als zu dem hochwürdigen Herrn. »Weil er den Menschen zeigen wollte, daß man nicht Böses mit Bösem vergelten und sich nicht rächen soll, denn Gott hat gesprochen, mein ist die Rache.« Wally wurde rot und schlug die Augen nieder. »Jetzt komm, mein Kind«, sagte der kluge Mann, »und leg deine Beichte ab.« »Dies wird kurz beieinander sein, Hochwürden«, sagte Wally. Und ehrlich, wie sie stets gewesen, erzählte sie ohne jede Beschönigung, wenn auch mit schüchtern gedämpfter Stimme, wie alles gegangen, und bald war dem Beichtiger der ganze Zusammenhang klar. Ein gewaltiges Lebensbild hatte sich, mit groben Zügen hingeworfen, vor ihm entrollt, und ihn jammerte des edlen jungen Blutes, das da zwischen schroffen Menschen verwilderte. Lange saß er still und blickte sinnend vor sich hin, als Wally geendet hatte. Sein Blick haftete an einem alten, zerlesenen Buch auf seiner Bücherschaft an der Wand. Ein Fremder, den er gastlich aufgenommen, hatte es ihm geschenkt. Auf dem Einband stand mit Golddruck das Nibelungenlied. »Herr Pfarrer«, sagte Wally, die das Nachdenkliche in seinen Zügen für den Ausdruck des Vorwurfs hielt, »es ist halt auz viel zusammengekommen. Ich hab halt grad nach dem Zorn wegen der armen Lukhart im Leib gehabt, und da schlagt der auch noch nach dem Glättenmeier. Schaut's, ihr habt den alten Mann nicht schlagen sehen können, um alles nicht, und wann's dann nochmal so kam, so mach ich's grad wieder so, und der Mordbrennerin bin ich doch nicht, wenn's mich gleich so heißen werden. Geltens? Wenn man's Haus am hellen Tag anzündet, wo alle Leute dabei sind, da ist man kein Brandstifter nicht. Ich hab mir halt nimmer z'helfen gewusst, und da hab ich denkt, wann's löschen müssen, können's mir nicht nachspringen. Und wann desse Sünd ist, nachher weiß ich auch nicht, wie man's halt machen soll auf der Welt, wo die Leute so bös sind und einem alles Ungemach antun.« »Man soll es machen wie Jesus Christus, dulden und tragen«, sagte der Geistliche. »Mist's, Hochwürden«, fuhr Wally heftig heraus, »wann der Herr Jesus Christus alles mit sich hat machen lassen, so hat er gewusst, warum. Der hat die Leute was lehren wollen. »Ich wüsste aber nicht, für was ich's tät, denn von mir will doch niemand nix lerne, im ganzen Ötztal. Und wann ich mich noch so geduldig hätte in den Keller sperren lassen, es war ganz für nix gewesen, dann hätt sich niemand kein Beispiel dran genommen, aber mich hätt's mein Leben kostet.« Einen Augenblick besann sich der Pfarrer. Dann richtete er seine freundlichen, überschauenden Augen auf Walli und schüttelte den Kopf. »Du unbändiges Kind, du, möchtest du nicht mit mir auch schon wieder Streit anfangen? Sie haben dich arg verstört und aufgereizt, dass du überall Feinde und Widerspruch witterst. Komm nur zu Atem und merk, wo du bist. Du bist bei einem Diener Gottes, und Gott sagt, ich bin die Liebe. Das soll dir kein bloßes Wort sein. Ich will dir zeigen, dass es wahr ist. Ich will dir sagen, dass, wenn auch alle Leute dich hassen und verdammen, der liebe Gott dich doch lieb hat und dir verzeiht. Was du bist, das haben die harten Menschen, die rauen Berge und die wilden Wetter aus dir gemacht. Und das weiß der liebe Gott recht wohl, denn er sieht dir ins Herz und sieht, dass dein Herz gut und rechtschaffen ist, wie du auch gefehlt hast. Und er weiß, dass in der Wildnis keine Gartenblumen wachsen und dass grobe Äxte kein fein Bildwerk schnitzen. Aber nun pass auf. Findet unser Herr und Meister so ein grob Schnitzwerk von besonders gutem Holze, das ihm der Mühe wert dünkt, was Besseres draus zu machen, so nimmt er wohl selber einmal das Messer und schnitzelt das verfuschte Menschenwerk zurecht, dass noch was Hübsches draus wird. Nun meine ich, du sollst recht Acht geben, dass du dein Gemüt nicht noch mehr verhärtest, denn schau, wenn unser Herrgott so ein paar Schnitt getan hat und er findet das Holz zu hart, so verdrießt ihn die Mühe und er wirft die Arbeit weg. Hab ja Acht, mein Kind, dass dein Herz weich sei und nachgebe unter Gottes bildnerischen Finger. Wenn ein harter Druck dich unerträglich dünkt, so sei fügsam und denke, du spürst die Hand Gottes, die an dir arbeitet. Und wenn ein Schmerz dir scharf in die Seele schneidet, so denke nur, es sei Gottes Messer, das die Unebenheiten herausschneidet. Verstehst du mich? Walli nickte etwas unsicher mit dem Kopf. Nun, sagte der alte Herr, ich will dir's noch deutlicher machen. Was möchtest du lieber sein? Ein roher Stock, mit dem man die Leute totschlagen kann und den man, wenn er morsch wird, zerbricht und verbrennt? Oder so ein feines Heiligenfigürchen, wie jenes dort, das man in ein Bildstöckchen stellt und andachtsvoll verehrt? Jetzt hatte Walli ihn begriffen und nickte lebhaft. Ja, Freili, lieber so eine heilige Figur. Nun siehst du, grobe Fäust haben einen rohen Stock aus dir gezimmert, aber Gottes Hand kann so ein Heiligenbild aus dir schnitzen, wenn du tust, was ich dir eben sagte. Walli sah den Pfarrer mit großen, erstaunten Augen an. Es war ihr ganz eigen zumute, vergnügt und doch zum Weinen. Nach langem Schweigen sagte sie schüchtern, »Ich weiß nicht, wie das ist, aber bei euch ist alles anders als anderswo, Herr Pfarrer. So hat nur kein Mensch mit mir geredet. Der Herr Kurat von Sölden hat immer gescholten und vom Teufel und unsere Sünden gesprochen, und ich hab gar nicht gewusst, was er will, denn ich hab selbiger Zeit nur gar nix Böses getan gehabt. Aber ös redet's doch mit einem, dass man's verstehen kann, und ich mein, wenn ihr bei euch bleiben könnt, da fährst man am wöhlsten. Ich wollt gewiss Tag und Nacht arbeiten und mein Stückel Brot verdiene.« Der Kurator überlegte lange, dann schüttelte er traurig den Kopf. »Es geht nicht, du armes Kind. Wenn ich's noch so bedenke, es geht nicht. Wenn ich dir im Namen Gottes vergeben kann, vor den Menschen darf ich's nicht. Denn Gott sieht die Absicht, die Menschen sehen nur die Tat. Ein anderes ist der Geistliche im Beichtstuhl, ein anderes in der Gemeinde. Im Beichtstuhl ist er der Verkünder der Gnade, in der Gemeinde ist er der Vertreter des Gesetzes. Er muß die Menschen aneifern durch Wort und Beispiel, das Gesetz zu ehren und zu halten. Denke, was würden die Leute sagen, wenn der Pfarrer eine offenkundige Brandstifterin bei sich aufnähme? Würden sie's verstehen, warum ich's tät? Niemals, sie würden nur daraus schließen, dass ich die Brandstifter in Schutz nehme und darauf sündigen. Und wenn wir demnächst eine recht boshafte Brandstiftung erlebten, so müsste ich mir bitter vorwerfen, dass ich den Leuten durch meine Nachsicht gegen dich Mut dazu gemacht hätte. Kannst du das einsehen und es ohne Murren hinnehmen als die unvermeidlichen Folgen deiner Tat? Ja, sagte Walli dumpf, und ihre Augen röteten sich von verhaltenen Tränen. Dann stand sie rasch auf und sagte schroff, so danke ich schön, Herr Pfarrer, und wünsch guten Morgen. Hehe, rief der Pfarrer, gleich wieder oben aus? Was meinst, wär's nicht näher durch die Wand als durch die Tür? Ich ging an deiner Stelle lieber durch die Wand. Vali blieb beschämt stehen und sah zu Boden. Der alte Herr ließ mit komischer Verwunderung seine Augen auf ihr ruhen. »Was wird das kosten, bis das rasche Blut gebändigt ist? Läuft denn gleich so fort? Sag ich denn, ich wollte dich deinem Schicksal überlassen, wenn ich dich nicht bei mir zu Hause behalten will? Zuerst frühstückst du mit mir, denn essen muß der Mensch, und Gott weiß, wie lange du nichts mehr gegessen hast. Dann wollen wir weiterreden.« Er ging an ein Schiebfensterchen, das nach der Küche führte, und rief der alten Magd, das Frühstück für drei zu richten. Dann setzte er sich an ein einfaches Schreibpult und schrieb der Walli ein paar Namen von Bauern auf, die er als brave Leute kannte. »Schau, da hast du ein ganzes Verzeichnis von rechtschaffenen Männern und Frauen im Ötztal und Gurglertal«, sagte er zur Walli. »Bei denen sucht ihr einen Dienst. Hinten in den Bergen weiß man noch nichts von deinem Vergehen, und bis man's erfährt, kannst du dich schon als brave Magd bewährt haben, so dass die Leute ein Auge zu drücken. Auf mich darfst du dich nicht berufen, doch du bist groß und stark wie ein Mann, sie werden dich gern nehmen. Du kannst tüchtig arbeiten und dich nützlich machen, wenn du willst. Aber gehorchen musst du lernen, musst dich schicken in Brauch und Ordnung, sonst geht's nicht. Ich verlange nicht von dir, dass du zu deinem Vater zurückkehrst und dich in den Keller sperren lässt, denn das wäre eine unwürdige Strafe und würde mehr bei dir verderben als gut machen. Ich verlange auch nicht, dass du den Vinzenz aus Gehorsam gegen den Vater heiratest und dich für dein Leben unglücklich machst. Aber ich verlange von dir, dass du dein wildes Wesen im Dienste braver Leute in vernünftiger, geregelter Tätigkeit bändigst und wieder ein brauchbares Glied der menschlichen Gesellschaft wirst. Versprichst du mir das?« »Ich will's probieren«, sagte Walli in ihrer unerschütterlichen Ehrlichkeit. »Nun, das ist alles, was ich vorderhand von dir verlange, denn ich weiß wohl, dass du mit gutem Gewissen nicht mehr widersprechen kannst. Aber versuche es mit redlichem Willen und denke immer, dass der liebe Gott so hartes Holz wegwirft. Ich will heute noch zu deinem Vater gehen und ihm ins Gewissen reden, dass er dir verzeiht und sich mit dir aussöhnt oder dich wenigstens nicht weiter verfolgt. Gib mir bald Bericht, wo du bist, dass ich dir schreiben kann, wie die Dinge stehen.« Die Marianne brachte das Frühstück und der Pfarrer sprach das Morgengebet. Auch Walli faltete andächtig die Hände und bat aus tiefster Seele den lieben Gott, er möge ihr doch helfen, gut und brav zu werden. Es war ihr so heiliger Ernst damit, sie wäre ja so gern so gut und brav gewesen, wenn sie nur gewusst hätte, wie sie's machen sollte. Als das Gebet zu Ende war, setzten sich alle drei, sie und der Herr Pfarrer und die Marianne, zum Frühstück. Aber kaum hatten sie begonnen, da erhob sich draußen ein Lärm. »A Geier, schaut da auf dem Dach, a Geier, schießen runter, Büchsen her!« »Jesus, mein Hansel«, schrie Walli und sprang auf und wollte zur Tür hinaus. »Halt«, rief der Pfarrer, »was willst du? Du kannst jetzt nicht hinaus. Willst du dich unnötig preisgeben, wo jeden Augenblick die Leute deines Vaters kommen können, dich zu holen?« »Mein Geier, lass ihn nicht im Stich, werd's wie's woll«, rief Walli, und mit einem Sprung war sie zur Tür hinaus. Der Pfarrer folgte ihr kopfschüttelnd. »Der Geier ist zahm«, schrie sie den Leuten zu, »er gehört mir, lasst ihn gehen.« »Aber so viel lasst man doch nicht so rumfliegen«, murrten die Leute. »Hat er euch ein Schaf geholt oder ein Kind?«, fragte Willi trotzig. »Nein.« »Na also, lasst mir ungeschoren mit meinem Vogel«, sagte das Mädchen und stand so stolz und herausfordernd da, dass die Leute sie erstaunt ansahen. »Walli, Walli«, sagte leise der Pfarrer, »denk an das harte Holz.« »Ich denk schon dran, Herr Pfarrer.« Und sie winkte mit der Hand dem Geier. »Hansel, komm weiter.« Der Vogel schoss vom Dach herab, dass die Leute erschrocken zurückfuhren. Sie nahm ihn auf die Schulter und schritt auf den Pfarrer zu. »Pürt Gott, Hochwürden«, sagte sie leise. »Ich dank für alles.« »Müsst nicht noch hereinkommen und fertig frühstücken?«, fragte der alte Herr. »Nein, ich lass den Vogel nimmer da allein, und fort muß ihr doch. Auf was soll ich warten?« »So sei Gott mit dir und aller Heiligen«, sagte der Pfarrer bekümmert, indessen die alte Marianne ihr heimlich einen Imbiss in die Tasche des faltigen Rockes stopfte. Einen Augenblick zögerte ihr Fuß an der ihr lieb gewordenen Schwelle. Dann aber schritt sie still weiter durch alle die Leute durch, die ihr erstaunt nachgafften. »Wer ist denn dies? Das ist eine Hex«, hörte sie hinter sich flüstern. »Das ist eine Fremde«, erklärte der Pfarrer, »der ich die Beichte abgenommen habe.« Tag um Tag irrte Valier auf den Ortschaften herum, um einen Dienst zu suchen, aber niemand wollte sie mit dem Geier aufnehmen, und von dem Geier ließ sie nicht. Wenn sie ihn auch preisgegeben hätte, er wäre ihr doch immer wieder zugeflogen, und das treue Tier zu töten, der Gedanke kam ihr nicht in den Sinn, mochte es mit ihr werden, wie es wollte. Nun war sie in Wahrheit die Geiervalli, denn ihr Schicksal war unzertrennlich mit dem Geier verknüpft, und er griff in dasselbe ein wie ein Mensch. Die alte Base, der Luckhardt, wollte sie gerne behalten, als er einen Augenblick bei ihr vorsprach, aber dort war sie zu nah von Haus. Dort wäre sie ganz in der Gewalt des Vaters gewesen. Sie mußte weiter, soweit die Füße sie trugen. Die Jahreszeit ward immer rauer. Es begann zu schneien, und die Nächte, die Valli auf irgendeinem offenen Heuschober zubrachte, waren empfindlich kalt. Die Kleider, die sie auf dem Leibe trug, wurden schlecht und schmutzig. Sie fing an, bettelhaft und landstreicherisch auszusehen, und immer härter ward sie abgefertigt, wo sie mit ihren Gefährten an eine Tür klopfte. So abenteuerlich sah sie aus, daß keine gutmütige Bäuerin sie mehr für ein paar Stunden im Haus arbeiten und dann mit am Tische essen ließ. Man reichte ihr um der Gottesbarmherzigkeit willen ein Stück Brot vor die Tür hinaus, und Valli, die stolze Strömminger Valli, setzte sich auf die Schwelle und aß es, denn sterben wollte sie nicht. Das Leben, das gequälte, gehetzte, arme, nackte Leben, war doch so schön, solange sie hoffen konnte, daß einst der Josef sie lieb haben werde. Um dieser Hoffnung willen konnte sie alles ertragen. Hunger, Kälte, Schmach. Aber ihr sonst so starker Körper begann zu wanken unter der beständigen, verzehrenden Sorge und Spannung. Ihr Blick wurde trübe, die Füße versagten ihr den Dienst, und so wie sie sich ruhig hinlegte, verwirrten sich ihr die Gedanken, und sie lag in einem fieberhaften Halbschlaf. Mit erstickender Angst überkam sie das Gefühl, krank zu werden. Auch das noch. Wenn sie irgendwo in einer Scheune bewusstlos liegen blieb, dann brachte man sie zu ihrem Vater, dann war sie wieder in seiner Gewalt. Sie war droben im Gurklertal herumgeirrt, und da sie dort nichts gefunden, nochmals den mühsamen Weg ins Ötztal herübergestiegen. Es hatte sie nach Wendt gezogen, das lag im Burgfrieden ihres Vaters Murzoll. Es war ihr ein Stück Heimat, aber dort war es ihr noch schlimmer ergangen. Je rauer die Gegend, desto rauer waren auch die Menschen, und bis Valli dorthin kam, war ihr auch schon die Kunde von ihrer Tat vorausgeeilt, und Schrecken und Abscheu begegneten ihr, wo sie sich zeigte. Auf den Pfarrer von Heiligkreuz berief sie sich nicht, denn er hatte es ihr ja verboten, und sie sah ein, daß er es tun mußte. Deshalb aber suchte sie auch keinen anderen Pfarrer mehr auf. Es durfte ja keiner sich ihrer annehmen. Das letzte Haus von Wendt hatte soeben seine Tür hinter ihr geschlossen. Vor ihr lag nun nichts mehr als die himmelhohen Wände des Blattheykogels, der Wildspitze und des Hochvernagtferners, die das Tal absperrten und über die kein Weg weiterführte. Hier schloß sich die Welt von allen Seiten wie eine Sackgasse, und sie war am Ende dieser Sackgasse. Da stand sie und schaute an den steil aufragenden Wänden ringsum empor. Es war ein grauer Morgen, und dichter Schnee, der die Nacht gefallen, ließ das ganze Tal nur noch wie eine ungeheure Schneemulde erscheinen. Jede Spur eines Pfades war verwischt. Sie setzte sich nieder und dachte, »Schlaf ich ein und erfrier, so ist der leichter Tod.« Aber so kalt war's noch nicht. Der Schnee schmolz unter ihr, und sie schlotterte bald vor Nässe. Da sprang sie auf und schleppte sich die Anhöhe hinan, die hinter Wendt auf dem Weg zum Hochjoch führte. Hier konnte sie die Gegend weithin übersehen, und da gewahrte sie auch eine Art Furche im Schnee, die sich hinter dem Dorfe längs der Talleitspitze mitten ins Herz der Ferne hinzog. Das konnte ein Fußpfad sein, aber wo führte der hin? Sie stieg noch höher, um weiter zu sehen, und da fiel es ihr wie eine Binde von den Augen. Das war ja der Weg, der von Wendt nach dem Rofner Höfen führte. Hofen, der höchste bewohnte Ort in ganz Tirol, der letzte im Ötztal, wo Adlern gleich noch Menschen wohnen. Nur zwei Familien, die Glötze und die Gstreins. Hofen, das stille, versteckte Hofen am Fuß des furchtbaren Vernagtgletschers, am Ufer des Eissees, wo kein Fuß sich hinverirrte, ja aus ihr ein, daß eine ehrwürdige Sage in geheimnisvolle Schleier einwob. Das war der Ort, wo Vali hingehörte. Das war die letzte Zuflucht, wo sie Hilfe fand oder wenigstens ruhig sterben konnte, wie das Tier der Wildnis. Dahin wollte sie, zu den Klötzen von Rofen. Sie waren die berühmtesten Fremdenführer in ganz Tirol. Sie waren auf den Bergen daheim wie Berggeister. Sie konnten begreifen, dass Vali eher ein Haus anzünden, eher sterben wolle, ehe sie sich den Atem der Freiheit rauben ließ. Und sie konnten Vali beschützen gegen die ganze Welt, denn die Rofener Höfe hatten das Asylrecht. Herzog Friedrich mit der leeren Tasche hatte sie ihnen verliehen, weil er einst in der Bedrängnis am Rofen Zuflucht vor seinen Feinden gefunden. Joseph II. Hatte es ihnen zwar am Ende des vorigen Jahrhunderts entzogen, aber der Bauer hält fest an seinen Bräuchen und die Ötztaler ehrten es freiwillig noch immer fort. Wer auf Rofen Freistatt fand, der war unantastbar, denn die Rofener, die Gstreins und die Klötze, nehmen keinen auf, der es nicht verdiente, und standen in demselben Ansehen wie ihre Vorfahren. Ein Angriff auf ihr Hausrecht wäre so viel gewesen wie eine Kirchenschändung. Vali hob die Arme zum Himmel in inbrünstigem Dank, daß Gott ihr diesen Weg gezeigt, und schwindelnd, taumelnd strebte sie den letzten Ziele zu, das ihre Kraft noch zu erreichen vermochte. Erst abwärts auf den Pfad, der von Wendt abging, dann wieder steil aufwärts. Eine endlose Stunde war sie auf dem verwehten Pfad gestiegen. Dann lagen sie vor ihr, wie schlafend im Schnee, die stillen, ehrwürdigen Rofener Höfe, die sie oft von Murzoll herab klein wie Adlernester am Felsen hängen gesehen. Das Herz schlug ihr, daß sie's hörte, die Knie wankten ihr. Wenn sie hier auch abgewiesen würde... Ein neues Schneegestöber wirbelte lautlos herab und hüllte alles in einen weißen, beweglichen Schleier. Es wirbelte und flimmerte vor Wallis Augen, und der weiße Schleier wallte ihr kühl ums Haupt, aber auf ihrer fieberheißen Stirn schmolz er und floß ihr als Wasser über Gesicht und Haare, und dann schüttelte sie wieder der Frost. Endlich stand sie vor der Tür des Nikodemus Klotz und griff nach dem eisernen Klopfer. Aber wie sie danach griff, ward es ihr so seltsam nicht von Augen. Sie sank mit einem dumpfen Fall gegen die Tür und glitt daran vollends nieder. Fort und fort wallten die weißen Flocken in das Elgental hinab und schleierten und betteten es ein und häuften sich vor der gut verrammelten Türe des Nikodemus Klotz über den starren Körper, der da lag, zu einem friedlichen weißen Hügel auf. Nikodemus Klotz saß auf der warmen Ofenbank, schmauchte sein Pfeifchen und schaute behaglich dem Schneetreiben vor dem Fenster zu. So zogen ihm in guter Ruhe die Viertelstunden vorüber, indes sein jüngster Bruder, Leander, ein stattlicher Jäger, in einem fließpapierenen Wochenblättchen las. »Es legt wieder schön runter«, sagte Nikodemus rauchend. »Ja«, sagte Leander und schaute auf, wie es vor dem kleinen Fenster wallte und wimmelte. Da plötzlich schlug mitten in dem weißen Wirbel ein dunkler Flügel ans Fenster und flatterte und krächzte und flog vorbei dem Dache zu. »Da war was«, sagte Leander und stand auf. »Es wird's gewesen sein«, murmelte der Ältere. »Kannst ja nicht vor Türen aus bei dem Gstöber.« »Na was«, sagte Leander und nahm den Stutzen von der Wand. Der Jäger rührte sich in ihm bei jedem Flügelschlag eines vorbeischwirrenden Vogels. Er mußte sehen, was das war. Er ging und öffnete behutsam die Tür, um den Vogel durch kein Geräusch zu verscheuchen. Da fiel ein Haufen Schnee herein, und er gewahrte den Hügel, der sich auf der Schwelle aufgeschichtet hatte. Er konnte nicht hinaus, er mußte seine Schippe holen, um den Wall fortzuschaffen. Ärgerlich stellte er den Stutzen weg und begann zu schaufeln. »Jesus, was ist das?« schrie er plötzlich auf. »Nikodem, komm schnell, da ist was unterm Schnee, hilf!« Der Bruder eilte herbei. Im Nu war der Hügel aufgegraben, und ein Arm, ein schöner, runder Arm, ragte heraus. Und nun zogen sie unter der leichten Schicht einen leblosen Körper hervor. »O lieber Gott, Madel, und was für eins!« flüsterte Leander, als der schöne Kopf und die wundervoll gewölbte Brust zum Vorschein kamen. »Wie mag die sich daher verirrt haben?« sagte Nikodemus kopfschüttelnd und hob nicht ohne Anstrengung den schweren Körper aus dem Schnee. »Ist sie tot?« fragte Leander und befühlte sie, indessen seine Augen mit einer Mischung von Schreck und Wohlgefallen auf dem bräunlich-fahlen Gesichte hafteten. »Nur gleich abreiben«, befahl Nikodemus, »und nein ins Zimmer!« Und sie trugen den wuchtigen Körper ins Haus und legten ihn auf Nikodems Bett. Die liegt schon eine gute halbe Stunde da draußen. So lang kann's sein, dass mir's war, als höre die einen dumpfen Schlag an Tür. Aber ich hab gemeint, es sei ein Schneeklumpen vom Dach gefallen. Leander holte einen Kübel voll Schnee und wollte dienstfertig helfen, dem Mädchen den Schoppen auszuziehen. »Nix da«, wehrte der bedächtigere ältere Mann. »Das schickt sich nit, so ein junger Bursch. Das Madel muss sich ja schämen, wenn sie's wüsst. Du gehst naus und schaust, dass du drüben vom Gstreinsweins auftreibst. Die Katrin oder die Marianne. Geh!« Der Leander konnte kein Auge von der leblosen Gestalt abwenden. »So ein schönes Madel«, murmelte er noch im Hinausgehen mitleidig. Mit ruhiger Umsicht entkleidete nun der erfahrene Mann das Mädchen und rieb sie mit dem Schnee so hart und so lange, bis die Haut sich wieder zu beleben und das Blut zu zirkulieren begann. Dann trocknete er sie gut ab, deckte sie sorgfältig zu und flößte ihr ein paar Tropfen von irgendeiner starken Kräuteressenz ein. Endlich kam sie zu sich, rührte und streckte sich und schaute sich einmal im Zimmer um. Aber der Blick war verglast und ausdruckslos, und ein paar unverständliche Worte lallend schloss sie die Augen wieder. »Sie ist krank«, sagte Nikodemus zu Leander, der eben wieder eintrat, und eine derbe Bauernfrau schüttelte sich nur noch vor der Tür den Schnee ab und kam nach. »Marianne«, sagte Nikodemus, sie war seine verheiratete Schwester, »da musst du jetzt helfen. I und der Leander, wir zwei Mannsbilder, können doch der Dirn nicht abwarten. Der Leander macht eh schon Augen, wie er verzückte an sie hin.« Er streifte mit einem unzufriedenen Blick den Burschen, der bereits wieder am Kopfende des Bettes stand und das Gesicht der Kranken mit den Augen zu verschlingen schien, sich aber jetzt wie ertappt und errötend abwendete. Marianne trat an das Bett, und ihre erste Frage war natürlich, »Wer mag die sein?« »Ja, Gott weiß es, irgendeine Landstreicherin«, meinte Nikodemus. »Warum nicht gar?« brummte Leander. »Das sieht man der doch an, dass des keine Landstreicherin nicht is.« »Ja, ja«, bemerkte Marianne, »weil sie so schön ist in dir gefällt. Weißt, es hat schon mancher ein saubers Gesicht gehabt und eine schmutzige Seele. Darauf kommt's nit an. Eine ordentliche Dirn streicht nit um die Jahreszeit in der Gegend alleinig im Schnee rum, bis sie zusammenfällt. Das hat irgendeinen Haken, und Gott weiß, was man sich dafür einen ins Haus zeißelt.« »Na, das ist jetzt einerlei«, meinte Nikodemus gutmütig. »In Schnee und Kälten können wir's nit rausjagen, die Krankperson. Sie sei jetzt, wer sie will.« »Wegen meiner«, sagte die Bäuerin, »ich will schon rüberkommen und sie euch besorgen. Aber ins Haus nehm ich's nit, dass ihr's wisst.« »Das ist auch gar nicht nötig, wir behalten schon selber«, erwiderte Leander gereizt. Und da Wally wieder etwas vor sich hin lallte, beugte er sich zärtlich über sie und fragte, »Was willst, was magst?« Die älteren Geschwister wechselten Blicke. »Du«, sagte Nikodemus, »jetzt will ich da was sagen. Du bist jetzt so gut und lasst Händ von der Butten, ehevor man nicht weiß, wer die Person ist. Da hat der Zimmermanns Loch gemacht, da gehst aussie und kommst nimmer wieder rein, wenn's nicht willst, dass i die Dirn, so krank wie sie ist, davon jagt. Verstanden?« »Na, man wird doch nur ein Mädel anschauen dürfen«, brummte Leander. »Ich weiß gar nicht, wie du mir vorkommst.« »Mach, dass du aussie kommst, das Gespenzel da herein leid i nicht, solang i Herr im Haus bin und dein Vormund bin.« Damit schob ihn der Nikodemus am Arm hinaus und blieb mit der Schwester allein bei der Kranken. Wally kam nicht mehr zur Besinnung. Sie lag im Fieber. Der Hals war geschwollen, die Glieder steif und schmerzend. Die Geschwister sahen bald, dass sich die Fremde furchtbar erkältet und übermüdet haben müsse, und pflegten sie nach besten Kräften. Indessen strich Leander unruhevoll und müßig im Haus herum. So oft eines aus dem Krankenzimmer kam, war er um die Wege und fragte, wie es ginge. Er war voller Verdruß, er hätte das hübsche Mädel gar zu gern gepflegt. Gegen Abend, als es aufhörte zu schneien, nahm er seinen Stutzen und ging hinaus. Doch kaum war er eine Weile fort, da kam er schon wieder und rief Nikodemus aus dem Krankenzimmer heraus. »Du«, sagte er aufgeregt, »auf dem Dach sitzt der Geier, ein prachtvoller Lämmergeier, und guckt einen ganz ruhig und zutraulich an, als wenn er daherkört.« »Ah«, sagte Nikodemus, »das ist kurios.« »Komm nur raus und schau«, rief Leander und zog den Bruder mit vor das Haus. »Da, da sitzt er und rührt sich nit. Der Staatskerl, und nit schießen können, es ist zum Teufel holen.« »Warum kannst du denn nit schießen?«, sagte Nikodemus. »Ah, ich kann doch jetzt nit knallen, wo das kranke Mädel da drin liegt«, sagte Leander mit dem Fuß stampfend. »Jagen fort«, rief Nikodemus, »und sieh, dass du ihm nachgehst, und wenn er weiter weg ist, schieß, so dass man's nit hört.« »Ksch, ksch«, machte der andere und warf Schneeballen hinauf, um das Tier aufzuscheuchen. Der Geier sträubte die Federn, kreischte und stieg endlich auf. Aber er flog nicht fort, er flatterte eine Weile hoch in der Luft und ließ sich dann wieder ruhig auf das Dach nieder. »Das ist merkwürdig, der will nicht fort, der ist, wie wenn er zahm war.« Noch ein-, zweimal versuchten sie es, ihn aufzumachen. Immer dieselbe Geschichte. »Der ist wie verhext«, meinte der Leander und schlug das Kreuz gegen den Vogel, aber das focht ihn nicht an. Er mußte doch wohl nichts mit dem Teufel zu schaffen haben. »Mir scheint, der ist angeschossen und kann nimmer fliegen. Jedenfalls tut er niemand nichts mehr«, erklärte Nikodemus. »Lass ihn ruhig sitzen, bis er von selber runterfällt, und wenn du das kranke Madel nicht mit den Krallen erschrecken willst.« »Ja, der ist schon halb hin. Ich mein, den könnte man mit der Hand fangen.« Er holte die Leiter, legte sie an und stieg behutsam hinauf. Der Vogel ließ ihn ruhig herankommen. Leander zog sein Schnupftuch aus der Tasche und wollte es ihm über den Kopf werfen. Doch da schlug und hackte der Vogel so gegen ihn, dass Leander schleunigst den Rückzug antreten mußte. Nikodemus lachte. »Halt, da hat's da halt zeigt, wie man Geier mit der Hand fangt. Das hätte der gleich sagen können.« »Ich weiß nicht, was das für ein Vogel ist«, brummte Leander kopfschüttelnd. »Wart nur«, drohte er ihn auf, »wenn ich dich woanders triff.« »Morgen kannst ihn jagen, wenn er nicht krepiert ist über Nacht. Wenn er wieder fliegen kann, geht er schon weiter, und ganz zweit kommt der doch nimmer.« Es begann zu dunkeln, und die Marianne kam heraus und sagte, dass sie jetzt heim müsse und ihrem Mann zu Nacht kochen. Die Brüder gingen hinein, und Nikodem holte nun auch zum Nachtessen Brot und Käse aus der Vorratskammer. Während er draußen war, klinkte Leander ganz leise die Tür, die von der Wohnstube in Nikodems Schlafzimmer führte, auf und schielte durch den Spalt nach der Walli. Die lag jetzt ruhig und schlief fest in Nikodems warmem Bett. Sie hatte ja so lange in keinem Bett mehr gelegen. Man sah ordentlich, wie ihr's gut tat im Schlaf. So weich, so hingegossen lag sie in die Kissen geschmiegt. »O Gott, püt dich, du armes Ding, Gott püt dich«, flüsterte die Ander zu ihr hinein und schloss schnell die Tür wieder, denn er hörte Nikodem kommen. Er saß auch schon wieder ganz unschuldig auf der Ofenbank, als dieser mit dem Essen hereinkam. »Heut Nacht macht sich's gut, weil der Benedikt nicht da ist. Heut Nacht kann ich bei dir drüben in Benedikt sein Bett schlafen. Aber morgen, wenn der wieder da ist, müssen wir drei uns halt die zwei Betten teilen.« »Ah, ich brauch kein Bett«, rief Leander eifrig. »Der da drin's lieb, schlaf ich auf der Ofenbank oder auf dem Heuschober. Es ist mir alles eins. Soll einer von uns wegen der Ungemach leiden, so soll's keiner sein als ich.« »Na, wenn dich das freut, so kannst du's haben. Aber auf dem Heuschober schläfst, nicht auf der Ofenbank. Die ist mir zu nah beim Krankenstübel. Verstehst mich?« »Ja, ja, ich versteh schon«, sagte Leander und biss in seinen Käse wie in einen sauren Apfel. Die Schlafkammer der beiden jüngeren Klötze lag der des Nikodem gerade gegenüber, und dieser nahm das Bett des Abwesenden ein. Ein paar Mal in der Nacht stand er auf und ging an Wallis Tür, um zu horchen, was sie machte. Sie sprach und fantasierte viel, und einmal verstand Nikodemus ganz deutlich, wie sie etwas von einem Geier sprach. »Aha«, dachte er, »die wird den Geier auch sehen haben, wie es daherkommen ist. Jetzt geht ihr Schrecken im Traum nach.« Am andern Morgen früh, noch vor dem Frühstück, trieb es den ruhelosen Leander schon wieder hinaus. Erst gegen Mittag kam er heim. »Na, wie steht's drin?« fragte er, als er eintrat. »Es ist immer gleich. Sie kommt halt nicht zur Besinnung, und dabei hat sie immer Ängsten vor Leuten, die sie fangen wollen.« Leander kratzte sich hinter den Ohren. »Das kann ich nur alleweil nicht schießen. Jetzt denke ich nur, jetzt sitzt der Geier noch auf dem Dach draus.« »Warum nicht gar?« »Ja, wie ich heute Morgen rauskam, hab ich ihn nimmer gesehen. Da hab ich denkt, er sei fortgeflogen und streife ihm 3 Stunden nach. Wie ich heimkomm, sitzt er ganz ruhig wieder auf dem Dach.« »Na, da könnt einem wirklich unheimlich werden, wenn man abergläubisch wär.« »Ja, man könnt schon fast an die selige Fräulein denken, dass mir einen Schabernack spielen wollt.« »Grüß Gott«, erschall jetzt eine raue, tiefe Stimme, und Benedikt, der zweitälteste Bruder, der verreist gewesen, trat ein. »Ah, grüß Gott, bist wieder da«, riefen ihm die Brüder entgegen. »Was bringst Neues mit? Was hast du ausgerichtet?« Oh, nicht viel. Sie haben mich halt wieder vom Pontius zu Pilatus geschickt auf ein Landgericht und mich mit halbe Versprechungen abgespeist. Ich sag halt, alle Ötztaler, Mensch und Vieh, schon aus Hals und Bein auf dem Weg daherbrechen, eh vor wir einmal in Saumfahrt kriegen. Der Sprecher warf missmutig den Ranzen ab und setzte sich auf die Ofenbank. Kriegen wir bald was zu essen? Gleich, sagte Nikodemus, der selbst den Koch machte, und holte die Suppe herein. Auch ein Schöppchen Milch brachte er mit und trug es der Kranken hinein. Leanders Blicke folgten ihm neidisch. Benedikt war hungrig und machte sich, ohne auf des Bruders Tun zu achten, über die Suppe her. Nikodem kam bald zurück und stumm, wie der Bauer immer die feierliche Handlung des Essens begeht, als fürchte er, aus dem Takt zu kommen, wenn er spräche, löffelten die drei in abgemessener rhythmischer Bewegung, daß keiner zu viel oder zu wenig bekam, die Suppe aus. Als gegessen war, zündete sich der müdgewanderte Benedikt die Pfeife an und streckte sich behaglich auf die Ofenbank. »Was gibt's denn sonst Neues in der Welt? Erzähl doch was!« bat Leander, der des Bruders Sprechfaulheit kannte. Der hatte die Pfeife schief im Munde und gähnte. »Ich weiß nix.« Nach einer Weile sagte er aber dann doch, »Dem reichen Strömminger von der Sonnenplatten, sei Tochter, weißt, die Geierwalli, die ist ihrem Vater durchbrennt und läuft jetzt freiledig in der Gegend rum und bettelt.« »Ah, wie ist denn das gegangen?« fragten die Brüder erstaunt. »Das muss ein wahrer Ruch vom Amadel sein«, fuhr der Benedikt fort. »Ihr Vater hat sie schon aufs Hochjoch schicken müssen, weil sie es nicht gut dann hat. Und jetzt kommt sie runter ins Erste, dass sie den Gellner halb totschlägt und ihrem Vaters Haus anzündet.« »Jesus Maria!« »Nachher ist sie natürlich davongelaufen und in Ortschaften herumgeirrt. Gestern war sie in Wendt und hat von Tür und Tür um Dienst gefragt. Aber wer will denn so eine im Haus haben? Zu allem Überfluss schleppt sie auch noch den großen Geier mit rum, den sie einmal gefangen hat. Und den sollen die Leute auch noch mit aufnehmen. Natürlich bedankt sich da jeder.« Nikodemus sah Leander an, und Leander wurde dunkelrot. »Na, ich dank«, sagte Nikodem. »Jetzt weiß ich, wer da drin liegt. Der Geier, der nicht vom Dach weggeht, und sie hat heute Nacht immer von dem Geier fantasiert. Das ist nicht übel. Wir haben die Geierwalli im Haus.« Benedikt stand auf. »Was?« »Schrei doch nicht so«, sagte Leander. »Muss das arme, kranke Madel alles hören?« Nikodem erzählte nun, wie Leander sie draußen halb tot im Schnee gefunden und wie man nun nicht anders könne, als sie wenigstens so lange im Haus behalten, bis sie wieder gehen könne. Aber Benedikt war ein rauer Mann und meinte, die Krankheit sei wohl nur Verstellung und die Brüder wären zu schwach gewesen und hätten sich anführen lassen. Er wollte schon mit ihr fertig werden. »Für Bartbrenner haben wir keine Freistatt«, rief er, und seine stechenden Augen blitzten zornig unter den buschigen Brauen hervor. »Wenn du das Madel gesehen hättest, du hättest sie auch aufgenommen«, sagte Leander. »Das müsst schon kein Mensch sein, der den armen Tropf rausjagen tät in Wind und Wetter.« »So, und auf die Art kriegen wir zuletzt alle Räuber und Mörder von der ganzen Gegend ins Asyl. Das heißt, die Rofener Höf seien ein Unterschlupf für alles Gesindel. Das wär so ein Fressen für die auf dem Landgericht. Wenn ihr euch anschmieren lasst von einer abgefeimten Bübin, so muss ich wenigstens brauchen Ordnung auf die Rofener Höf aufrechthalten.« Er näherte sich der Tür. Nikodemus stellte sich davor und sprach ruhig, aber fest. »Benedikt, ich bin der Älteste und bin Herr auf Rofen, so gut wie du, und weiß so gut wie du, was wir Rofener uns schuldig sind. Ich geb dir mein Wort, dass ich das Madel selber keine Stund länger im Haus behalt, als Menschen- und Christenpflicht will. Aber jetzt ist sie krank, und jetzt duld ich nicht, dass sie misshandelt wird. Solang ich auf Rofen sitz, soll unter dem Dach kein Mensch Unrecht geschehen.« Da unterbrach ihn Leander. »Du«, sagte er zuversichtlich mit glänzenden Augen, »lass ihn nur neigehen. Wenn er sie gesehen hat, schickt er sie nimmer fort.« »Hast recht, du Gelbschnabel«, lächelte Nikodem und öffnete leise die Tür. Benedikt trat rasch und geräuschvoll ein. Diesmal durfte Leander auch mit durchschlupfen. Und Nikodem hatte nichts dagegen, dass er ihm half, den barschen Benedikt zu bewachen und von einer Roheit abzuhalten. Die Marianne saß am Bett und strickte neue Kniehöseln für die Kranken, weil sie gar so abglummt war, dass sie nichts gehabt hätte, wenn sie wieder aufstehen durfte. Sie machte ein Zeichen, stille zu sein bei Benedikts lautem Eintreten. Aber kaum hatte dieser die Kranke erblickt, da mäßigte er von selbst seinen Schritt und trat langsam auf das Bett zu. Das Mädchen schlief fest. Sie lag auf dem Rücken und hatte den schön gerundeten Arm über den Kopf gebogen. Die vollen, dunklen Haare fielen aufgelöst auf die schneeweiße Brust, die unter der dichten Bauernjacke von keinem Sonnenstrahl gebräunt worden war und die das weite Leinenhemd jetzt ein wenig freigab. Die Schlafende hatte wie lächelnd den Mund halb geöffnet und zwei rein glänzende Perlmutterzähne blitzten von den gewölbten Lippen hervor. Auf der schlummernden Stirn aber lag, mehr als Worte sagen können, ein stumm beredter Ausdruck von Hoheit und Reinheit. Benedikt war still geworden, ganz still. Er schaute das berückende und doch so keusche Bild lange wie staunend an. Sein gebräuntes Gesicht begann sich allmählich höher zu färben, gleich dem Leanders, das wie in Glut getaucht war. Dann biss er die Zähne übereinander und wandte sich um. »Die ist freilich krank«, sagte er in einem Ton, als wie, »da ist nichts zu machen«, und ging auf den Zehen hinaus. Wieder wehten Frühlingslüfte über die Erde. In rauschenden Bergwassern floss der schmelzende Schnee ab. Schüchtern, fast misstrauisch lugten die ersten Alpenpflanzen nach der Sonne aus, ob's ihr wohl ernst sei mit ihrem Scheinen und man sich weiter hinauswagen dürfe. Hier und da lagen noch einzelne Schneeflecke herum, wie beim Abbetten vergessene Leintücher. In dem immergrünen Zirben- und Fichtenhain lüfteten die Vögel ihre Flügel, hielten zwitschernde Beratungen und stimmten die kleinen Kehlen zum allgemeinen Jubelgesang. Von den Fernen donnerten die Lawinen in die Täler nieder, und unter den furchtbaren, beweglich gewordenen Massen knirschten Mauer und Balkenwerk, Baum und Strauch zusammen. Es war ein Drängen und Ringen, ein Donnern und Säuseln, ein Drohen und Locken, ein Bangen und Hoffen in Höhen und Tiefen, und der ewig wagende, vorwitzige Mensch machte sich auch auf aus der langen Winterruhe, streckte die Fühler aus und begann mit dem Alpstock die Berge auszutasten, wo in dem lockeren Schnee der Fuß zu setzen sei. Nur Rofen lag noch in den Schatten seiner beengten, himmelhohen Wände gehüllt wie ein Langschläfer unter der weißen Decke. Vor der Tür des Rofener Hofs stand Leander und fütterte Hansl mit einer großen Maus, die er für ihn gefangen. Hansl war Leanders Liebling geworden von der Stunde an, wo es herauskam, dass er Walli gehörte, und es ging dem Tier gar gut bei den Rofenern. Da kam Benedikt mit dem Bergstock nach Hause. Er hatte den Weg auf Murzoll ausgekundschaftet und mehrmals zwischen Leben und Tod geschwebt. Sein Blick war unstet, sein ganzes Wesen aufgeregt und finster. »Nun«, fragte Leander mit ängstlicher Spannung, »wie ist's?« »Der Weg ist zur Not gehbar. Wenn ich sie führe, kann sie's riskieren.« »Geh, Benedikt, tu das nit, lass sie nit dann auf, ich bitt dich drum.« »Was die will, das will sie«, sagte Benedikt finster. »Sag ihr, der Berg sei nit gehbar, dann lasst sie's von selber bleiben.« »So was die Lügerei. Sie ändert ihren Sinn doch nicht, wenn sie noch so lang hier bleibt, und du hast nichts zu hoffen. Sie hat das oft genug gesagt. So ein Gelbschnabel taugt nicht für so ein Madel wie die Walli. Es gibt jetzt Frieden.« Er ging ins Haus. Dem Leander traten die Tränen in die Augen vor Schmerz. Walli kam mit der Heugabel aus dem Stall Benedikt entgegen. »Walli«, sagte der, »es sein muß, so will ich ihn aufführen. Ich hab den Weg ausgefunden, aber gefährlich ist's noch immer.« »I dank schön, Benedikt«, sagte Walli, »so wollen wir morgen gehen.« Sie hängte die Heugabel auf und ging in die Küche. Benedikt stampfte mit dem Fuß und stellte den Alpstock in die Ecke. Eine Weile besann er sich, dann ließ es ihn nicht ruhen. Er folgte ihr. Walli hatte den Rock aufgeschürzt und wollte die Küche scheuern. »Walli, lass es gehen, ich möcht mit dir reden.« »Ich kann nicht, Benedikt. Schau, ich muß die Kuchel putzen. Wann ich morgen fortgeh, muß das ganze Haus sauber sein. Ich will keine Schlamperei zurücklassen.« »Du hast ja mehr gearbeitet bei uns als gessen und trunken. Lass es jetzt gut sein, das Haus ist doch sauber. Und wann du fort bist, ist alles eins.« Er kaute an einem Stück Holz und spuckte dann die abgebissenen Splitter aus. Walli sah die furchtbare Aufregung, in der er war. Sie hielten mit der Arbeit inne, um ihn anzuhören. »Walli«, sagte er, »überlegst dir's doch noch mal, ob nit einen von uns nehmen willst. Schau, du hättst's doch nicht nötig, dass du so stolz bist. Du bist so im Verstreit, dass schon eine große Lieb dazu gehört, bis sie einer dich nimmt.« Walli nickte vollkommen einverstanden mit dem Kopf. »Nur siehst, Wir Rofener, wir sind Leute, die überall anklopfen dürfen, wo jeds Madel froh ist, wenn's so einen kriegt. Du hast die Wahl zwischen zwei von uns Brüdern und schlägst so ein Glück aus. Schau, Walli, das könnt dich doch auch mal reuen. Benedikt, du meinst's gut, und ich hab dich und den Leander so gern, wie man nur einen Menschen gern haben kann, aber nicht zum Heiraten. Und ich heirat halt keinen, den ich nicht als Mann gern haben könnt. Und dass du's nur weißt, ich hab einmal einen gesehen, den bring ich nicht aus dem Kopf, und solange ich den im Kopf hab, kann ich keinen andern nehmen. Benedikt wurde bleich. Schau, ich sag dir das, damit endlich Ruhe kriegst und dich nicht weiter plagst mit den Gedanken an mich. Glaub's nur, Benedikt, ich weiß, was du für mich getan hast, du und ihr alle. Ihr habt mich vom Tod errettet, habt's mich geschützt, wie mich der Vater mit Gewalt hat holen lassen wollen, und zwar gar schön, wie du mich und dein Hausrecht verteidigt hast. Ich wär ja glücklich, Smadel, wenn ich dich lieb haben und den anderen vergessen könnt. Ich bin da gewiss dankbar. Und wann's da was helfen könnt, ließ es leben für dich. Aber sag selber, was hetzt einer Frau, die einen andern gern hat? Dies war wahrhaftiger schlechter Dank für einen Mann, wie du bist. Ja, sagte Benedikt heiser und wischte sich die Stirn. Geld, jetzt ziehst ein, dass sie weg muß und dass es nicht sofort gehen kann. Ja, sagte er wieder und ging aus der Küche. Walli sah ihm nach, wie er so bewegt dahinschritt. Der brave, stolze Mann, der ihr alles geboten, was, wie er in seiner ungeschlachten Art selber gesagt, jedes andere Mädel glücklich gemacht hätte. Und sie begriff sich selbst nicht, dass sie den Mann, der so viel für sie getan, nicht lieber haben konnte als den Fremden, der nicht einmal an sie dachte. Aber es war nun doch einmal so. Gegen den Josef kam eben doch keiner auf an Kraft und Herrlichkeit. Und sie sah ihn immer vor sich, wie er das blutige Fell des Bären von der Schulter warf und erzählte, wie er mit dem Untier gerungen und wie sie ihm alle umstanden und bewunderten. Ihn, den Einzigen, den Schönen, den Gewaltigen. Und wie er ihren Vater bezwungen, den starken Mann, der ihr bis dahin immer so unbezwinglich und schrecklich erschienen war. Und wie er dann so gut, so lieb mit ihm geredet, trotz des Vaters Feindseligkeit. Nein, gegen den Josef kam keiner auf. Sie ging wieder an ihre Arbeit. »Wenn's der Josef wüsst, was ihr alles für ihn hingeb«, dachte sie und schaute zu, wie der Benedikt draußen vor dem Fenster mit rotem Kopf in den Leander hineinredete und wie Leander weinte. Der alte Strömminger hatte anfangs getobt und geflucht gegen sein aufrührerisches Kind, und selbst dem guten Kurat von Heiligkreuz war es nicht gelungen, ihn zu besänftigen. Als es endlich ruchbar ward, dass sich Walli auf Rofen verborgen halte, schickte er Leute, sie zu holen. Aber die Klötze von Rofen schob keiner so leicht auf ihrem eigenen Grund und Boden vom Fleck, und sie verteidigten ritterlich den altgeheiligten Burgfrieden der Rofener Höfe. Als aber Walli sah, dass die Brüder eine Leidenschaft für sie faßten, da vertraute sie sich dem ruhigen, besonnenen Nikodemus an, und der sah ein, was hier Not tat. Er ging zum Strömminger, und seiner klugen Beredsamkeit gelang es, ihn so weit zu bringen, dass er endlich den Gedanken, Walli einzusperren, aufgab und sich damit begnügte, sie für immer zu verbannen. Im Sommer sollte sie wieder auf Murzoll das Vieh hüten, weil das doch das Einzige sei, wozu man sie brauchen könne. Im Winter möge sie sich einen Dienst suchen, wo sie nur wolle, nur dürfe sie nicht in die Heimat zurück. Als Nikodem mit diesem Bescheid zurückkam, bestand sie darauf, augenblicklich zu gehen und auf den Ferner die Herde zu erwarten, und nur der Machtspruch Nikodems brachte sie dahin, dass sie wenigstens wartete, bis Benedikt zuvor untersucht, ob der Berg schon gehbar sei. So kam die Stunde, wo Walli abermals vor dem Frühlingslüften herfliehen mußte auf die Berge, in die Einöde. Es war ein schwerer Abschied, den sie von den Brüdern und der guten Marianne nahm. Sie waren ihr lieb geworden, die so viel an ihr getan. Benedikt ging mit ihr hinauf, das ließ er sich nicht nehmen. »Du warst uns so lang anvertraut, wir wollen dich wenigstens mit heiler Haut wieder abliefern. Was dann aber mit dir geschieht, das können wir leider Gottes nicht hindern.« Es war ein Schreckensweg, den sie mitten durch die Frühlingsumwälzung zu machen hatten, und Benedikt, weit und breit als der kühnste und sicherste Führer bekannt, sagte selbst, so schlimm sei noch keine Bergfahrt gewesen. Sie sprachen wenig, denn sie waren in einem beständigen, atemlosen Ringen ums Leben und konnten nicht rechts noch links schauen. Es war schwere Arbeit. Endlich, nachdem sie einen halben Tag mit Schnee und Eis und Geklüft gekämpft, waren sie oben. Da stand sie noch, die alte Hütte, etwas zerfallener als vorher, und Lasten von Schnee lagen auf dem Dach und rings um sie her. »Da willst also hausen? Da? Lieber als bei uns unten im sicheren Heimwesen, als Hofenbäuerin, rechtslebensführen und angesehene Frau zu werden?« »Ich kann nicht anders, Benedikt«, sagte Wally leise und blickte schwermütig auf die verschneite, unwirtliche Hütte hin. »Ich glaub, die Berggeister haben mich in Bann getan, dass ich immer wieder zu ihnen zurück muß und nimmer im Tal heimisch werden kann.« »Man könnt's was glauben, es ist was Eigens mit dir. Du bist ganz anders als andere Madeln, und man muß dich auch ganz anders lieb haben. Viel, viel lieber. Und doch ist, als gehörtest nicht zu uns und als trieb dich ein böser Geist um.« Er warf den Packen mit Lebensmitteln, die er für Wally mit hatte, hin und begann ihr den Schnee von der Tür zu schaffen, daß sie in die Hütte konnte. »Benedikt«, sagte Wally leise, als könnten sie's hören, »glaubst du an die seligen Fräulein?« Benedikt schaute nachdenklich vor sich nieder und zuckte die Achseln. »Was kann man da sagen? Ich hab noch keine gesehen, aber es gibt Leute, die lassen sich drauf totschlagen.« »Ich hab auch nie dran glaubt, aber wie ich voriges Jahr da aufgekommen bin, da hab ich einen Traum gehabt, so lebendig, dass man fast meinen könnt, es wär gar kein Traum gewesen. Und seitdem muß ich immer bei allem, was mir geschicht, an die seligen Fräulein denken.« »Was war denn das für ein Traum?« »Weißt, der, den ich gern hab, ist auch ein Gamsjäger, und wegen ihm hat mich ja der Vater da aufgeschickt voriges Jahr, und in der ersten Stund, wo ich oben war, traumt's mir, die seligen Fräulein und der Murzold hätten mir drohen, wann ich von dem Burschen nicht ließ, so stürzten's mich in der Abgrund.« Und sie erzählte Benedikt ausführlich den ganzen Traum. Der schüttelte den Kopf und wurde ganz schwermütig. »Olli, an deiner Stelle hätt ich Angst.« Wally warf den Kopf zurück. »Ach was, du schießt ja auch Gemsen, trotz der seligen Fräulein. Man muß sich halt nur nicht schrecken lassen. Ich bin seitdem schon viel über Abgrund weggesprungen. Ich hab's wohl gespürt, dass mich was runterreißen will, aber ich hab mich festgehalten und bin Meister blieben.« Sie hob ihre starken braunen Arme herausfordernd empor. »Solange ich die zwei Arm hab, brauch ich mich vor nichts fürchten.« Dem Benedikt gefiel das nicht. Er hatte auf seinen einsamen Wanderungen über den furchtbaren Similaun- und Wildspitzgletscher einen Hang zum Grübeln angenommen und dachte manchem tiefer nach als andere Menschen. »Gebacht, Wally, wer's hoch hinaus will, der stoßt leicht mit dem Kopf oben an, und es leiden die da droben nit und stoßen ihn runter.« Sie schwieg. »S ist's früher, dass du da aufgehst«, begann er wieder, »das haltet ja kein Mensch aus.« »Oh, wie ab ich bin vorigen Herbst, was noch ärger«, meinte Wally. Sie traten in die Hütte. »Wem nit's raten ist, dem ist nit's helfen. Aber wenn dir's der einmal nit lohnt, was du alles für ihn durchmachst, dann verdient er, dass man ihn im Kragen rumdreht.« »Wenn es wüsst, hätt es mir gewiss lohnen«, sagte Wally und blickte errötend vor sich nieder. »Wer weiß es nit einmal?«, fragte Benedikt erstaunt. »Nein, er kennt mich kaum.« »Na, nachher verzeihst der Gott, dass dein Herz an so'n fremden Menschen hangst und die, die dich lieb haben und dich kegt und gepflegt haben, von dir stoßt. Weißt, das kann kein Lieb sein, das ist Eigensinn.« Wally schwieg. Auch Benedikt sagte nichts mehr. Er tat, wie das Jahr zuvor der alte Klettermeier getan hat. Er richtete Wally so gut es ging die Hütte ein und trug ihr Holz im Vorrat. Dann reichte er ihr die Hand zum Abschied. »Büt dich Gott da droben, und wann ihr dir noch etwas sagen dürft, so wär's dös. Wach über dich und bet, dass nit böse Mächt verfällst.« Wally zog es das Herz zusammen, als sein Auge so tief traurig auf ihr ruhte. Ihr war wirklich, als fühlte sie die bösen Mächte um sich herwallen, und fast unbewusst hielt sie den Beschützer, der bisher so treu über sie gewacht, bei der Hand und geleitete ihn ein Stück Wegs, als fürchtete sie sich, allein zu bleiben. »Kehr jetzt um, da wird der Weg schlecht. Ich dank dir fürs Gleit«, sagte Benedikt und trennte sich von ihr. »So leb wohl und komm gut heim«, rief ihm Wally nach. Er sah sich nicht mehr um. Sie kehrte nach der Hütte zurück und war wieder allein mit ihrem Geier und ihren Berggeistern. Aber die Geister schienen versöhnt. Freundlich lächelte Murzol im Frühlingssonnenglanz dem wiedergekehrten Kinde entgegen. Und Wally fand sich in der gewaltigen Umgebung nicht mehr fremd wie früher. Jede Falte auf der Stirn Murzols war ihr vertraut. Sie kannte jetzt sein Lächeln und sein Grollen. Es schreckte sie nicht mehr, wenn düstere Wolken seine Stirn umlagerten oder wenn er im Zorn Lawinen in die Tiefe hinabwälzte. Sie fühlte sich geborgen in seiner rauen Brust und sein Sturmesatem wehte ihr die Last vom Herzen, die sie wieder aus der Tiefe mit heraufgebracht. Denn im Sturm liegt eine heilende Kraft. Er kühlt das Blut. Er trägt die Seele auf seinen rauschenden Schwingen weit fort über alle die Steine und Dornen, zwischen denen sie sich ängstlich flattern verfangen. Wenn ein Kind sich wehgetan und weint, so blasen wir ihm die schlimme Stelle, sprechen das heile Heile dazu, und das Kind lächelt uns wieder an. So blies Vater Murzol dem wiedergekehrten Kinde den dumpfen Schmerz weg, der es bedrückte, und sie blickte leuchtenden Auges und gehobenen Herzens in die weite Welt hinaus und hoffte und harrte. So vergingen wieder Wochen und Monate. Die Julisonne brannte bereits mit solcher Kraft, dass der Berg völlig ausgeapert, das heißt, der leichtere Winterschnee abgeschmolzen war bis zu den Grenzen des ewigen Schnees, wo Wally hauste. Dann und wann kam einer der Rofener Brüder herauf und fragte, ob sie ihren Sinn noch nicht geändert. Doch dies kam nur selten vor und störte Wallis Einsamkeit nur auf wenige Viertelstunden. Eines Tages stachen die Sonnenstrahlen so ungewöhnlich scharf herab, dass es Wally war, als ginge sie zwischen glühenden Nadeln hin. Wenn die Sonne sticht, näht sie Wolken zusammen, und bald, etwa um die Mittagszeit, hatte sich auch ein dichtes Wolkenzelt um sie her zusammengezogen, hinter dem sie selbst verschwand, und eine bleierne Dämmerung legte sie schwer über die Erde. Eine seltsame Unruhe ergriff die kleine Erde. Dann und wann zuckte es leuchtend auf in dem grauen Luftchaos, wie wenn ein Schlafender mit den Wimpern zuckt, und riesige schwarze Trauerschleier umwallten das Haupt Murzols. Hin und wieder zerrissen sie und gaben noch einen schwachen Durchblick in die Ferne frei, aber emsig woben sich an der dünnen Stelle neue Schleier, bis alles zu war, als gäbe es zwischen Himmel und Erde keinen leeren Raum mehr. Mali wußte wohl, was das zu bedeuten hatte. Sie hatte schon manches schwere Wetter hier oben erlebt. Sie trieb die Herde zusammen unter einen Felsvorsprung, den sie selbst im Laufe der Zeit als Notpferch hergerichtet hatte. Aber eine junge Geiß hatte sich verstiegen. Mali mußte gehen, sie zu suchen. Noch kein Wetter war mit solcher Schnelligkeit herangekommen. Schon begann es rund um den Berg dumpf zu murren. Brausend fegte die Windsbraut heran und warf einzelne schwere Hagelkörner nieder. Jetzt handelte es sich nur noch um Minuten, und das Zicklein war nirgends zu sehen. Mali löschte ihr Herdfeuer und trat hinaus in den Kampf der Elemente, wie eine heldenmütige Königin unter die Scharen ihrer aufrührerischen Untertanen. Und königlich sah sie aus, ohne es zu wissen und zu wollen. Sie hatte ein kleines kupfernes Milchkesselchen gegen den Hagel, wie einen Helm auf den Kopf gestülpt, und wie ein Mantel hing eine dicke Pferdedecke von ihren Schultern nieder. So, den krummen Stab statt der Lanze in der Hand, warf sie sich dem Sturm entgegen und kämpfte sich durch bis auf eine Felszacke, wo sie nach dem verlorenen Tier ausschauen konnte. Aber es war unmöglich, in dem Nebel etwas zu erkennen. Mali stieg weiter und weiter bis auf den Weg, der vom Hochjoch hinüber ins Schnalsertal führt. Und da tief unten in der Schlucht hing das Zicklein am jähen Abgrund und zitterte vor Angst und krümmte sich unter den Schlägen der schweren Eiskörner. Und das hilflose Tier dauerte sie. Sie mußte sich seiner erbarmen. Immer dichter prasselte der Hagel auf sie herab und peitschte ihr Sturm und Regen ins Gesicht. Immer näher schwoll es heran, wie das Wogendonnern einer nahenden Sintflut, aber es focht sie nicht an. Das stumme Hilfeflehen des geängstigten Tieres übertönte das Tosen, und ohne sich zu besinnen, klomm sie hinab in die neblige Tiefe. Mit unsäglicher Mühe erreichte sie auf dem schlüpfrigen Pfad das Tier so weit, daß sie es mit ihrem Krummstab fassen und zu sich heranziehen konnte. Dann warf sie es sich über die Schulter und stieg wieder, mit Händen und Füßen kletternd empor. Da war es, als schösse ein Feuerstrom vom Zenit in die Schlucht hernieder. Krachend splitterte unter ihr in der Tiefe eine Fichte und, Es brüllten Himmel und Erde zugleich, ein Knattern von oben, ein Brausen, ein Donnern stürzender Bäche und Blöcke von unten, daß der einsamen Pilgerin, die da an dem dröhnenden Felsen hing, war, als drehe sich die Welt in wilder Auflösung um sie her. Wie betäubt schwang sie sich endlich auf den sicheren Rand des Saumpfades empor. Sie mußte einen Augenblick Atem schöpfen und die Nässe aus den Augen wischen, denn sie konnte fast nichts mehr sehen, und dazu zappelte das Zicklein auf ihrer Schulter, daß sie's binden mußte, um es weitertragen zu können. Schlag auf Schlag krachte indessen über ihr, unter ihr, und als sei der Himmel ein leckes Gefäß voll Feuer, so troffen die Blitze in feurigen Güssen nieder. Da, was war das? Eine Menschenstimme! Ein Hilferuf klang ganz deutlich durch das Getöse. Wally, die nicht gezittert hatte vor der Wut des Orkans und des Donners, jetzt erbebte sie. Eine Menschenstimme, jetzt, hier oben, bei ihr, in dem furchtbaren Aufruhr der Natur, im Chaos. Das erschreckte sie mehr als das Toben der Elemente. Sie lauschte mit gespanntem Atem, woher der Ruf komme und ob sie sich nicht getäuscht. Da rief es wieder, und zwar ganz dicht hinter ihr. »Hey, du dort, hilf mir doch!« Und aus dem Nebel und Regen tauchte eine Gestalt auf, die eine zweite Gestalt zu schleppen schien. Wally stand wie erstarrt. Was war das für ein Gesicht? Die brennenden Augen, der schwarze Schnurrbart, die feingebogene Nase. Sie schaute und schaute und war unfähig, ein Glied zu rühren vor seligem Schreck. Das war ja der St. Georg, der Bären-Josef. Aber auch er war über Wally erschrocken, als sie sich umwandte, nur aus einem anderen Grund als sie über ihn. »Jesus Maria, süße Madel«, sagte er fast scheu und betrachtete Wally voll Staunen. Als er sie von rückwärts gesehen, hatte er wegen ihrer Größe geglaubt, es sei ein Hirt. Jetzt hatte er ein Mädchen vor sich. Und wie sie vor ihm stand, den langen Mantel in starren Falten um sich geworfen, das Haupt kriegerisch gegen den Hagel behelmt, die dunklen Haare aufgelöst und triefend um das Gesicht hängend, den Krummstab in der Hand, auf der breiten Schulter das Zicklein, die großen Augen flammend auf ihn geheftet, da ward ihm einen Augenblick unheimlich, als habe er etwas Überirdisches vor sich. In seinem ganzen Leben hatte er noch kein so gewaltiges Frauenbild gesehen, und er brauchte eine Weile, bis er sich mit ihr zurechtfand. »Ach«, sagte er, endlich begreifend, »du bist am End die Geierwalli vom Strömminger.« »Ja, die bin ich«, erwiderte das Mädchen atemlos. »Ach so, ja, das sollt die eigentlich nix mit dir zu schaffen haben.« »Warum nit?« fragte Wally erbleichend, und ein Blitz zuckte gerade auf sie nieder, daß ihr kupferner Helm rot aufleuchtete. Josef mußte innehalten, so schmetternd war der Schlag, der ihm folgte, und mit neuer Wut prasselte ein Hagelschauer herab. Josef schaute verlegen auf das Mädchen. Sie stand unbeweglich, indes die Eisstücke Beulen in das leichte Kesselchen auf ihrem Kopf schlugen. Josef beugte sich über die leblose Gestalt, die er trug. »Weißt, ich bin halt seit der Geschichte in Sölden mit deinem Vater in Verschmach, und Leute sagen, mit dir sei auch nicht gut zum Rauskommen. Aber das arme Madel kann halt nicht immer weiter. Sie ist ein Blitz neben ihr eingeschlagen und hat's umgeworfen, und sie ist halt ganz von sich. Geh, führ uns in deine Hütte, dass die Dirn ausruhen kann, bis Unwetter vorbei ist. Nachher gehen wir gleich wieder, und soll auch gewiss nimmer vorkommen.« Wally sah ihn auf diese Reden seltsam an, halb trotzig, halb schmerzlich. Ihre Lippen zuckten, als wolle sie heftig etwas erwidern, aber sie bezwang sich, und nach einem kurzen, stillen Kampfe sagte sie nur, »Komm«, und schritt voran. Nach einer Weile blieb sie stehen und fragte, »Wer ist denn die?« »Süße Magd aus dem Winschgau und kommt ins Lamm nach Zwieselstein. Meine Mutter ist gestorben, und da hab ich früher nüber müssen ins Winschgau, wo sie z'Haus war, wegen der Erbschaft, und weil wir grad einen Weg gehabt haben, hab ich's Madel mit rübergenommen«, antwortete Josef ausweichend. »Deine Mutter ist gestorben? O, du armer Josef«, rief Wally teilnehmend. »Ja, das war ein harter Schlag«, sagte Josef tief traurig. »Das gute Murterl.« Wally sah, dass es ihm weh tat, davon zu reden, und schwieg. Sie sprachen nichts mehr, bis sie die Hütte erreichten. »Das ist ein böses Loch«, sagte Josef, als er sich beim Eintreten trotz des Bückens die Stirn anstieß. »Da gehört schon was dazu, sei Kind in so'n Hundestall stecken. Na, du hast's ihm freilich danach gemacht.« »So, weißt du das?« fuhr Wally bitter auf, während sie ihr Zicklein losband und in eine Ecke absetzte. Dann schüttelte sie ihr Lager zurecht und half Josef die Fremde drauflegen. Ihre Hände zitterten dabei. »Na«, fuhr Josef harmlos fort, »das weiß ja jeder, dass du so wild bist bei deinem Vater und dass den Gellner wenigstens beinahe totschlagen hättst und deinem Vater Scheuer anzündet im Zorn. Immerhin halt, wenn's jetzt schon so anfangst, kannst's noch weit bringen.« »Weißt, warum ich da Winstens geschlagen hab und Scheuer anzünd?« fragte Walli mit bebender Stimme. »Weißt, warum ich da heroben bin in dem Hundstall, wie du's geheißen hast? Weißt's?« Und sie zerbrach mit den Händen einen starken Ast über dem Knie, daß das Holz krachend splitterte, und Josef unwillkürlich ihre Kraft bewunderte. »Na«, sagte er, »woher soll ich's wissen?« »Na, wenn du's nicht weißt, so red auch nicht«, grollte sie leise und machte Feuer, um für die kranke Milch zu wärmen. »So sag mir's, wenn meinst, ich tu da Unrecht.« Da schlug Walli plötzlich wieder jene gellende, bittere Lache auf, die ihr eigen war, wenn ihr heimlich das Herz blutete. »Dir, dir soll ich sagen?« rief sie. »Ja, du wärst mir grad der Rechte, dem ich saget.« Und sie spülte mit fieberhaftem Eifer ein Kesselchen, goss die Milch hinein und hängte es über das prasselnde Feuer. Josef fühlte nicht den Schmerz heraus, der in diesem Hohn lag. Er fühlte nur den Hohn und wandte sich verdrossen von ihr ab. »Mit dir ist nichts reden, da haben die Leute schon recht.« Von nun an beschäftigte er sich nur noch mit der Kranken. Auch Walli schwieg und blickte nur dann und wann, während sie herumhantierte, verstohlen auf Josef, der übergossen von dem roten Feuerschein auf einem Schemel unweit des Lagers saß. Wie ein paar Kohlen glühten seine Augen im Widerschein der Flammen, die bald schwächer, bald heller aufleuchteten und das schöne, strenge Gesicht des Jägers wunderbar wechselnd verklärten, daß es bald düster, bald freundlich erschien. Da fiel Walli plötzlich der Traum der ersten Nacht hier oben ein. Wenn ihn die seligen Fräulein so sehen könnten, sie müßten an ihm vergehen wie Schnee am Feuer. So etwas mochte sie wohl denken, und ihr war, als könnte sie, wie man von Herzen sagt, auch den Blick nur blutend von ihm losreißen, und es fielen ihr wirklich ein paar heiße Tropfen vom Auge, als sie sich abwandte. Zwar keine Blutstropfen, aber sie taten nicht minder weh. Die Fremde kam jetzt zur Besinnung und fragte erstaunt, »Was ist denn?« »Sei ruhiger, Frau«, sagte Josef. »Was, der Blitz hat die Fast erschlagen, und da hat uns die Strömminger Walli in ihr Hütten geführt.« »Jesus Maria, bei der Geierwallis immer«, sagte das Mädchen erschrocken. »Sei stark«, tröstete sie Josef, »sobald dich erholt hast, geh mal wieder.« »Also bis ins Winschgau hinüber habt ihr schon von mir gehört?« »Da trink eins auf den Schreck«, sagte Walli ruhig mit einem Anflug gutmütigen Spotts und reichte ihr die warme Milch mit etwas Branntwein gemischt. Josef war aufgestanden, um Walli mit dem Getränk an das Bett zu lassen. Afra versuchte, sich aufzusetzen, aber es ging nicht, und Walli griff rasch zu und richtete sie auf. Sie hielt sie im Arm wie ein Kind und gab ihr mit der anderen Hand zu trinken. Afra tat einen durstigen Zug aus der Holzschale, aber sie war so schwach, dass ihr Kopf auf Wallis Schulter sank, nachdem sie getrunken. Walli winkte Josef, ihr die Schale abzunehmen, und so blieb sie geduldig sitzen, um die Kranke nicht zu stören. Josef betrachtete sie nachdenklich, wie sie so auf dem Bettrand saß, das Mädchen im Arm. »Schönst, Dirndl bist«, sagte er ehrlich, »nur schad, dass du schier bist.« Eine leise Röte überflog Wallis Gesicht bei diesen Worten. »Aber dir schlagt einmal dein Herz«, sagte Afra, »ich spür's an deiner Achsel.« Und sie hob jetzt etwas kräftiger den Kopf und sah ihr in das düstere, luftgebräunte Gesicht und die großen Augen. Walli betrachtete jetzt auch die Fremde aufmerksamer. Sie mochte wohl schon 5 bis 26 Jahre alt sein, aber sie hatte liebliche Züge, seelenvolle blaue Augen und blondes Haar, wie von Seide gesponnen. Walli fand, dass sie schön sei, und ein eigentümlich banges, widerwilliges Gefühl beschlich sie dabei. Sie sah auf Josef, stand auf und fing an, wieder herumzuhantieren. »Ist denn deshalb, wie ist die Geier, Walli?« fragte jetzt Afra ihren Führer, als könne sie gar nicht begreifen, dass die verschrieene Geierwalli so gut sein sollte. »Man soll's nicht meinen, aber sie sagt's ja selber, sie sei's«, erwiderte Josef halblaut. »Und die willst ja gleich beweisen, dass ich's bin«, rief Walli mit auffallendem Stolz, öffnete die Türe und rief hinaus, »Hansl, Hansl, wo bist?« Ein gellender Schrei antwortete ihr, und sogleich kam Hansl vom Dach herabgebraust und zur Tür herein. »Jesus, was ist dies?« schrie Afra, sich bekreuzigend. aber Joseph stellte sich vor sie, um sie zu beschützen. »Dies ist der Geier, den ich als Kind aus dem Nest genommen hab, drüben an der Burgsteinwand. Von dem habe ich ja meinen Namen, die Geierwalli.« Und ihr Auge hing so stolz an dem Vogel, wie das eines Soldaten an der eroberten Fahne. »Da schau, ich hab mir entzähmt, dass ihn frei rumfliegen lassen kann, und er fliegt mir doch nicht davon.« Sie setzte sich ihn auf die Schulter und entfaltete seinen Schwingen, damit Joseph sähe, dass sie nicht beschnitten waren. »Das ist ein Staatskerl«, sagte Joseph, und sein Jägerauge hing feindlich lüstern an der stattlichen Beute, die kein Jäger dem anderen, geschweige denn einem Mädel gönnt. Es mußte etwas in diesem Blick liegen, das den Geier reizte, denn er stieß ein eigentümliches Pfeifen aus, bog den Hals vor und sträubte die Federn gegen Joseph. Wally fühlte die ungewohnte Bewegung auf ihrer Schulter und suchte den Geier mit Streicheln zu beschwichtigen. »Na, Hansl, was fällt dir denn ein? Bist doch sonst nicht so.« »Aha, Kerl, Geld, magst den Jager?« lachte Joseph herausfordernd und griff übermütig nach dem Vogel, als wolle er ihn von Wallis Schulter reißen. Da entfaltete das gereizte Tier plötzlich seine Kraft, breitete alle Schwingen aus, rauschte zur Decke auf und stieß mit seiner ganzen Macht auf den Feind nieder. Ein Schrei des Entsetzens entrang sich Wallis Lippen. Afra flüchtete sich in eine Ecke. Die enge Hütte war fast ausgefüllt von dem brausenden Ungetüm, das auf keinen Ruf seiner Herrin mehr hörte, mit dem furchtbaren Schnabel immer wieder auf Joseph eindrang und ihm die Fänge in die Hüfte zu schlagen versuchte. Es war nichts mehr als ein Knäuel von kämpfenden Fäusten und Fittichen, das die Federn stoben und die Wände rot wurden, wo Josephs blutige Hände sie berührten. »Mein Messer, wann ihr nur mehr Messer rausbringen könnt!« schrie Joseph. Wally riss die Tür auf. »Na aus, Joseph, ins Freie, in dem engen Loch kannst du ja nicht auskommen.« Aber der Bären-Joseph lief nicht vor einem Geier davon. »Der Teufel soll mich holen, wann ich vom Fleck gehe,« stöhnte er. Noch einen Augenblick schwankte der Kampf. Da bekam Joseph, das Gesicht an die Wand gedrückt, mit den eisernen Fäusten den Geier bei den Fängen zu packen und zwang nun das sträubende Tier mit Riesenkraft wie in einer Falle nieder, während es ihm mit dem Schnabel Hände und Arme zerhackte. »Jetzt mein Messer! Zieht mir's Messer raus! Ich hab ja keinen frei!« rief er Wally zu. Aber Wally nützte den Augenblick anders, sprang bei und warf den Geier ein dickes Tuch über den Kopf. Nun war es ihr auch ein leichtes, ihm mit einem Strick die Füße zusammenzubinden, und so war er unschädlich gemacht. Joseph warf ihn zur Erde. Ohnmächtig zuckend zerarbeitete sich das stolze Tier in dem Tuch am Boden, und Joseph ging hin und lud seine Flinte. »Was machst da?« fragte Wally erstaunt. »Ich lad mein Büchsen«, sagte er, und biss die Zähne zusammen vor Schmerz an seinen zagten Händen. Als er geladen, nahm er den gefesselten Vogel vom Boden auf und warf ihn vor die Hütte, hinaus ins Freie. Dann stellte er sich unweit davon auf, legte an und sagte leise gebieterisch zu Wally, »Jetzt bin ich los.« »Was soll ich?« fragte Wally, die nicht recht zu hören glaubte. »Liegen sollst du lassen.« »Zu was?« »Dass ihn schießen kann. Weißt nicht, dass rechter Jager kein Wild anders als im Sprung oder im Flug schießt?« »Ja, um Gottes Willen«, schrie Wally, »du wirst mir doch mein Hansl nicht erschießen wollen.« Joseph sah sie nun seinerseits verwundert an. »Soll ich den bissigen Ruch etwa leben lassen?« »Joseph«, rief Wally und trat entschlossen vor ihn, »lass mal bei Hansl ungeschoren. Ich hab den Vogel seine Alten abkämpft mit Lebensgefahr, hab ihn vom Nest aufzogen. Kein Mensch mag mich als das Viech. Es ist mein einziges, was ich hab auf der Welt. Dem Hansl darfst du nix tun.« »So«, sagte Joseph scharf und bitter, »der Satan hat mir beinahe Augen auskackt, und ich soll ihm nix tun?« »Er hat dich halt nicht kennt. Was kann denn der Vogel dafür, dass er nicht gescheiter ist? Du wirst dich doch nicht rächen wollen an einem so unvernünftigen Tier.« Joseph stapfte mit dem Fuß. »Jetzt bind ihn auf, dass er fliegen kann, oder ich schieße ihn so zusammen.« Er legte die Büchse an. Da stieg Wally das heiße Blut zu Kopf, und sie vergaß alles um ihren Schützling. »Das wollen wir doch sehen«, rief sie in flammendem Zorn, »ob du dich vergreifen willst an meinem Eigentum. Tu die Büchsen weg, der Vogel gehört mir. Hörst's? Mir gehört er, und ich lass ihm nix geschehen. Es mag kommen, was der will. Weg mit der Büchsen, oder du sollst mich kennenlernen.« Und sie schlug ihm mit einem raschen Griff die Flinte aus der Hand, dass der Schuss sich krachend gegen die Felswand entlud. Es lag etwas in ihrer Haltung, was den gewaltigen Burschen, den Bärenjäger, bezwang, dass er scheinbar ruhig den Stutzen aufnahm und mit bitterem Hohn sagte, »Meinetwegen. Ich will dir deinen krummgeschnabelten Schatz lassen. Ist vielleicht doch der Einzige, den kriegst in deinem Leben. Du bist halt Geier, Walli.« Und ohne sie weiter eines Blickes zu würdigen, riss er sein Taschentuch in Streifen und versuchte, sich die zerfleischten Hände damit zu verbinden. Walli sprang herbei und wollte ihm helfen. Erst jetzt sah sie, wie schlimm die Wunden waren, und ihr war, als blute ihr eigenes Herz bei dem Anblick. »O Jesus, Buhr, was hast du für Händ?« schrie sie auf. »Komm, ich will's abwaschen und richten.« Aber Josef schob sie beiseite. »Lass, die Afra kann's machen.« Er trat in die Hütte. Walli überkam eine tödliche Angst. Sie fühlte plötzlich, dass sie sich ihn zum Feind gemacht, vielleicht für immer, und ihr war, als müsse sie sterben bei dem Gedanken. Wie gebrochen ging sie ihm nach, und ihre Augen verfolgten mit einer Art von eifersüchtigem Hass die Fremde, während diese Josef sorgfältig verband. »Josef«, sagte Walli mit erstickter Stimme, »du musst nit meine, ich machet mir nix aus deine Wunden, weil ich dich den Hansel nit habt erschießen lassen. Schau, wenn's da davon heil worden, setzt wegen meiner den Hansel und mich erschießen können. Aber so hätt's ja nix geholfen.« »S ist schon gut, du brauchst dich nit zu entschuldigen«, sagte Josef abwehrend. »Afra«, fragte er das Mädchen, »kannst jetzt weiter?« »Ja«, sagte diese. »So mach dich fertig, wir wollen gehen.« Walli verfärbte sich. »Josef, mag's nicht noch ein wenig ausruhen. Ich hab dir noch kein Imbiss geben. Ich will der Kleine geschwind was kochen. Oder magst einen Schluck Milli?« »Ich dank dir für alles. Ich will jetzt machen, dass ich zu Haus komme vor Nacht. Es regnet ja nimmer, und die Afra kann wieder laufen.« Damit half ihr der Dirn sich fertig machen, hängte sich die Büchse über die Schulter und nahm den Bergstock zur Hand. Da hob Walli eine der Federn auf, die Hansel im Kampfe verloren, und steckte sie Josef an den Hut. »Die Feder muß tragen, Josef, du darfst sie tragen, denn du hast ja den Geier zwunge, und er wär ja der Jagdbeut, wenn's du mir nicht geschenkt hättst.« Aber Josef nahm die Feder vom Hut. »Du magst's gut, meine, aber die Feder trag ich nicht. Ich bin nicht gewohnt, mein Beut mit Mädel zu teilen.« »So nimm den Geier ganz mit, ich schenk ihn dir, aber ich bitt dich nur, lass'n leben!« stieß Walli atemlos hervor. Josef sah sie verwundert an. »Es fällt dir ein. Ich werd dir nix nehmen, woran dir dein Herz so hangt. Vielleicht fang ja mal einen lebenden Bären, den bringe dir dann noch dazu, dass Gesellschaft vollständig wird. Aber bis dahin siehst mich nimmer. Es könnt doch auch mal passieren, dass ich den Vogel da schießt, wann ihn wo treff. Da will ich's Revier lieber meiden. Pürt Gott und Dank fürs Obdach.« Dann schritt er stolz und ruhig aus der Hütte. Da bückte sich Afra und hob die von Josef weggeworfene Feder auf. »Schenk mir die Feder«, sagte sie. »Ich will's in mein Bettbüchel legen, und so oft ich seh, Vater unser für dich beten.« »Wegen meiner«, sagte Walli dumpf. Sie hatte kaum gehört, was Afra sprach. Es pochte und hämmerte in ihrer Brust und sauste in ihren Ohren, als tose noch das Unwetter um sie her. Sie ging den Dahinschreitenden nach vor die Hütte. Das Unwetter hatte sich verzogen, die schwarzen Wolkenschleier hingen zerfetzt herab, und durch die Risse schimmerte die feucht verschwommene Ferne. Nur dumpf grollte der abziehende Donnergott nach, und verrauschend stürzte das Wasser in den Runsen zur Tiefe. Sonst aber war alles still und ruhig ringsumher, und ein weißes Leichentuch von Schnee und Eiskörnern hatte sich über den Berg gebreitet. Walli stand regungslos, die Hände auf die Brust gepresst. »Er kann sich's ja nicht denken, wie arm's sein muß, wenn sein Herz so an so einem Vogel hängt«, sagte sie zu sich selbst. Dann kniete sie nieder und band das halb erstarrte Tier los, das schwankend auf ihrem Arm klomm und sie verständig anschaute, als wolle es sie um Verzeihung bitten. »Ja, schau mich nur an«, schluchzte sie. »O Hansel, Hansel, was hast mir getan?« Sie setzte sich auf die Stufen ihrer Hütte, ließ Hansel zur Erde und weinte so recht aus Herzensgrund, bis sie's satt bekam, sich selbst schluchzen zu hören. Sie blickte hinauf, eine hohe Schneewand senkrecht hinter ihr emporstieg, hinunter, wo rechts und links in den überschneiten Mulden der Tod sein kaltes Nest bereitet hatte, hinaus in die graue Ferne, wo lange Regenstreifen vom Himmel zur Erde niederhingen, und plötzlich fühlte sie es wieder. Ganz schwer, wie am ersten Tag, daß sie in der Einöde war und blieb. Wieder war ein Jahr vergangen, Ein schweres Jahr für Walli, denn als der einsame Sommer in der Wildnis vorüber war und Stromminger die Herde holen ließ, stieg Walli auf der anderen Seite des Ferne hinab in das Schnalzertal, wo sie ganz fremd war, und suchte sich da einen Dienst. Zu den Rofenen wollte sie nicht wieder zurück, da sie ihr Werben abweisen mußte. Es wurde ihr hier ebenso schwer, mit dem Geier ein Unterkommen zu finden wie drüben im Ötztal, und sie verzichtete endlich auf jeden Lohn, nur damit Hansl mit aufgenommen wurde. Natürlich war ihr Los ein trauriges. Sie wurde um dieser Narrheit, wie sie es nannten, Willen herumgestoßen und verächtlich behandelt von den Frauen und mußte sich oft mit Gewalt gegen die gemeine Zudringlichkeit der Männer wehren, die hier wie überall Gefallen an der schönen Dirne fanden. Dennoch ertrug sie das alles standhaft, denn sie war zu stolz, um unter einer Last zu ächzen und zu wehklagen, die sie freiwillig auf sich genommen hatte. Aber sie wurde hart und immer härter dabei. Gerade das, wovor der gute Kurat sie gewarnt. Die Geister aller gemordeten Freuden ihres jungen Lebens gingen ihr um und schrien nach Rache. In dem kurzen Mai des Lebens sind 3 verlorene Jahre viel. Andere junge Mädchen weinen und klagen um einen verlorenen Tanz. Walli trauerte nicht um all die versäumten Tänze, um all die tausenderlei Vergnügungen ihres Alters. Sie trauerte nur um die versäumte Liebe, und das Gemüt, das keinen Sonnenstrahl des Glücks beschienen, wurde herb und hart wie die Frucht, die nur im Schatten gereift ist. So stieg sie wieder zur Frühjahrszeit auf den Ferner. Es war ein raues Frühjahr und ein stürmischer Sommer, wo Regen, Schnee und Hagel miteinander abwechselten, daß Wallis Kleider oft tagelang nicht mehr trocken wurden und sie ganze Wochen hindurch in einem undurchdringlichen Chaos nasser Wolken atmete, in dem es nimmer Licht werden wollte, wie vor dem ersten Schöpfungstag. In Wallis Brust malte sich das große Chaos im Kleinen, grau in grau. Die ganze Welt war nur noch ein trüber, finsterer Traum, wie dies Nebeltreiben um sie her, und der Gott kam nicht, der da sprach, es werde Licht. Eines Tages aber, nach endlosen Wochen der Finsternis, sprach er dennoch sein mächtiges Schöpfungswort, und der erste Lichtstrahl schoss wieder durch die Wolken und zerteilte sie, und allmählich schied sich aus dem Chaos eine schöne geordnete Welt aus, mit Bergen und Tälern, Feldern, Wäldern und Seen, und das alles lag plötzlich fertig vor Walli da, und ihr war, als wäre auch sie erst neu zum Leben erweckt, wie einst die Stammmutter der Menschheit, dass sie sich dieser Welt erfreue, die Gott so schön geschaffen, dass er sie nicht mehr allein gönnte, sondern sich auch noch Wesen dazu schuf, sie mitzugenießen. Sollte es denn wirklich auf dieser schönen Welt kein Glück geben? Und warum hatte Gott sie, die arme Eva, da heraufgesetzt in die Einöde, dass der, für den sie geboren war, sie nicht finden mochte? »O, hinunter, hinunter, es ist genug hier oben«, schrie es plötzlich in ihr auf, und wild brach mit einem Male die Lust zu leben, zu genießen in ihr hervor, daß sie die Arme sehnsüchtig ausbreitete nach der sonnigen, lachenden Welt da unten. »Walli, du sollst gleich abikommen, gleich, der Vater ist gestorben.« Der Hirtenbub stand vor ihr. Walli starrte ihn wie träumend an. War es ein Spuk ihres eigenen Herzens, daß da ebenso aufrührerisch nach Glück geschrien? Sie faßte den Buben bei den Schultern, als wollte sie fühlen, ob es etwas Wirkliches, kein Trug sei. Er wiederholte die Botschaft. »Das Übel an seinem Fuß ist immer schlimmer worden. Der Brand ist dazugekommen und heute Morgen war er tot. Jetzt bist du Herr auf dem Höchsthof und der Klettermeier lässt dich grüßen.« So war es. So war es wahr, wirklich. Der Erlöser, der Friedens- und Freiheitsbringer stand leibhaftig vor ihr. Darum hatte Gott ihr die Welt so schön gezeigt, als wollte er ihr vorhersagen, »Sieh, das ist jetzt dein, komm herab und nimm, was ich dir beschert.« Und sie ging still nach ihrer Hütte und schloß sich ein. Dort kniete sie nieder, dankte und betete, betete seit langer Zeit zum ersten Mal wieder inbrünstig aus tiefster Seele, und heiße Tränen um den Vater, der nun dahingegangen, ohne dass sie ihn je kindlich lieben gedurft und gekonnt, quollen aus den erlösten, versöhnten Herzen hervor. Dann stieg sie nieder in die Heimat, die ihr nun endlich wieder Heimat war, wo ihr Fuß wieder auf eigenem Grund und Boden trat. Der Klettermeier stand vor dem Tore und schwenkte jauchzend die Mütze, als sie ankam. Die Magd, die vor 2 Jahren so grob gegen Walli gewesen, brachte ihr heulend und unterwürfig die Schlüssel, und unter der Zimmertür empfing sie Vinzenz. »Walli, begann er. »Du hast mich zwar schlecht behandelt, aber...« Wally unterbrach ihn ruhig, aber streng. »Vinzenz, ich hab da Unrecht getan, so mag mich Gott dafür strafen, wie es ihm gefällt. Ich kann's nicht bereuen und nicht gut machen, und ich verlang auch nicht von dir, dass du mir's verzeihst. Jetzt kennst meine Meinung, und jetzt bitte, lass mich allein.« Und ohne ihn weiters eines Blickes zu würdigen, ging sie zur Leiche ihres Vaters hinein und schloss die Türe. Tränenlos stand sie da. Sie hatte weinen gekonnt um den verklärten Vater, der die irdische Hülle abgestreift hatte, aber vor der irdischen Hülle, die mit plumper Faust sie selbst und ihr Leben verpfuscht, die sie geschlagen und getreten hatte, vergoß sie keine Träne. Da war sie wie von Stein. Sie betete ruhig ein Vater unser. Sie kniete nicht dabei nieder. Wie sie von dem lebenden Vater gestanden, regungslos, in sich zusammengefasst, so stand sie auch vor dem Toten, nur jetzt ohne Groll, versöhnt durch den Tod. Dann ging sie in die Küche, um alles für den Imbiss zu rüsten, wenn's z'Nacht die Bauern zum Beten und zur Totenwacht kamen. Da gab es alle Hände voll zu tun, und als es Mitternacht war, füllte sich die Stube so mit Betern, dass Wally kaum genug zu essen und zu trinken herbeischaffen konnte. Denn je reicher dein Bauer ist, desto mehr Nachbarn finden sich zum Wachen ein. Wally sah das alles mit stillem Widerwillen mit an. Da lag ein toter Mann, und sie aßen und tranken wie die Fliegen dabei. Das dumpfe Summen und Treiben um sie her war ihr so ungewohnt auf die erhabene Stille ihrer Berge und kam ihr so klein und elend vor, dass sie sich unwillkürlich wieder hinwegwünschte auf ihre Höhen. Stumm und kalt schritt sie zwischen den heulenden, essenden und trinkenden Leuten hindurch, und man fand, sie sähe ihrem toten Vater recht ähnlich. Am dritten Tage war das Begräbnis. Von allen Ortschaften nah und fern kamen die Leute herbei, teils um dem gefürchteten und angesehenen Höchstbauern die letzte Ehre zu erweisen, teils um sich bei der bösen Geierwalli, die nun doch Herrin der großen strommingerschen Besitzungen geworden, wohl dran zu machen. Denn war sie auch bisher eine Mordbrennerin und ein Tunitgut gewesen, jetzt war sie die reichste Bäuerin im Gebirg. Und das änderte alles. Wally fühlte diesen Umschlag wohl und wußte auch, woher er kam. Als nach dem Begräbnis dieselben Leute, die sie vor einem Jahr, da sie hungernd und frierend um einen Dienst bat, mit Schimpf und Schande vor die Tür gewiesen, jetzt mit krummen Buckel und Grinsen vor ihr standen, da wandte sie sich mit Ekel ab, und von der Stunde an verachtete sie die Menschen. Auch der Kurat von Heiligkreuz in die Rofener waren gekommen. Jetzt war der Augenblick da, wo sie ihnen wenigstens äußerlich vergelten konnte, was sie ihr Gutes getan, da sie arm und verlassen gewesen, und sie tat ihnen vor allem anderen Ehre an und hielt sich allein mit ihnen. Als der Leichenschmaus vorüber war und die Leute sich endlich zerstreut hatten, da blieb der Kurat von Heiligkreuz noch ein wenig bei ihr und sprach manch gutes Wort. »Du bist jetzt deine Herrin über vieles gesinnt«, sagte er. »Aber bedenke, dass wer sich selbst nicht zu beherrschen weiß, auch niemand anderen beherrschen wird. Es ist ein uralt Wort, wer nicht gehorchen kann, der kann nicht befehlen. Lerne gehorchen, mein Kind, damit du befehlen kannst.« »Aber hochwürdig Gnaden, wem soll ich denn gehorchen? Es ist ja niemand mehr da, der mir was sagen hätte.« »Gott!« Wally schwieg. »Ja«, sagte der Kurat und zog etwas aus der Tasche seines weiten Rockes. »Schau, das habe ich schon lang für dich bestimmt, seit du damals bei mir warst, aber auf deinen Wanderungen hättest du es doch nicht mit dir nehmen können.« Er nahm aus der Schachtel ein sauber geschnitztes Heiligenfigürchen mit einem Postamentchen von Holz. »Schau, das ist deine Schutzpatronin, die heilige Walburga. Weißt du noch, was ich dir sagte vom harten und weichen Holz und vom lieben Gott, der aus einem knorrigen Stock eine Heilige schnitzen kann?« »Ja, ja«, sagte Wally. »Nun, siehst du, damit du's nicht vergissest, hab ich dir von Sölden so ein Figürchen kommen lassen. Das häng über deinem Bette auf und bete fleißig davor. Das wird dir gut tun.« »I dank schön, Hochwürden«, sagte Wally sichtlich erfreut und nahm das zerbrechliche Dinglichen behutsam in die harten Hände. »Ich will gewiss immer dran denken, wenn ich's anschau, was ös ihm für eine sinnvolle Auslegung geben habt's. Also so hat die Walburga ausgeschaut. Oh, das muß gar ein liebs, schöns Mensch gewesen sein. Ja, wer so fromm und brav wär wie die.« Und als der Klettermeier über den Hof auf sie zukam, hielt sie ihm das Figürchen entgegen und rief: Schau, Klettermeier, was ich kriegt hab. Die heilige Walburga, meine Schutzpatronin. Dafür schicken wir aber dem Herrn Kurat das erste schöne Lamperl, das wir aufziehen, zum Geschenk. Der gute Pfarrer legte zwar lebhafte Verwahrung ein gegen diese Art von Gegengabe, aber Walli ließ es sich in ihrer Freude nicht nehmen. Als der Kurat fort war, ging Walli in ihre Kammer und nagelte die Schnitzerei zu den Heiligenbildern über ihrem Bette auf und rings darum her, wie einen Kranz, die Kartenblättchen der alten Luckart. Dann ging sie zu sehen, was es in Haus und Hof etwa zu tun gäbe. »Hansl«, rief sie im Vorbeigehen dem Geier zu, der auf dem Holzschuppen saß, »jetzt sind wir da, Meister.« Und das Gefühl der Herrschaft durchdrang sie nach der langen Knechtung wie berauschender Wein, in durstigen Zügen gedrungen, dem Verschmachtenden die Adern schwellt. Auf dem Hofe hatte sich das durch Vinzenz gedungene Gesind versammelt, und Vinzenz selbst war mitten darunter. Er war hager und gelblich blass geworden, und am Hinterkopf hatte er in dem dichten schwarzen Haar eine kahle Stelle wie eine Tonsur. Die funkelnden Augen lagen tief in ihren Höhlen, wie Wolfsaugen, die aus einem Felsspalt heraus auf Beute lauern. »Was gibt's?« fragte Walli und blieb stehen. Die einst so grobe Oberdirn näherte sich ihr in scheuer Unterwürfigkeit. »Wir haben dich nur fragen wollen, ob du uns jetzt fortschickst, weil wir so bös gegen dich waren, wie der Strömminger noch gelebt hat. Weißt, wir haben halt tun müssen, wie er's gewollt hat.« »Es habt eure Schuldigkeit getan«, sagte Walli ruhig. »Ich schick keinen fort, ehe vor ihn nicht gefunden habt, dass er unehrlich oder im Dienst schlecht ist. Und wenn ös kei so krummen Buckel vor mir machtetst, tätet's mir besser gefallen. Geht's an eure Arbeit, dass ich sieh, was euch schafft. Das ist gescheiter als die Faxen.« Die Leute entfernten sich. Vinzenz blieb stehen und seine Augen hafteten glühend an Walli. Sie drehte sich nach ihm um und streckte die Hand gegen ihn aus. »Nur einen verbanni von meinem Grund und Boden. Dich, Vinzenz«, sagte sie. »Walli«, schrie Vinzenz auf, »das für alles, was ich für deinen Vater getan hab.« »Was du meinem Vater als Verwalter geholfen hast, solange er lahm war, sollst du ersetzt kriegen. Ich schenk dir die Matten, die an deinen Hof stoßen und dein Gut rund machen. Ich denk, damit ist deine Mühe und Zeit bezahlt. Und wann's nit ist, so sag's, ich will dir nicht schuldig bleiben. Verlang, was du magst, aber geh mir aus den Augen.« »Ich will nix, ich mag nix als dich, Walli. Ohne dich ist mir alles eins. Du hast mich beinahe umbracht, du hast mich misshandelt, so oft mich gesehen hast, und der Teufel soll's holen, ich kann nicht von dir lassen. Schau, für dich tät ich alles. Für dich könnt ich einen Mord begehen, für dich verkaufte ich meiner Seelen Seligkeit. Und du willst mich mit ein paar Matten abspeisen? Meinst du, wirst mich los? Biet mir alles, was du hast, dein ganzes Eigentum und das ganze Ötztal dazu, ich spuck da drauf, wenn du mir dich nicht gibst. Schau mich an, mir zerrt's Mark raus. Ich weiß nicht, was das ist, aber für einen einzigen Kuss von dir schenke ich dir all mein Hab und Gut und ich will mein Lebtag hungern. Jetzt schick mir den Rechenmeister und lass mich noch einmal vorrechnen, mit wie viel Batzen und Graseln du mich abfinden willst.« Und mit einem Blick wilden, bittersten Hohnes ließ er die erstaunte Walli stehen und verließ den Hof. Ihr graute vor ihm. So hatte sie ihn nie gesehen. Sie hatte einen Blick in der Tiefe einer unberechenbaren Leidenschaft getan und sie schwankte zwischen Abscheu und Mitleid. »Was hab ich denn an mir«, dachte Walli, »dass die Buben alle so närrisch mit mir sind?« Ach, und nur der eine kam nicht, der einzige, den sie haben wollte, verschmähte sie. Und wie, wenn er sich am Ende gar verheiratete unter der Zeit? Der Atem stockte ihr bei dem Gedanken. Sie dachte wieder an jene Fremde, die er damals mit über das Hochjoch gebracht. Doch nein, das war ja eine Magd. Aber es mußte bald etwas geschehen. Sie war jetzt reich und angesehen, sie durfte ihm jetzt schon eher einen Schritt entgegentun. Dennoch sträubte sich ihr jungfräulicher Stolz gegen den Gedanken, und zuwarten, immer zuwarten, war alles, was ihr übrig blieb. Ruhelos trieb sie es in Haus und Feld um. Woche um Woche verstrich, und sie konnte sich nicht eingewöhnen. Es zeigte sich bald, dass sie für das Dorfleben verdorben war. Sie war und blieb ein Kind Murzholz, die wilde Walli. Sie verhöhnte unbarmherzig, was ihr kleinlich und albern erschien. Sie band sich an keine Tagesordnung, an keinen Brauch, kein Herkommen. Sie scheute niemanden. Was Furcht sei, das hatte sie verlernt, droben auf dem Ferne. Die eiserne Stirn, die sie dort oben den Schrecken der Elemente geboten, trug sie auch dem kleinen Leben hier unten entgegen. Gewaltigen Leib und Seele stand sie da mitten unter den Dörflern, wie eine Gestalt aus einer anderen Welt. Ein Fremdling geworden in dem bäuerlichen Treiben, wie alles Fremdartige feindselig angestaunt von den Bauern, die es aber doch nicht wagten, der großen Höchstbauerin zu nahe zu treten. Aber das Mädchen fühlte die Feindseligkeit wohl heraus und auch die Feigheit, die sie hinterrücks anfeindete und ihr ins Gesicht freundlich tat. »Ihr habt noch niemanden nichts fragen«, wurde ihr trotziger Wahlspruch, und so tat sie, wozu das wilde Herz sie trieb. War es ihr drum, so arbeitete sie tagelang wie ein Knecht, um das lässige Gesinde anzufeuern. Kam einer mit etwas nicht zu Streich, so riss sie es ihm ungeduldig aus der Hand und machte es selbst. Dann träumte sie tagelang melancholisch hin, oder sie streifte in den Bergen umher, dass die Leute meinten, es sei nicht recht geheuer mit ihr. Währenddessen taten die Knechte und Mägde, was sie wollten, und die Bauern raunten sich schon schadenfroh zu, sie werde auf diese Art das ganze Anwesen zugrunde gehen lassen. Und während sie so gegen Brauch und Ordnung verstieß, war sie auf der anderen Seite streng bis zur Härte in Dingen, mit denen es die Bauern gar nicht so genau nahmen. Erwischte sie einen Knecht auf Unehrlichkeit oder falschem Spiel, so zeigte sie ihn beim Landgericht in Imst an. Misshandelte einer ein Tier, so packte sie ihn, außer sich vor Wut, am Kragen und schüttelte ihn. Kam einer abends betrunken nach Hause, so ließ sie ihn zu Schimpf und Schande vor die Tür sperren und die Nacht draußen zubringen. Es mochte regnen oder schneien. Erwischte sie eine Dirn auf Liederlichkeit, so jagte sie sie noch in derselben Stunde aus dem Hause. Denn ihr Sinn war rein und keusch geblieben, wie der Gletscher, auf dem sie so lange einsam gehaust. All das Geliebel und Geflüster und einander nachschleichen und Fensteln um sie herum erfüllte sie mit Abscheu. Das alles brachte sie in den Ruf schonungsloser Härte und machte sie so gefürchtet, wie es einst ihr Vater war. Trotzdem war's, als habe gerade sie's den Buben angetan. Nicht nur ihren Reichtum, nein, sie selbst in ihrer ganzen Seltsamkeit begehrten die Burschen. Wenn sie so vor ihnen stand, so groß, als stünde sie auf einer Erhöhung, so schlank und doch so fest und stolz gebaut, daß die hochgewölbte Brust fast das knappe Mieder sprengte, wenn sie den nervigen Arm, so nervig wie der Arm eines Jünglings, drohend gegen sie aufhob und ein Blitz des Spottes herausfordernd aus den mächtigen schwarzen Augen flammte, da ergriff die Burschen eine Liebes- und Kampfeswut, daß sie auf Leben und Tod mit ihr rangen, um einen einzigen Kuss zu erlangen. Dann aber weh ihnen, denn sie waren nicht stark genug, dieses Weib zu zwingen. Mit Spott und Schande zogen sie ab, und der mußte erst kommen, der es mit ihr aufnehmen konnte. Ob er je kam? Genug, sie wartete auf ihn. Wer mir nachsagen kann, daß ihm a Burs geben hab, den heirat i. Wer aber nicht einmal so stark ist, daß er mir's Buseln mit Gewalt abnimmt, für den ist die Höchstbäuerin nicht gewachsen, sagte sie eines Tages im Übermut, und bald war das Wort in der ganzen Gegend herum, und die Burschen von nah und fern zogen herbei, ihr Glück zu versuchen und sie beim Wort zu nehmen. Es wurde förmlich zur Ehrensache, um die wilde Walli zu werben, wie jedes Wagestück eine Ehrensache für den wehrhaften Manne ist. Bald war kein heiratsfähiger Sohn im ganzen Ötz- und Gurgler- und Schnalzertal, der nicht versucht hätte, Walli zu erobern und ihr den Kuss abzuringen, den noch keiner gewonnen. Und sie freute sich des wilden Spiels und ihrer gewaltigen Kraft. Sie wußte, daß von ihr gesprochen wurde weit und breit, und daß der Joseph immer von ihr hören würde, und sie meinte, nun müsse er es doch endlich der Mühe wert finden, zu kommen und den Preis davon zu tragen, und wär's auch nur, um seine Macht zu erproben. Wenn er nur da war, dachte sie, warum sollte er sie nicht lieb gewinnen wie alle anderen, wenn sie noch dazu recht gut und Geschmach mit ihm war? Aber er kam nicht. Stattdessen kam eines Tages der Söldner Bot hinüber in den Hirsch, der dicht an den strommingerischen Gemüsegarten stieß. Walli, die eben darin jätete, hörte Josephs Namen nennen und horchte hinter dem Zaun auf des Boten Erzählung. Der Joseph Hagenbacher kehre, seit seine Mutter gestorben sei, öfters im Lamm ins Wieselstein ein, berichtete der Bote, und man munkle etwas von einer Liebschaft mit der hübschen Afra, der Schenkdirn im Lamm. Gestern sei er dann auch wieder dort gewesen und habe mit der Affe allein im Wirtstisch gesessen, während die Wirtin in der Küche war. Da sei plötzlich der Stier ausgebrochen und wie eine Windsbraut durchs Dorf gerast. Es habe sich ihm eine Hornisse ins Ohr gesetzt gehabt. Alles flüchtet in die Häuser und schließt die Türen. Auch der Lammwirt will eben zumachen. Da sieht er, dass sein Jüngstes, ein 5-jähriges Dirndl, auf der Gasse liegt. Es kann nicht auf, denn die Kinder haben Post gespielt, und das Kleine war an einem schweren Schubkarren angespannt, als der Schreckenschrei vor dem Tier her ertönt. Die anderen Kinder laufen fort, aber das Liesel kann nicht mit dem schweren Karren so schnell vom Fleck. Es fällt und verwickelt sich in die Stricke, so liegt's mitten auf dem Weg, und das Untier schnaubt mit gesenkten Hörnern heran. Da ist keine Zeit mehr, das Kind loszumachen oder mitsamt dem Karren wegzuschleppen. Der Stier ist da. Der Lammwirt und die Afra schreien, dass man's durchs ganze Dorf hört. Aber da ist auch schon der Josef und stößt der Bestie eine Heugabel in die Seite. Der Stier brüllt auf und wirft sich auf den Josef. Jetzt schreit alles zu den Fenstern hinaus um Hilfe, aber keiner hilft ihm. Josef packt den Stier bei den Hörnern und drängt ihn mit Riesenkraft 2 Schritte zurück. Der Stier ringt mit ihm. Indessen hat der Lammwirt Zeit gehabt, das Kind zu holen. Aber nun handelt sich's um den Josef, den alle im Stich lassen. Die Afra ringt die Hände und schreit um Hilfe. Der Stier drückt den Josef mit den Hörnern zu Boden und will ihn zermalmen, aber der stößt ihn von unten das Messer in den Hals, dass das Blut über ihn wegspritzt. Jetzt bäumt sich das Tier auf und hebt ihn mit auf. Der Stier rast eine Strecke mit ihm fort, ihn halb in der Luft, halb auf der Erde mitschleifend. Josef lässt nicht los. Er will ihn wieder zum Stehen bringen. Der Stier blutet aus 5 Wunden. Er wird allmählich schwächer. Josef fasst ein paar Mal Fuß, aber immer gewinnt der Stier wieder die Übermacht und reißt ihn in verzweifelten Sätzen mit sich fort. Jetzt haben sich auch die Bauern ermannt, Josef zu helfen, und kommen nach. Der Lammwirt voran mit Heugabeln und Äxten. Aber wie der Stier den Lärm hinter sich hört, senkt er die Hörner wieder und wirft sich mit Josef gegen ein geschlossenes Scheunentor, dass man meint, Josef müsse zerquetscht sein. Das Tor weicht und springt auf unter dem Stoß. Der Stier stürzt in die Scheune und wühlt sich in der Todesangst zwischen Leitern, Wagen und Pflügen ein, dass alles übereinander fällt. Aber Josef hat sich an dem Gebälk darüber weg in die Höhe geschwungen und schlägt die Tür zu, damit das wütende Tier nicht noch einmal hinauskommt. Man hört ihn von innen die Tür verrammeln. Er ist mit dem Untier eingeschlossen in dem engen Raum, und die draußen stehen da und können nicht helfen. Da ist ein Stampfen und Stürzen, ein Stöhnen und Brüllen da drin, dass es den Leuten graust beim Anhören. Endlich wird's still. Nach einer bangen Weile wird die Tür aufgemacht und der Josef kommt taumelnd heraus, ganz in Blut und Schweiß gebadet. Sie glauben, der Stier sei tot, aber der Josef meint, er sei doch schad um das schöne Tier. Die Wunden könnten wieder heilen. Sie gingen nicht ins Leben. In der Scheuer sieht es wüst aus. Alles durcheinander, zertreten und zertrümmert. Aber der Stier liegt an allen Vieren geschnürt und gefesselt am Boden. Er liegt regungslos auf der Seite und schnauft und lechzt wie ein Kalb auf dem Metzgerwagen. Der Josef hatte das Tier lebend gebändigt und dazu noch ganz allein. Das machte ihm keiner nach. Als sie mit Josef ins Lamm zurückkamen, da fiel ihm die Afra vor allen Leuten heulend und schreiend um den Hals, und die Lammwirtin brachte ihm das Liesel auf den Arm, und sie wollten ihn traktieren mit dem Besten, was das Haus vermag. Aber dem Josef war's nicht mehr ums Lustigmachen. Er trank einen Schoppen für den ärgsten Durst und ging heim. Das ganze Dorf war voll von dem Josef, und es war eine große Sauferei, ihm zu ehren, bis in die Nacht hinein. So erzählte der Söldnerbot, und es war wieder ein Lobens und Aufhebens von dem Josef Hagenbacher, und die Leute wunderten sich, dass er nie nach hier komme. Die Höchstbäuerin habe doch so viele Freier, nur der Josef scheine nichts von ihr wissen zu wollen. Walli verließ den Zaun. Die Worte trieben ihr die Schamröte in die Stirn. Also sogar die Leute sprachen schon davon, dass der Josef sie verschmähte, und der Afra ging er nach. Das war dieselbe, die er voriges Jahr mit über den Ferner gebracht, um die er schon damals so besorgt war. Sie setzte sich auf einen Stein nieder und verhüllte das Gesicht mit beiden Händen. Ein Sturm tobte in ihrem Inneren. Liebe, Bewunderung, Eifersucht. Ihr Herz war wie zerrissen. Sie liebte ihn wie noch nie, als habe der rasche Atemzug, mit dem sie die Erzählung seiner Tat begleitet, den glimmenden Brand zur hellen Lohe angefacht. Das hatte er wieder vollbracht. Aber sie hatte keinen Teil daran. Für den Brotherren, der Afra, hatte er es vollbracht, der Afra zuliebe. War es denn möglich? Musste sie einer Magd weichen, sie, die Höchstbäuerin? War sie nicht die reichste und, wie ihr alle Buben sagten, die schönste Dirn im Land? War eine weit und breit, die's mit ihr an Kraft und Rüstigkeit aufnehmen konnte? War sie nicht die einzige seinesgleichen, und sie sollten nicht zusammenkommen? Es gab nur den einen Josef auf der Welt, und er sollte nicht ihr gehören. An die Afra, an eine so armselige hergelaufene Dirn, sollte er sich wegwerfen? Nein, das konnte nicht sein, das war unmöglich. Warum sollte er nicht auch einmal im Lamm einkehren, ohne dass es um der Afra willen sein musste? Er streifte ja so viel auf der Jagd herum, und das Lamm liegt gerade am Zwieselstein, wo alle Wege sich kreuzen. »O Josef, Josef, komm«, stöhnte sie laut und warf sich mit dem Gesicht zur Erde, als wolle sie die Glut in dem tauigen Krautblättern kühlen. Dann fiel ihr wieder ein, dass der Bot gesagt hatte, die Afra sei Josef um den Hals gefallen nach seiner Rückkehr. Es schüttelte sie bei dem Gedanken. Und da kam es ihr plötzlich in den Sinn, wie das wäre, wenn sie sein Weib wäre und ihn, wenn er müde, zerschunden und blutend von solch einer Tat nach Hause käme, in ihren Armen empfangen und erquicken durfte mit jeder Labung. Wie sie ihm die heiße Stirn waschen und die Wunden verbinden und ihn an ihrem Herzen ausruhen lassen wollte, bis er einschliefe unter ihren Liebkosungen. Noch nie hatte sie so etwas gedacht, aber wie ihr das alles jetzt so einfiel, da erbebte sie unter einem nie gekannten Gefühl, wie die aufgebrochene Blume erzittert, wenn sie die Knospenhülle sprengt. In diesem Augenblick war sie zum Weibe gereift, aber wild und ungestüm, wie alles in ihr war, so regte das, was sie zum Weibe machte, alle verborgen schlummernden feindlichen Kräfte in ihr zum Kampf gegen sich auf, und es erhob sich ein furchtbarer Aufruhr in ihrem Inneren. Der Abendwind strich kalt über sie hin. Sie fühlte es nicht, es wurde Nacht, und die ewig ruhenden Sterne schauten mit verwunderten Blicken auf die zuckende Gestalt herab, die da im Nachttau auf dem Boden lag und sich das Haar zerwühlte. »Die Bäuerin ist heute Nacht wieder mal nit z'Haus gewest«, raunte am andern Morgen die Oberdirn dem übrigen Gesinde zu. »Was treibt die nur in der Nacht?« Und sie steckten alle die Köpfe zusammen und flüsterten untereinander. Aber wie die Spreu im Winde stoben sie auseinander, denn Walli kam vom Gemüsegarten her auf den Hof zu. Sie war blass und sah stolz und herrisch drein wie noch nie. Und so blieb es auch. Von dem Tag an war sie wie verwandelt, ungerecht, launenhaft, reizbar, dass keiner sich mehr mit ihr zu reden traute als der Klettenmeier, der noch immer mehr bei ihr galt als die anderen. Und dabei schlug ihr die Hoffart überall zum Dache hinaus, denn ihr drittes Wort war »die Höchstbäuerin«. Für die Höchstbäuerin war nichts gut genug. Die Höchstbäuerin brauchte sich das und jenes nicht gefallen zu lassen. Die Höchstbäuerin durfte sich erlauben, was kein anderer durfte, und dergleichen Ärgernis mehr. Es war, als räche sie sich dafür, dass der Josef ihr solch eine hergelaufene Dirn vorzog, indem sie sich so recht als die große, vornehme Bäuerin zeigte. Wenn er sie so sah in ihrer großen Pracht und Herrlichkeit, mußte ihm dann nicht die Afra recht armselig und gering dagegen vorkommen? Alle Tage zog sie sich an, als wär's Sonntag, und ließ sich neue Kleider machen, ja sogar ein ganz silbernes Geschnürl, wie sie von Imst kommend, mit allerlei Gehängen Filigranarbeit, so schwer und kostbar wie noch keins im Ötztal gesehen worden. Und zu der frohen Leichnamsprozession in Sölden legte sie die Trauer um den Vater ab und strotzte so von Silber und Samt und Seide, dass die Leute gar nicht beten konnten, sondern sie immer anschauen mußten. Es war das erste Mal, dass sie eine Prozession mitmachte, denn was sie eigentlich für eine Christin sei, wußte überhaupt kein Mensch. Und es war klar, dass sie nur mitging, um ihre neuen Kleider und ihr Geschnür zu zeigen, weil da die meisten Leute von den Ortschaften hinauf und hinunter zusammenkamen. Das rauschte und klingelte, wenn sie niederkniete, vor lauter Steifigkeit und Falten und silbernem Gebimmel, und prahlte, »Seht, das kann nur die Höchstbäuerin!« Da, als das letzte Evangelium gelesen wurde, kam eine kleine Unordnung in den Zug, und es traf sich, dass Leute, die hinter ihr gewesen, nun vor ihr gingen. Es war die Lammwirtin vom Zwieselstein und neben ihr die hübsche, schlanke Afra. Sie sah sich nach Walli um und nickte ihr zu. Dann blickte sie nach Josef, der weiter hinten bei den Manzen ging. So schien es wenigstens Walli. Die Afra sah lieblich aus in dem Augenblick, daß Vali vor Eifersucht ganz vergaß, ihren Gruß zu erwidern. Jetzt hörte sie, wie die Afra zu ihrer Nachbarin sagt: »Schaut's, Lammwirtin, die da hinter uns, das ist die Geier-Walli, die den Josef von ihrem Geier so verhacken hat lassen. Jetzt nimmt die mir nicht einmal eine Zeit ab, und ich hab doch so viel Vaterunser für sie bettet.« »Die Mühe hätt's der sparen können«, fiel jetzt Walli in das Gespräch ein. »Für mich braucht niemand's beten, das kann ich schon selber.« »Aber mir scheint, du tust's nicht«, gab Afra zurück. »Ich hab's auch nicht nötig, so wie andere Leute. Ich hab meine Sachen brauchen, lieben Gott, nicht um so viel's bitten wie eine arme Magd, wie um jedes Schurchbändel, das sie braucht, der Vater unser bitten muss.« Jetzt stieg auch der Afra die Zornesröte ins Gesicht. »Oh, ein Schurchbändel, um den man bettet hat, kann einem mehr Glück bringen als ein silbers Geschnür, das man gottlos tragt.« »Ja, ja«, mischte sich die Lammwirtin ins Gespräch, »da hat die Afra ganz recht. Sticht euch mein silbern Geschnür in die Augen, so geht's hinter mir. Nachher braucht's ihr's nicht zu sehen. Schickt sich eh nicht, dass die Höchstbäuerin hinter einer Magd herlauft. Es könnte gar nichts schaden, wenn du in der Afra ihre Fußstapfen treten tätst, dass du's nur weißt«, warf die Lammwirtin zurück. »Schamt's euch, Lammwirtin, dass ihr euch so gemein macht mit eurer Magd«, rief Walli mit blitzenden Augen. »Wer nicht auf sich halt, auf den halten die anderen auch nix.« »Oh, oh, eine Magd ist doch auch nur ein Mensch«, sagte Afra am ganzen Leibe zitternd. »Das seidene Rock wird's voll vom lieben Gott nicht ausmachen, der sich doch was drunter ist, a gutes oder a schlechtes Herz.« »Ja, freili«, rief die Walli mit ausbrechendem Hass, »so ein gutes Herz wie du kann jeder haben, besonders für die Burben, pfui Teufel.« »Walli«, schrie Afra auf, und Tränen stürzten ihr aus den Augen, aber sie mußte schweigen, denn in dem Augenblick war die Kirche wieder erreicht. Der letzte Segen wurde erteilt, und der Zug löste sich auf. Da schoss Walli an der Afra vorbei wie eine Königin, daß die sich an der Lammwirtin halten mußte. Sie hätte sie fast umgerannt, und alle sahen ihr nach. Die Manzen meinten, ein schöneres Mensch gäb's in Tirol nicht, aber die Weibsen vergingen vor Neid. »Die schaut jetzt anders aus als droben auf dem Hochjoch, wo sie in ihre Hundehütten kaust hat, nit kambelt und nit zöpft wie Wilde«, sagte der Josef, der zu weit davon stand, um etwas zu verstehen, und sah ihm mit großen Augen nach. Da winkte er der Afra Adjes zu und trat aus dem Zug aus. Er mußte noch vor Mittag mit einem Fremden fort und ging heim, sich zu rüsten. Die Afra weilte Walli nach. Ihre hübschen blauen Augen sprühten unter Tränen, wie wenn man Wasser ins Feuer schüttet. Sie war ganz außer sich und die Lammwirtin mit ihr. Sie erreichten Walli am Wirtshaus. Auch Walli war in der furchtbarsten Aufregung. Sie hatte den liebevollen, vertraulichen Gruß gesehen, den Josef der Afra zugenickt, und ihr hatte er, wie sie glaubte, keinen Blick gegönnt. Und jetzt war er fort, und alle ihre Hoffnungen, die sie auf den heutigen Tag gesetzt, betrogen. Diese Afra! Auf sie hatte sich ihr ganzer Zorn geworfen, sie hätte sie zertreten mögen. Und nun stand die Afra vor ihr und hemmte ihren Schritt und redete sie zornig herausfordernd an. »Sie, die niedere Dirn!« »Höchstbäuerin«, stieß Afra atemlos hervor, »du hast da was gesagt, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, denn das geht mir an die Ehre. Was soll das heißen, von den guten Herzen für die Buben? Das will ich wissen, was da dahinter steckt. Willst du mit der Höchstbäuerin anbinden?« rief Walli laut, und ihr funkelnder Blick traf das Mädchen so recht von oben herunter. »Meinst du, lass mir mit so einer auf den Streit ein, wie du bist?« »Mit so einer?« schrie das Mädchen. »Was für eine bin ich denn? Ich bin ein armes Madel und hab niemand gehabt, der für mich gesorgt hat. Aber ich hab doch niemand nichts leid tun und niemand kein Haus anzünd. Ich brauch mir von dir nichts gefallen zu lassen, weißt?« Walli bäumte sich auf, wie von einer Schlange gestochen. »A Dirn bist, a schamlose Dirn, die sich die Burben vor alle Leute an den Hals wirft«, schrie sie, und alles vergessend, dass die Leute sich um sie versammelten. »Was? Wem hätte ich mich denn an den Hals geworfen?« stammelte das Mädchen erbleichend. »Soll ich dir's sagen? Soll ich?« »Ja, sag's nur, ich hab mein gutes Gewissen, und die Lammwirtin kann bezeugen, dass nicht wahr ist.« »So? Es ist nicht wahr, dass du dich dem Josef vor 2 Jahren, wo du ihn kaum kennt hast, an der Hals gehängt hast, dass er dich hat übers Hochjoch mitschleppen und dich der halben Weg hat tragen müsst, weil du dich gestellt hast, als könntest du nicht weiter? Ist nicht wahr, dass seitdem der Josef nimmer loslässt, dass er schon gar ins Geschrei mit dir kommen ist? Ist nicht wahr, dass dem Josef andere Dirndeln willst wegnehmen, die ein besseres Recht auf ihn hätten und bessere Frauen für ihn wären als so eine hergelaufene Magd? Ist nicht wahr, dass du neulich bei der Geschichte mit dem Stier dem Josef vorm ganzen Dorf um den Hals gefallen bist, als wär's seine verlobte Braut? Ist's etwa nicht wahr?« Afra schlug die Hände vors Gesicht und weinte laut auf. »Oh, Josef, Josef, dass ich mir das gefallen lassen muss!« »Sei ruhig, Afra«, tröstete sie die gutmütige Lammwirtin. »Sie hat sich selber verraten. Das ist nur die Wut, dass der Josef ihr nicht nachlauft und sich nicht bei ihr die Finger verbrennen will, wie alle anderen Mannsleut. Oh, wär nur der Josef da, der tät's ja anders sagen.« »Ja, das glaub ich schon, dass der sein lieber Schatz nicht im Stich ließ.« Und Walli lachte auf, so schneidend, so furchtbar grell, dass es von den Bergen widerhallte wie Wehgeschrei. »So ein Schatz, den man sich gleich an den Hals wirft, ist freilich bequemer als einer, den man sich erst erobern muss und bei dem es einem passieren könnte, dass man mit Schand und Spott abziehen müsst. Mit so einer bind sogar die stolzen Bären Josef lieber an, als mit der Geier Walli.« Jetzt trat der Lammwirt heran. »Hörst du«, sagte er, »jetzt ist genug. Das Mädel ist ein braves Mädel. Meine Frau und ich, wir stehen für sie ein und wir lassen dir nichts geschehen. Du nimmst zurück, was du da gesagt hast. Ich befehl's dir, verstehst mich?« Wieder lachte Walli auf. »Lammwirt, hast du in deinem Leben gehört, dass der Geier sich vom Lamm kommandieren lässt?« Alles lachte über das Wortspiel, denn der Lammwirt war sprichwörtlich ein Lamperl, weil er ein schwacher, gutmütiger Mann war, der sich alles gefallen ließ. »Ja, du verdienst deinen Namen, du Geierwalli, du!« »Platz da!« rief jetzt Walli. »Ich hab's genug mit euch das leere Strohs dreschen. Lasst mich nein!« Und sie wollte Afra unter der Türe zur Seite schieben. Aber die Lammwirtin hielt Afra am Arm. »Nein, du brauchst dir keinen Platz machen. Geh du nur voran, du bist nicht schlechter wie die.« Und sie wollte sich mit Afra vor Walli zur Tür hineindrängen. Da faßte Walli das Mädchen beim Mieder, hob es auf und warf es vor die Tür, den Nächststehenden, in die Arme. »Zuerst kommt die Bäuerinnen, nachher die Mägd.« Dann trat sie allen voran ins Zimmer und setzte sich zuoberst an den Tisch. Alles wieherte und klatschte in die Hände vor Vergnügen über den prächtigen Spaß. Die Afra weinte und schämte sich so, dass sie nicht mehr hinein wollte, und Lammwirts gingen mit ihr nach Hause. »Wart nur, Afra, ich schicke den Josef, der soll ihr dafür tun«, tröstete sie die Lammwirtin auf dem Heimweg. Aber Afra schüttelte den Kopf und meinte, das könne ihr alles nichts helfen, beschimpft sei und bleibe sie doch. »Ja, aber warum hast du dich auch mit der bösen Strommigerin anbunden? Der geht ja jeder aus dem Weg, wann er kann«, schalt gutmütig der Lammwirt. Indessen saß Walli drinnen und schaute durch das Fenster zu, wie die Afra mit Lammwirts fortging. Das Herz schlug ihr so, dass das silberne Behang an ihrem Busen leise klirrte. Walli wurde aufgefordert zu essen, die Nudelsuppe werde kalt. Aber sie fand die Suppe schlecht und die Hammelrippen so zäh wie Leder, warf einen Gulden auf den Tisch, ließ sich nicht herausgeben und rauschte an den erstaunten Bauern vorüber zur Tür hinaus. Wie vor 5 Jahren nach der Firmelung riss sie sich, als sie heimkam, in ihrer Kammer die schönen Kleider vom Leibe und warf sie in die Truhe. Das silberne Geschnür mit der Filigranarbeit zertrat sie zu einem Klumpen. Was hatte ihr der Staat geholfen? Dem hatte sie ja doch nicht darin gefallen, dem sie gefallen wollte. Dann warf sie sich wie damals auf ihr Bett und haderte mit allen Heiligen. Ein schneidendes Weh wühlte wie mit Messern in ihrem Innern. Da fiel ihr Auge auf die geschnitzte Walburga über ihr, und da dachte sie, dass der Schmerz, den sie empfand, wohl das Messer des lieben Gottes gewesen sein könnte, der nun an ihr herumschnitze, um die Heilige aus ihr zu machen, von der der Kurat gesagt hatte. Aber warum sollte sie denn eine Heilige werden? Sie wäre lieber eine glückliche Frau gewesen. Und das wäre so leicht gegangen, und dazu hätte der liebe Gott auch gar nichts an ihr zu schnitzeln gebraucht. Dazu wäre sie schon recht gewesen, so wie sie war. So grollte sie und bäumte sich auf gegen das Messer Gottes. Seit jenem Tage war es gar nicht mehr mit der Walli auszuhalten. Ganze Nächte trieb sie sich im Freien herum. Bei Tage war sie dann von einer Heftigkeit ohne Maß und Grenzen, arbeitete ruhelos von früh bis spät und verlangte, dass alle anderen es ihr nachtaten, was für die meisten eine Unmöglichkeit war. Der Gellner Vinzenz durfte jetzt öfter einmal vorsprechen. Er wußte immer, was es Neues gab im Tal, und Walli war auf einmal so auf Neuigkeiten erpicht. Wie das der Vinzenz merkte, machte er es sich förmlich zur Aufgabe, Land auf und ab alles auszukundschaften, um immer neuen Stoff für Walli zu haben. So gewöhnte sie sich allmählich daran, ihn wieder täglich zu sehen. Und er merkte bald, dass ihre Neugier immer mehr nach Sölden und Zwieselstein zuging, als woanders, und klug wie er war, begriff er leicht den Zusammenhang. Er brachte allerhand Nachrichten von dem fortdauernden Verkehr zwischen Joseph und der Afra, die Walli sichtlich in die furchtbarste Aufregung versetzten. Aber er tat, als merke er nichts, und er redete auch jetzt vorsichtigerweise nicht mehr von Liebe. Das machte sie sicher und zutraulich. Aber ihn verzehrte die Eifersucht auf Joseph. Dieser Hagenbach war der Fluch seines Lebens. Da war kein Ruhm, den er nicht vorwegnahm, kein Heldenstück, in dem er nicht zuvorkam, kein Preiskegeln oder Schießen, in dem er nicht den Preis gewann. Und nun nahm er ihm auch noch das Herz Wallis weg, das sich seinem hartnäckigen Werben doch vielleicht zugewendet hätte, wenn der Joseph nicht wäre. Warum schüttelt unser Herrgott alles auf einen Haus, während der andere so karg hält? Murrte Vinzenz und quälte sich innerlich ab wie die Walli. Hätten beide ihren Schmerz und Groll zusammengetan, man hätte das ganze Ötztal damit verheeren können. Eines Abends, es war Heuernte, half Walli einen großen Heuwagen aufladen. Die Fuhre war fertig und nun sollte der schwere Querbaum hinaufgezogen werden. Aber das Heu war so hoch gepackt, dass ihn die Knechte nicht hinaufbrachten. Wenn sie ihn halb oben hatten, ließen sie ihn wieder rutschen und lachten und machten dummes Zeug. Da riss der Walli die Geduld. »Runter, ihr Tröpf«, befahl sie, stieg auf den Wagen und stieß die Knechte rechts und links zur Seite. Dann zog sie den Strick an, wand den Baum auf, faßte ihn mit ihren beiden runden Armen beim Kopf und lüfte ihn mit einem Ruck auf den Wagen. Ein Schrei der Verwunderung brach aus aller Mund. Die Mägde lachten die Knechte aus, daß sie nicht gekonnt hätten, was ein Weibsbild konnte, und die Knechte kratzten sich hinter den Ohren und meinten, das gehe doch nicht mit rechten Dingen zu bei der Höchstbäuerin, und da müsse irgendwo der Teufel seine Hand drin haben. Walli stand auf dem Wagen. Ein stolz gesättigter Ausdruck lag in ihren Mienen. Sie ward es sich wieder in dem Augenblick so recht bewusst, daß sie ihresgleichen nicht habe, und im Gefühl ihrer Kraft hätte sie die ganze Welt herausfordern mögen. Da kam Vinzenz und rief ihr zu, »Walli, du schaust aus wie die Königin Potiphar auf dem Elefanten. Wenn der Joseph die Potiphar so gesehen hätte, wäre gewiss nicht so spröd gewesen.« Walli wurde dunkelrot bei diesen anzüglichen Worten und sprang vom Wagen. »Solche Späß verbitte ich mir«, sagte sie, als sie unten war. »No«, entschuldigte sich Vinzenz, »es war nicht bös gemeint. Du bist so schön da droben gestanden, da ist mir das rausgefahren, soll aber nimmer geschehen.« Sie gingen still nebeneinander her. »Was gibt's Neues in der Welt?« fragte endlich Walli, ihrer Gewohnheit gemäß. »Nicht viel«, sagte Vinzenz, »als dass es heißt, der Hagenbacher wollte am Peter und Paul mit der Magd der Afra zum Tanz gehen. In Sölden. Ich weiß es vom Brot, da hat der Afra ein paar neue Schuhe aus Imst bringen müssen und das Seidens Halstüchel und der Joseph hat's zahlt.« Walli biss die Lippen zusammen und sprach kein Wort. Aber Vinzenz sah wohl, was in ihr vorging. »Weißt was?« sagte Vinzenz. »Bei uns geht's ja auch hoch her, Peter und Paul. Und wenn die Höchstbäuerin dazukäme, das gäbe fest, dass man weit und breit davon hören sollt. Geh ja mal mit mir zum Tanz.« Walli warf den Kopf in den Nacken. »Mir wär's grad ums Tanzen.« »Geh, Walli«, drang Vinzenz in sie ein. »Tu's doch einmal, und wär's nur wegen die Leut.« »Nach denen ich frag ich viel«, lachte Walli verächtlich. »Aber bedenk, die Leut munkeln.« Er stockte. Walli blieb stehen und schaute Vinzenz durchbohrend an. »Was munkeln's?« Vinzenz erschrak über den Ausdruck in ihrem Gesicht. »Immer nur, sie munkeln, du hättest einen stillgeheimen Kummer. Die Oberdern behauptet, du wärst ganze Nacht nicht daheim und gingst rum wie ein krankes Händel. Und da mor nicht leid, du hättest ja, was das Herz begehrt, und freier wie Sand am Meer. Wenn's also noch nicht zufrieden wärst, so müsst's ein Liebeskummer sein. Und seit der Geschichte bei der Frau Leichnamsprozession.« »Na, weiter?« sprach Walli turnus. »Seit der Geschichte reiben sich die Leute halt zusammen, dass der Joseph der einzige Bauer im Ötztal ist, den d'möchst, und der nicht anbeißen will.« Ein Blitz fuhr aus seinen Augen über Walli hin, als er das Wort aussprach. Walli war getroffen bis ins Mark. Sie mußte stehen bleiben und die Stirn an einen Baumstamm lehnen, so pochte das Blut in den Schläfen. »Wenn das wahr ist, wenn man mir das nachsagt«, stöhnte sie, aber sie vollendete nicht, wie mit Nebelschleiern umwölkte sich ihr Denken. Vinzenz ließ ihr Zeit, zu Atem zu kommen. Er wußte wohl, was das für sie war, denn er kannte ihren Stolz. Nach einer Weile sagte er, »Schau, Deswegen meint die halt, du sollst mit mir zum Tanz gehen. Das wär's beste Mittel, die Leute Meiler zu stopfen. Wally richtete sich auf. Ich geh mit keinem Buben zum Tanz, den ich nicht heiraten will. Das weißt. Ich mein halt, wenn ich du wär, ich tät doch lieber der Kellner Vinzenz heiraten, als dem Hagenbacher zu lieb eine alte Jungfer werden, stachelte Vinzenz weiter. Wally sah mit neu erwachendem Widerwillen an. Dass du's nicht müd wirst, wo du doch weißt, es hilft dir nix. Wally, ich frag dich jetzt zum letzten Mal. Kannst dich gar nicht an den Gedanken gewöhnen, dass du mich zum Mann nimmst? Nie, nie, eher sterben, sagte Wally. Vinzenz gelbes Gesicht bekam weiße Flecken auf dem scharf hervortretenden Backenknochen. Er sah fast dem Geier ähnlich, als er so seitlich auf Wally blickte, wie auf eine wehrlose Beute. Tut mir leid, Wally, aber ich muß da was sagen, was ich dir lieber erspart hätte. Du zwingst mich dazu. Ich hab da ja Zeit gelassen, jetzt muß es sein. Er zog ein geschriebenes Blatt aus der Tasche. Es wird in diesem Tage Jahr, dass dein Vater gestorben ist, und wenn du mich nicht heiratst, so ist mit dem Jahr dein Recht auf dem Höchsthoch abgelaufen. Wally sah ihn groß an. Er entfaltete das Papier. Das ist das Testament von deinem Vater. Da drin bestimmt er, dass, wenn du mich ein Jahr nach seinem Tod nimmst, so gehört der Höchsthof mit allem, was drum und dran ist, mein, und du bist aufs Pflichtteil gesetzt. Mit der stolzen Höchstbäuerin hat's dann ein End. Bis jetzt weiß noch niemand darum. Du kannst dir jetzt noch einmal überlegen, und ich denk, du gibst am End doch lieber nach, als dass du mich aufs Landgericht gehen und das Testament vollstrecken lässt. Wally blieb stehen und maß Vinzenz von oben herab mit einem einzigen, kalten, verächtlichen Blick. Dann sagte sie vollkommen ruhig, »Nur du armseliger Tropf, also in dem Netz hast mohnt, fangst die Geier, Wally? Sicht euch schon ähnlich, dir und dem Vater, aber ihr habt mich alle zwei nicht kennt. Was liegt mir an Geld und Gut? Des, was ich möcht, kann ich mir doch nicht dafür kaufen. Und so frag ich nix danach. Am Montag pack ich meine Sacht zusammen und geh wieder fort, denn dein Gast will ich nicht sein. Kei Stund. Wenn's mir auch weh tut, um Höchsthof, wo ich auf die Welt gekommen bin, ich war als Höchstbäuerin auch nicht glücklicher, als wo's Viech gehütet hab. Und fremd war ich doch hier wie dort. So ist es das Beste, ich zieh fort aus der Gegend, soweit ich kann. Sie wandte sich ruhig dem Haus zu. Da fasste den Vinzenz ein wilder Schmerz. Er stürzte vor ihr nieder und umschlang ihre Knie. »So hab ich's nicht gemeint. Fortgehen sollst nicht. Um Gottes Willen, tu mir das nicht an. Was will ich denn der Höchsthof? Ich hab ja nur denkt, ach mein Gott, man probiert halt alles.« Er zog mit der einen Hand Wally fest, mit der anderen führte er das Papier zum Mund und zerriss es mit den Zähnen. »Na, da, schau her!« »Da hast den Bisch. Ich will den Höchsthof nit, wenn du nicht darauf bleibst. Da, da!« Er streute die Fetzen in den Wind. »Ich will gar nix, gar nix. Nur tu mir das nicht an, dass du fortgehst.« Wally sah ihn erstaunt an. »Du dauerst mich, Vinzenz, aber ich kann dir doch nicht helfen, so wenig wie mir geholfen wird. Bald du den Höchsthof und alles, was dazugehört. Der Vater hat ihn dir vermacht. Das bleibt so, wenn du aufs Testament zerrissen hast. Ich will von dir nix geschenkt. »Mir ist so schon verleidet hier. Und auf was soll ich noch warten? Die Menschen taugen nicht für mich und ich nicht für die Menschen. Ich pack mein Hansel auf und geh wieder auf die Berg. Da kehr ich hin. Aber wenn ich dich um etwas bitten darf, verschweig's, bis ich fort bin, dass der Höchsthof nimmer mir gehört. Denn, schau, nix kann ich weniger vertragen, als wenn sich Leute über mich lustig machen. Des macht mich rasend. Denk an die Schadenfreude und das Gespött, wenn die stolze Stromingerwalli von ihrem Erb und Eigentum abziehen muss, wie er mag. Das könnt ihr nicht überleben. Ich will wenigstens noch als Höchstbäuerin fortgehen. Wally, schrie Vinzenz, wenn du mir das wirklich antust, so zieh ich mit wie dein Schatten. Du kannst mir nicht wehren, dass ich hingehe, wo du hingehst. Die Landstraßen sind frei, da kann drauf laufen, wer will. Wally sah ihn entsetzt an, wie er so vor ihr stand und fieberte, und ihr graute, als habe sich ein böser Geist an ihre Fersen geheftet. »Was soll da draus werden?« murmelte sie ratlos vor sich hin. In dem Augenblick kam der Söldner Bot vom Haus her über die Matten gerade auf die Wally zu, mit einem großen Buschen am Hütel und der Sonntagsrock wie ein Hochzeitbitter. »Der lädt dich zur Hochzeit vom Josef und der Afra«, lachte Vinzenz wild auf. Wallis Fuß strauchelte über irgendwas. Sie griff nach Vinzenz und der fasste sie rasch um den Leib und hielt sie. Indessen kam der Bote ran und schwenkte den Hut vor Wally. »Grüß Gott, Höchstbäuerin! Der Josef Hagenbach schickt mich und lasst dich freundlich zum Tanz aufbieten am Peter- und Paulstag. Wenn's dir recht wär, wollt am Mittag kommen und dich abholen, rüber im Herrschen. Du sollst mir Antwort sagen.« Wenn sich in dem Augenblick für Walli der Himmel, für Vinzenz die Hölle aufgetan hätte, es wäre nicht anders gewesen. Also war das alles mit der Afra nicht wahr? Er kam zu Walli, er kam nach 5 Jahren des Leids und der Qual. Endlich, endlich. Das Wort war gesprochen. Die Winde trugen es jauchzend weiter, die Lüfte halten es wieder. Die weißen Firnen lächelten dazu im Abendsonnenschein. Der Bären-Josef bot die Geier Walli zum Tanz auf. Die Leute auf dem Felde jauchzten, die Heuwagen schwankten, der Geier auf dem Dach schlug mit den Flügeln vor Freude, dass endlich zusammenkam, was zusammengehörte. Freude über alle Menschen, das Geschlecht der Riesen ersteht wieder in dem einen Paar. Und gnadenreich lächelnd, wie eine Königsbraut unter der Myrtenkrone, neigte Walli das schöne Haupt und sagte dem Boten, fast schüchtern, dass sie Josef erwarte. Und Vinzenz lehnte seitab an einem Baum, verzerrt, erbleicht, stumm, ein Gespenst der Vergangenheit. Walli streifte ihn mit einem mitleidigen Blick. Jetzt war er ihr nicht mehr so furchtbar. Sie war gefeit. Niemand konnte ihr etwas mehr anhaben. Sie eilte nach Hause und die Leute schauten ihr verwundert nach. So selig war ihr Ausdruck. Aber es litt sie nicht zu Haus. Sie nahm Geld mit und ging durchs Dorf wie eine glückspendende Fee. Sie trat in jede arme Hütte, sie teilte aus mit vollen Händen von dem, was sie mit Fug und Recht als ihr Pflichtteil betrachten konnte, denn den Höchsthof hatte sie unwiderruflich für Vinzenz bestimmt. Sie war doch noch reich genug, um den Josef und allen um sie herum ein herrliches Leben zu bereiten. Ein Pflichtteil vom strommingerischen Erbe war immer noch ein Vermögen. Sie musste allen Gutes tun. Sie konnte es ja nicht alleine tragen. Das nie gekannte, unermessliche Glück. Die 2 Tage bis Peter und Paul waren ein Märchen für das ganze Dorf. Wer kannte die Geierwalli wieder, die finstere, herbe, in der glücksverklärten Jungfrau, die einherging, wie getragen von unsichtbaren Flügeln? Dieses einen Sonnenstrahls nur hatte es bedurft, und die Blüte, die hagelzerschlagene, frostgetötete trieb wieder. Es war eine unerschöpfliche Kraft in dem unterdrückten Herzen, eine Kraft der Liebe wie des Hasses, der Freude wie des Schmerzes, der Hingebung wie des Trotzes. Ihre ganze Umgebung atmete auf. Es war, als sei ein Bann von ihnen genommen, seit der finstere, grollende Geist von Walli gewichen war, der alle wie eine Wetterwolke bedrückt hatte. »Wo ein Mensch so glücklich ist, wie ich bin, das soll sich jeder mit freuen können«, sagte sie, und es war bald offenkundig, dass die Walli so verwandelt war, weil sie der Josef zum Tanz aufbot, was ja so viel war wie eine Werbung. Warum sollte sie es auch leugnen, da es ja nun doch in wenig Tagen soweit war? Warum sollte sie verleugnen, dass sie ihn liebte? Herzlich, über alles, er verdiente es ja, und er liebte sie ja wieder, sonst käme er nicht, sie zum Tanz zu holen. Es war ihr eine Wohltat, dass sie zeigen durfte, wie ihr zumute war. Und wo ihr ein Kind begegnete, da nahm sie es auf den Arm und erzählte ihm, am Peter und Paul, da komme der Bären-Josef, der den großen Bären umgebracht und Lamberts Liesel vom wilden Stiere errettet habe. Und da sollten sie einmal die Augen auftun, wie schön und groß der wäre. So einen Menschen hätten sie noch gar nicht gesehen, und so einen gab es auch auf der ganzen weiten Welt nicht mehr. Und die Kinder waren ganz aufgeregt und spielten Bär und Bären-Josef den ganzen Tag. Und dann scherzte sie mit Hansel und drohte ihm, »Dass du schön brav bist, wenn der Josef kommt, das sag ich dir, sonst gibt's was.« Und der Klettermeier und die Besten vom Xind bekamen neue Festanzüge. Die Leute wussten wohl, warum, und Walli litt es, dass sie darauf herumredeten, und wurde nicht böse. Und dann saß sie wieder still in ihrer Kammer und tat stundenlang nichts als darüber nachdenken, wie das nur gekommen sei, dass der Josef so plötzlich seinen Sinn geändert, und wie sie auch dachte und dachte, sie konnte es nicht ausdenken, das unverhoffte Glück, das so plötzlich, so reich, so voll über sie gekommen, und sie blickte jetzt nicht mehr feindselig, sondern freundlich zu ihren Heiligen auf und dankte ihnen, dass sie es nun doch noch so gut mit ihr gemacht hatten. Und wenn sie die Karten ansah, die über dem Bett aufgenagelt waren, dann lachte sie wohl. »Na, was sagt ihr denn jetzt? Geld? Ihr habt doch nichts gewusst.« Und wie verbannte Geister, die kein befreiender Zauberspruch mehr ans Licht zieht, starrten die Geheimnisse der Zukunft sie unverständlich aus dem stummen Zeichen an. Wäre die Lukart noch da gewesen, die hätte sehen können, was die Karten Walli antworteten. So aber waren sie ihr verstummt wie eine Ziffernsprache, zu der sie den Schlüssel verloren hatte. Wenn das die Lukart noch erlebt hätte, wie hätte die sich gefreut? Walli hätte sich hinlegen mögen und fortschlafen bis an Peter und Paul, damit die Zeit nicht zu lang wurde. Aber davon war jetzt keine Rede. Sie konnte weder bei Tag noch bei Nacht ein Auge schließen vor Ungeduld. Sie musste immer rechnen. Jetzt noch so viel Stunden, jetzt noch so viel. Endlich war der Tag da. Nach dem Essen ging Walli auf ihre Kammer zum Anziehen und wusch und kämmte sich ohne Ende. Wieder war sie Weib, Mädchen. Wieder stand sie vor dem Spiegel und schmückte sich und schaute, ob sie schön sei, ob sie dem Josef gefallen werde. Und wieder hatte sie sich ein neues Geschnür kommen lassen, noch reicher als das erste, und Kopfnadeln von Filigran dazu, und die Schachtel stand vor ihr auf dem Tisch, und sie nahm das Geschmuck heraus und nestelte sich's ans Mieder, und das feine Silber war so weiß wie ihre blendend weißen gefalteten Hemdsärmel und klingelte wie lauter Hochzeitsglöckchen. Und durch die rosenroten Perlenvorhängchen fiel ein gedämpfter rosiger Schimmer herein und übergoß die prangende Gestalt mit einem zarten Hauch bräutlichen Erglühens. Und als sie fertig war, da nahm sie aus der Schachtel eine schwer mit Silbern beschlagene Meerschaumpfeife, wie kein Bauer weit und breit eine hatte, ein wahres Prachtstück. Aber sie wog es lange prüfend in der Hand, ob es wohl gut genug für Josef sei. Und noch etwas zog sie hervor, langsam, fast schüchtern, und sah nach der Tür, ob sie auch gut verriegelt sei. Es war ein kleines, rundes Schächtelchen, und darin lag ein Ring. Es durchschauerte sie, als sie ihn herausnahm, und eine Träne unaussprechlicher Freude und Dankbarkeit trat ihr ins Auge. Sie schloss den Ring in die gefalteten Hände, und zum ersten Mal seit langer Zeit beugten sich ihre Knie, und es zog sie nieder, über den Ring zu beten, der den geliebten Mann an sie ketten sollte, für ewig. Und sie hörte nicht mehr das stolze Rauschen des seidenen Rockes und das Geklingel der silbernen Anhängsel. Sie betete heiß, inbrünstig aufgelöst. Sie drängte sich an das Herz Gottes mit dem Ungestüm eines dankbaren Kindes, dem der Vater eben seinen glühendsten Wunsch erfüllt hat. »Die Bäuerin wird heute nicht fertig mit dem Anputzen«, sagten draußen die Mägde, als Walli gar nicht zum Vorschein kam. Schon zogen die Bauern dem Hirschen zu. Was Füße hatte und einen Sonntagskittel, das lief heute mit, denn das ganze Dorf war gespannt auf das große Ereignis, wenn die Höchstbäuerin mit dem Hagenbacher zum Tanze ging. Die Straße wimmelte von Menschen, und der Hirschwirt hatte diesmal was drangewendet und Musikanten von Imst kommen lassen. Die Großmagd stand oben am Gaupenfenster und schaute aus auf dem Weg, von wo der Josef kommen mußte. Walli stand fertig angetan in der Kammer. Das Herz schlug ihr wie mit Hämmern, ihre Wangen glühten, ihre Hände waren eiskalt. Sie presste das weiße Sacktüchel, das sie säuberlich zusammengelegt, in der Hand hielt, aufs Herz. Es war das Brauttuch ihrer Mutter. In der Tasche verborgen hatte sie Pfeife und den Ring für Josef. So wartete sie regungslos die Minuten ab, und dieses stille Warten, bei dem ihr fast der Atem ausging vor Ungeduld, war wohl die schwerste Aufgabe ihres Lebens. »Sie kimme, sie kimme«, schrie jetzt die Oberdirn herunter. »Der Josef und der Maß andere Buben, Zwieselsteiner und Söldner gingen mit ihr, und der Lammwirt vom Zwieselstein ist ganzer Zug.« Alles auf dem Hof lief zusammen. Man hörte schon den Lärm der Nahenden in Wallis Kammer. Jetzt trat Walli heraus, und alles stieß ein »Ah« der Bewunderung aus bei ihrem Anblick. In demselben Moment erschien der Zug unter dem Hoftor, Josef an der Spitze. Sie ging ihm entgegen, sittig und doch mit der ganzen strahlenden Hoheit einer Braut, die stolz ist auf ihren Bräutigam, stolz, von einem solchen Manne erwählt zu sein. »Josef, bist da?« sagte sie, und ihre Stimme klang so weich und lieblich, wie sie nie gesprochen. Und Josef sah sie mit einem seltsamen, fast scheuen Blick an und schlug dann die Augen nieder. Walli stutzte. »Was, Absicht oder Zufall?« Josef hatte den Spielhahn verkehrt aufgesetzt, wie es die Burschen machen, wenn sie Händel suchen. Heute war das aber gewiss nur aus Versehen passiert. Alles stand um sie her und beobachtete sie. Ihr war zu beklommen, sie konnte nichts mehr sagen, und er schwieg auch. Sie schaute ihn an mit Augen voll feuchter Innigkeit, aber die Seinen wichen ihr aus. Er war wohl in Verlegenheit, wie sie auch. »Komm«, sagte er endlich und bot ihr die Hand. Sie legte die ihre hinein und sie schritten still dem Hirschen zu. Die Fremden und das ganze Gesind schlossen sich dem Zuge mit an. Wie es uns, wenn wir in die Sonne geschaut, oft im folgenden Tageslicht ganz dunkel vor Augen wird, so ward es jetzt plötzlich der Walli mitten in allem Glück ganz dunkel in der Seele. Sie wußte gar nicht, was das war. Sie war verwirrt und kannte sich nicht mehr aus. Es war alles so ganz anders, als sie gedacht. Als sie in den Hirsch eintraten, empfing sie ein schmetternder Ländler, und Walli hörte, wo sie mit Josef durch die Reihen schritt, hinter sich sagen, kein schöneres Paar gäb's auf der ganzen Welt nicht. Sie sah erst jetzt, wie viel Fremde mit Josef gekommen waren, und alle abgewiesenen Freier aus der Gegend waren dabei. Walli verglich sie im Stillen noch einmal mit Josef, und sie konnte sich mit Fug und Recht sagen, daß auch nicht einer darunter war, der sich an Gestalt und Schönheit mit Josef messen dürfte. Er war der König unter den Bauern, ein Mensch ganz anderen Schlages als die Menschen natürlicher Größe, die da herumstanden. Und sie ließ einen Blick stillen Entzückens an der hohen Gestalt niedergleiten, von der breiten Brust an bis hinab zu den schlanken, nervigen Knien und Knöcheln. Wer ihn so sah, mußte doch begreifen, daß sie nur ihn und keinen anderen wollte. Als sie aufschaute, begegnete ihr Blick zwei stechenden, schwarzen Augen, die wie Dolche auf Josef gerichtet waren. Es war Vinzenz, der unter der Menge eingekeilt stand, und nicht weit davon ein anderes trauriges Gesicht. Benedikt Klotz, der sie nachdenklich betrachtete. Als sie an ihm vorüberstrich, hielt sie Benedikt ein wenig am Ärmel zurück und flüsterte ihr zu, »Nimm dich in Acht, Walli, sie führen was gegen dich im Schild. Ich weiß nicht was, aber mir schwant nichts Guts.« Walli zuckte leicht in die Achseln. Wer konnte ihr was anhaben, wenn Josef bei ihr war? Die Reihen stellten sich zum Tanz auf. Walli und Josef sollten vortanzen, und man wollte sie miteinander tanzen sehen. Kein Paar war noch je mit so neidischen Augen betrachtet worden, wie diese zwei schmucken, auserlesenen Gestalten. Da aber ließ Josef Walli los und trat fast feierlich vor sie. »Walli«, hob er ganz laut an, und die Musik schwieg auf einen Wink des Lammwirtes, der hinter ihnen stand, »ich hoff doch, dass du mir, eh vor wir tanzen, den Kuss geben wirst, den noch keiner von deine Freier erobert hat.« Walli errötete und sagte leise, »aber doch nicht da, Josef, vor alle Leut.« »Grad da vor alle Leut«, sagte Josef nachdrücklich. Einen Augenblick kämpfte Walli zwischen Verlangen und holder Verlegenheit. Einen Mann zu küssen vor allen Leuten, das war für ihren keusch gewöhnten, spröden Sinn eine schwere Überwindung. Aber da stand er vor ihr, der herzliebe Mann, der Augenblick, für den sie Jahre ihres Lebens, ja ihr Leben selbst freudig hingegeben. War da, und sie sollte ihn zurückweisen, um der paar Zuschauer willen, die ja nichts aushaben könnten, wenn sie ihren Bräutigam küßte. Sie hob das schöne Antlitz zu ihm auf, und seine Augen hafteten für eine Sekunde auf den blühenden, schwellenden Lippen, die sich den seinen so näherten. Dann schob er sie mit einer unwillkürlichen Bewegung sanft von sich weg und sagte leise, »Nein, so nit, so schießt kein rechter Jäger wild, anders als im Sprung oder im Flug. Das habe der schon einmal gesagt. Abkämpfen will ich dir den Kuss, geschenkt will ich ihn nicht. Und wenn ihr anders Mädel war wie du, dat ich mir auch nicht so wohlfeil hergeben. Werd ich, Walli, und mach's mir nicht leichter, als du's die anderen gemacht hast, sonst ist für mich kein Ehr dabei.« Eine flammende Röte der Scham hatte sich über Wallis Gesicht ergossen. Sie hätte in die Erde sinken mögen. Hatte sie denn so ganz vergessen, was sie sich schuldig war, dass der Freier sie daran erinnern mußte? Es wurde ihr förmlich rot vor den Augen. Es war, als schlüge ihr eine Blutwelle über dem Kopf zusammen, und sich in ihrer ganzen Größe aufrichtend, maß sie sich mit ihm flammenden Blicks. »Es ist recht«, rief sie, »du sollst's haben. Du mußt auch wissen, wer die Geierwalli ist. Jetzt schau, ob du den Kuss kriegst.« Ihr war zum Ersticken. Sie riß sich das Halstuch ab und stand da in ihrem silbergenästelten Samtmieder und dem weißen Linnehemd, das Josefs Augen mit Staunen auf den wundervoll entblößten Hals hafteten. »Schön bist's, so schön, als bös bist«, murmelte er, und jetzt sprang er auf sie zu wie der Jäger auf ein Wild, dem er den Knickfang geben will, und schlang den starken Arm um ihren Nacken. Aber er kannte die Geierwalli nicht. Mit einem gewaltigen Ruck war sie frei und ein schadenfrohes Gelächter von allen, denen es einst auch nicht besser ergangen war, erscholl, das Josef wütend machte. Jetzt packte er das Mädchen mit Armen von Eisen um den Leib, aber sie gab ihm einen Stoß auf die Herzgrube, dass er aufschrie und zurückfuhr. Neues Gelächter. Mit diesem Stoß, dessen Wirkung sie kannte, hatte sie sich noch immer gegen Zudringlichkeiten gewehrt, denn diesen Stoß hielt keiner aus. Josef aber verbiss den Schmerz und mit verdoppeltem Grimm warf er sich nun auf das Mädchen, fasste sie mit beiden Händen bei den Armen und suchte so seinen Mund, dem ihren zu nähern. Aber im Nu bog sie sich seitwärts ab, und nun entstand ein atemloses Ringen hin und her, auf und ab, eine schwüle Stille, nur zuweilen von einem Fluch Josefs unterbrochen. Wie eine Schlange bog und wand sich das Mädchen in seinen Armen herüber und hinüber, daß er nie den Mund erreichen konnte. Es sah nicht mehr einem Liebeskampf, es sah einem Kampf auf Leben und Tod gleich. Dreimal hatte er sie zu Boden gedrückt, dreimal war sie wieder aufgeschnellt. Er hob sie in seinen Armen empor, aber sie drehte sich immer so, dass er die Lippen nicht erreichte. Das feine Linnenhemd hing in Fetzen herab, das silberne Geschnür war in Stücke gerissen. Plötzlich kam sie los und floh dem Ausgang zu. Er holte sie ein und riss sie wie im Sturm an sich. Es war eine zornglühende Umarmung. Wie heißer Dampf umwallte sie sein Atem. Sie lag an seiner Brust, sie fühlte sein Herz gegen das ihre schlagen. Da verließ sie ihre Kraft. Sie brach in die Knie vor ihm und sagte wie vergehen vor Schmerz und Scham und Liebe, »Da hast mich.« »Ja.« Ein schweres Seufzer brach aus Josefs Brust. »Ihr habt's alle gesehen?« fragte er laut, beugte sich nieder und drückte seinen Mund auf ihre heißen, zitternden Lippen. Ein Hurra erscholl jetzt von allen Seiten. Dann hob er sie auf und fast besinnungslos sank sie ihm an die Brust. »Halt«, sagte er streng und trat einen Schritt zurück. »Mehr braucht's nit. Es ist genug an dem einen Kuss. Du hast's jetzt gesehen, dass ich die zwingen kann. Und weiter will ich nix.« Wally starrte ihn an, als begriffe sie ihn nicht. Sie wurde ganz erdfahl. »Josef«, stammelte sie, »warum bist denn kommen?« »Hast du dir einbild, ich sei kommen, um dich zu freien?« sagte er. »Du hast neulich auf der Prozession vor alle Leute gesagt, die Afra wär mein Schatz, weil sie so leichts haben wär. Und der Bären-Josef hätt nix mit Courage, dass er nicht mit der Geierwalli anwendet. Hast wirklich gewohnt, dass ein Kerl, der er im Leib hat, so etwas auf sich und über brave Mädel sitzen lässt? Ich hab dir nur zeigen wollen, dass ich so gut mit dir aufnehme wie mit dem Bären oder sonst ein Untier. Und den Kuss, den ich da abgenommen hab, den bring ich der Afra als Sühnungskuss für das Unrecht, das du ihr antan hast. Jetzt merk das für ein anderes Mal, wenn dich der Übermut widersticht. Ich hoffe, du lässt das jetzt vergehen, arme brave Mädel, öffentlich Spott und Schande ans Tun. Denn hast du's jetzt einmal selber gespürt, wie's tut, wenn man ausgelacht wird.« Ein schallendes Gelächter beschloss von allen Seiten Josefs Rede. Der aber wehrte missmutig den Beifall ab. »Ihr habt's gesehen, dass ich Wort gehalten hab. Jetzt will ich nur nach Zwieselstein die Afra beruhigen, denn das gute Geschöpfel hat's nicht gewollt und nicht gemohnt, dass ich der Höchstbauerin einen Schabernack antun will. Püt Gott mitsammen!« Er ging, aber alles lief mit ihm, denn der Spaß war zu schön gewesen. Der Bären-Josef, das war einer. Der hatte der stolzen Höchstbauerin einmal den Meister gezeigt. »Das war ja gesund, der Stolzen. Das Geschichtre recht. Josef, das ist dein bestes Stückel. Wenn das rumkommt, will sie keiner mehr.« So lachten die abgewiesenen Freier im Chor um Josef her, und alles drängte lustig plaudernd nach. Der Tanzboden war leer. Nur zwei waren bei Wally zurückgeblieben, Vinzenz und Benedikt. Wally stand noch immer an derselben Stelle und regte sich nicht. Es war, als lebe sie nicht. Vinzenz beobachtete sie mit untergeschlagenen Armen. Benedikt trat zu ihr hin und fasste sie leise am Arm. »Wally, nimm das nicht so zu Herzen. Wir sind da noch da, und wir wollen dir Genugtuung verschaffen.« »Wally, red doch. Was soll man tun? Wir sind zu allem bereit. Sag nur, was du willst.« Da regte sie sich, und ihre großen Augen leuchteten geisterhaft in dem leichenfarbenen Gesicht auf. Sie öffnete und schloss ein paar Mal die Lippen. Ein Wort wollte sich daraus hervorringen, aber es war, als fehle ihr der Atem dazu. Endlich, als stieße sie es aus tiefstem Leben heraus, mehr ein Schrei als ein Wort, »Tod will ihn haben!« Benedikt fuhr zurück. »Wally, Gott bewahr dich!« Vinzenz aber trat mit funkelnden Augen auf sie zu. »Mali, ist es dein Ernst?« »Mein blutiger Ernst!« Sie hob die Hand zum Schuh auf. Die Hand war ganz starr und die Nägel bläulich wie abgestorben. »Wer den seiner Afra tot vor die Füße legt, den heirat ich, so wahr ich die Walburger Strommigerin bin.« Durch das stille, schlafende Haus des Höchsthofs ging ein seltsames, gleichmäßiges Dröhnen unaufhörlich die ganze Nacht hindurch. Die Mägde fuhren wohl zuweilen aus dem Schlafe auf und wussten nicht, was sie hörten, schliefen aber wieder darüber ein. Die Dielen krachten und die Balken waren in einem beständigen, leisen Schwanken. Es war Walli, die ohne Unterbrechung mit schwerem Schritt auf und nieder ging und mit sich, mit dem Schicksal, mit der Vorsehung rang im Todeskampf ihres sterbenden Herzens. Zerrissen die Kleider um sie her, zerschmettert am Boden die holzgeschnitzte heilige Walburga. Christus mit dem Kreuz, die Heiligenbilder, alles in Trümmer zerschlagen, in ohnmächtiger Wut. Sie war halb entkleidet und das aufgelöste Haar hing ihr zerzaust auf die nackten Schultern nieder. In dem Lichtstock qualmte ein rotleuchtender Span und in dem zitternden Schatten verzerrten sich die Züge des zerbrochenen Christuskopfes am Boden und schienen sich zu beleben. Sie blieb im Vorbeischreiten bei den Trümmern stehen. »Ja, grins nur, du hast mich nimmer für einen Narren. Und keine von euch, Götzenbilderseits, von Holz und Papier, die keinem helfen können. Ös wird's kein Gebet und kein Fluch. Und die, die's vorstellt, stecken Gott weiß wo und lacheten uns aus, wenn sie sehen könnten, wie wir vorm Stück Holz knien.« Und sie stieß die Trümmer unter ihr Bett, um nicht im Gehen gehindert zu sein. Da fiel in der Ferne ein Schuss. Walli blieb stehen und horchte. Alles war still. Sie hatte sich wohl getäuscht. Warum nahm ihr das Geräusch den Atem? Sie konnte doch nicht einmal sagen, ob es nur wirklich ein Schuss war. Wie der Blitz fuhr es ihr durch den Kopf. Wenn in dem Augenblick der Vinzenz den Josef erschossen hätte. Doch das war ja Unsinn. Der Josef war ja ruhig daheim oder vielleicht gar in Zwieselstein bei seiner Afra. Sie schlug den Kopf an die Wand in namenloser Qual bei dem Gedanken und Bilder stiegen vor ihrer Seele auf, die sie wahnsinnig machten. Oh, wär er nur tot, tot, dass sie das nicht mehr zu denken brauchte. Sie riss das Fenster auf, um Luft zu schöpfen. Hansel, der auf einem Spalier vor dem Fenster geschlafen, erwachte und kam schlaftrunken herbeigeflattert. »Oh, du«, rief Walli, streckte ihm die Arme entgegen und presste ihn an die Brust. »Er war ja ihr alles, ihr Letztes auf der Welt.« Da, ein zweiter Schuss und diesmal deutlicher von der Richtung nach Zwieselstein her. Sie ließ den Geier los und fuhr sich mit der Hand nach dem Herzen, als hätte sie der Schuss selbst getroffen. Warum nur dieses Erschrecken? Der unbedeutende Zufall hatte ihr plötzlich die ganze entsetzliche Tat, die sie gestern heraufbeschworen, vor die Seele geführt. Sie mußte immer wieder denken, wie es wäre, wenn der Schuss, den sie eben gehört, Josefs Haupt zerschmettert hätte, und eine wilde, wahnsinnige Freude überkam sie. Nun gehörte er ihr. Nun konnte er keine andere mehr küssen. Und wie sie so darüber nachdachte, da war es ihr, als wäre es wirklich geschehen. Sie sah ihn in seinem Blut am Boden. Sie kniete bei ihm nieder, sie nahm sein Haupt auf ihren Schoß und küßte das bleiche Gesicht. Das bleiche, schöne Gesicht. Sie sah es ganz deutlich vor sich. Aber da überkam sie plötzlich ein Mitleid mit dem armen, toten Mann. Ein heißes, unaussprechliches Mitleid. Sie rief ihn an mit allen Namen der Liebe, sie schüttelte, sie rieb ihn. Umsonst, er wurde nicht mehr lebendig. Eine unnennbare Angst erfasste sie. Nein, nein, das durfte nicht geschehen, er durfte nicht sterben, lieber sie selbst. Es war, als hätte vorher ein Krampf ihr ganzes Herz zusammengeschnürt, daß kein menschliches warmes Blut mehr durch ihre Adern floß, und es hätte sich erst jetzt der Krampf gelöst, und die warme Welle strömte wieder dem Herzen zu. Sie mußte hinaus, sie mußte sehen, ob Vinzenz zu Hause sei. Sie mußte ihn sprechen, noch vor Tag, mußte ihm sagen, daß das Gräßliche nicht geschehen dürfe. Sie war wie im Fieber, alle Pulse schlugen ihr. Sie hatte die Tat gewollt, begehrt. Aber schon der Gedanke, dass sie geschehen sei, löschte ihren Zorn und sie verzieh. Sie warf ein Tuch über und eilte hinaus über den Hof, durch die Gärten dem Hause des Vinzenz zu. Was würde er, was würden die Leute von ihr denken? Ach, das war ja ganz einerlei. Was lag jetzt noch daran? Sie erreichte das Haus. In Vinzenz' Kammer zu ebener Erde brannte Licht. Sie schlich sich heran, sie konnte durch das verschobene Vorhängchen hineinschauen. Es nahm ihr fast den Atem. Die Stube war leer, der Kienspan tief heruntergebrannt. Sie ging ums Haus, die Tür war nicht verschlossen. Sie öffnete leise und trat ein, alles still wie ausgestorben. Die Knechte und Mägde schliefen noch fest, sie schlich durchs ganze Haus, nichts rührte sich, Vinzenz war fort. Heißes Kälte durchrieselte Wallis Glieder. Sie ging in seine Schlafkammer. Das Bett war verlegen, er mußte darin gelegen haben, aber bald wieder aufgestanden sein. Die Sonntagskleider hingen am Kleiderrechen, aber die Werktagskleider fehlten. Auch kein Hut war da. Sie suchte in der Wohnstube, der Nagel, wo sonst die Büchse hing, war leer. Wally stand da wie gelähmt. Sie wußte nicht, wie sie wieder zum Haus hinauskam. Vor der Tür mußte sie sich auf eine Bank setzen, ihre Füße trugen sie nicht weiter. Sie versuchte, sich Trost zuzusprechen. Er war eben, unruhig wie er war, auf irgendein nächtliches Wild gegangen. Was sollte er denn dem Josef tun? Der schlief ruhig irgendwo, schüttelte sie, auf einem weichen Pfühl, und am Tage, wo alles auf war, konnte ihm ja niemand etwas tun. Das war das böse Gewissen, das ihr solchen Schrecken einjagte, und sie begrub das Gesicht in den Händen. »Walli, Walli, was ist aus dir worden?« Beschimpft, verhöhnt, erniedrigt vor den Menschen und vor Gott eine Verbrecherin. Wo war Wasser genug, sie zu reinigen? Da unten, da brauste die Ache. Die, ja, die konnte alles abwaschen. Wenn sie sich in diese kalte Flut hinabstürzte, dann war alles weggespült. Ihr Weh und ihre Schuld, das ganze unselige Ding, das nur zu Schreck und Kampf geschaffen war. Mit eins vernichtet, vorbei. Ja, das war Erlösung. Wozu sparte sie sich noch auf? In Stücke das unnütze Gehäus, das die Seele gefangen hielt, in Banden der Schuld und des Schmerzes. Sie sprang auf, aber sie konnte nicht weiter. Sie sank wieder auf die Bank zurück. Hing denn dies zertretene, erstorbene Herz immer noch mit einem unsichtbaren Faden am Leben? Da, Gott sei gelobt, ein Schritt über den Rasen. Da kam Vinzenz. Jetzt konnte sie ja mit ihm reden, jetzt konnte doch alles gut werden. »Alle Heiligen«, schrie Vinzenz auf, als sie ihm entgegentrat, »da bist du.« Er schaute sie an wie ein Gespenst. Wally sah in der Morgendämmerung, dass er bleich und verstört war. Den Stutzen hatte er über der Schulter. »Vinzenz«, sagte sie leise, »hast was geschossen?« »Ja.« »Was denn?« Sie schaute nach seiner Jagdtasche. Sie war leer. »Hochwild«, flüsterte er. Wally erbebte. »Wo hast's?« »In der Ach liegt er.« Wally fasste ihn am Arm. Ihre Augen stierten ihn an wie im Irrsinn. »Wer?« »Fragst noch?« »Der Josef«, schrie Wally auf und schlug taumelnd an die Wand. »Es war harte Arbeit«, sagte Vinzenz und wischte sich die Stirn. »Hab selber nicht gemeint, dass er mir so bald vor den Schuss kommt. Weiß der Teufel, was den in der Nacht noch umgetrieben hat. Hab denkt, ihr wollt mich früh aufmachen, dass ihr morgen gleich in Selten wär, ehe er aufstünd, und da lauft er mir schon beim ersten Schritt in Tent. Aber es war noch zu finster. Die erste Kugel hatten gefehlt und die zweite hatten nur gestreift. Schwindlig muß es ihm aber worden sein, denn auf dem Steg hat er gestrauchelt und sich am Geländer gehoben. Den Augenblick hab ich genutzt, bin von hint aufgesprungen und hab mir übers Geländer untergestoßen.« Aus Wallis Brust drang ein Stöhnen wie das Röcheln einer Sterbenden, und wie ein Geier, der sich auf seine Beute stürzt, warf sie sich plötzlich auf Vinzenz und packte ihn mit beiden Händen am Hals. »Du lügst, Vinzenz, du lügst, es ist nicht wahr, es kann nicht sein, sag, dass es nicht wahr ist, oder ich bring die um.« »Bei meiner armen Seele, es ist wahr. Was meint der Vinzenz, besinnt sich lang, wenn's was für dich zu tun gibt?« »O, du Mörder, du feiger, boshafter Meuchelmörder«, schluchzte Wally auf und ihr ganzer Körper bebte. »So hinterrücks, so heimtückisch, so niederträchtig hab ich's nicht gewollt. Im ehrlichen Kampf hab ich gemeint, sollt er sterben. Verflucht sei's in Zeit und Ewigkeit. verflucht und verworfen diesseits und jenseits. Was tue ich dir nur? Mit Nägel und Zahn sollt ihr die zerreißen. Also das ist mein Dank, knirschte Vinzenz. Hast du's mich nicht geheißen? Wenn ich dies so geheißen hätte, so, hast du's deswegen tun müssen? Fieberte Walli. Man sagt manchmal was im Zorn, was ihm nachher reut. Hätt's nicht warten können, bis die zur Besinnung kommen wär, nach dem furchtbaren Schlag? Oh, hättst nur ein paar Stunden gewartet. Aber die Bosheit hat dich trieben, und du hast nicht erwarten können, bis das auslassen dürft. So recht, jetzt schieb nur alles auf mich, murmelte Vinzenz, und hast doch dein Teil schuld, so gut wie ich. Ja, sagte Walli, ich hab's, und ich werd's mit dir büßen. Für uns zwei gibt's kein Erbarmen. Da heißt's Blut um Blut, knirschte sie, faßte Vinzenz am Kragen und riss ihn mit sich fort. Walli, lass ab von mir, was willst denn? Herrgott, ist das mein Lohn? Erbarmen, Walli, du erwürgst mich. Wohin schleppst mich denn? Wo wir zwei hinkören, war die dumpfe Antwort, und fort ging es, wie wenn ihn ein Sturmwind gefasst hätte, die Anhöhe hinan bis zum Steg, wo es jäh in die Ache hinabgeht, wo die Tat geschehen war. Da nunter war das einzige furchtbare Wort, das sie ihm ins Ohr donnerte. Wir zwei, miteinander. »Jesus Maria«, schrie Vinzenz entsetzt auf, »du hast mir's geschworen, dass du mein Weib wirst, wenn ich die Tat tu, und jetzt willst mich umbringen?« Walli schlug wieder ihre schreckliche Hohnlache auf. »Du Narr, wenn ich mich mit dir darunter stürz, sind wir zwei dann vereint auf ewig? Was? Willst dich noch wehren um dein Wolfsleben?« Und mit Riesenkraft umklammerte sie ihn und drängte ihn an das niedere Geländer, ihn mit sich hinabzureißen in die dämmergraue Tiefe. »Hilfe!« schrie Vinzenz unwillkürlich auf, und »Hilfe!« tönte es schwach, geisterhaft wie ein Echo aus der Tiefe. Walli stand wie versteinert und ließ von Vinzenz ab. Was war das? War es ein Spuk? »Hast du das gehört?« fragte sie den Vinzenz. »Es war das Echo«, stammelte er, und die Zähne schlugen ihm zusammen. »Still, noch einmal!« »Hilfe!« klang es wieder wie ein Hauch aus dem Abgrund herauf. »Alle guten Geister, das ist er, er lebt, er hängt wo, er ruft. Ja, ich komm, Josef, wart, Josef, ich komm!« schmetterte sie mit Posaunenton in die Schlucht hinab, und mit Posaunenstimme schrie sie die Schläfe heraus und flog durchs Dorf und schlug an alle Türen. Zu Hilf, es ist einer verunglückt, rettet, helft, um Gottes Barmherzigkeit willen, es geht um Leben und Tod!« Und der Schreckensruf jagte die Leute aus allen Betten. Die Fenster wurden aufgerissen. »Was ist? Was soll's?« »Die Josef, der Hagenbach ist in Abgrund gestürzt«, schrie Walli. »Seil, schafft Seil her, schnell, nur schnell, es kann schon spät sein, vielleicht ist schon spät, bis wir dort sind.« Und wie der Wind flog sie allen voran nach Hause und in die Scheuer und raffte zusammen, was da war an Stricken, und knüpfte die Stücke zusammen mit zitternden Händen. Aber wie sie auch knüpfte, Schnüre und Stränge und Seile, es waren ja immer nicht genug, in die Untiefe hinabzureichen, in der er lag, Gott weiß wo. Indessen kamen die Männer gerannt, halb noch ungläubig, halb entsetzt ob der schrecklichen Kunde, und brachten Stricke und Haken geschleppt und Laternen, denn es war, als wollte es heute nicht Tag werden. Und es war in Fragen und Rufen eine Ratlosigkeit, denn seit Menschengedenken war hier oben niemand verunglückt, und sie waren hier auf der breiten Hochebene nicht vorgesehen mit Rettungswerkzeugen wie an anderen Orten, wo schwindelnde Felspfade und tückische Klüfte und Spalten alljährliche Opfer fordern. So kamen sie zu der Unglücksstelle, und banges Grausen ergriff die Kaltblütigsten, als sie sich über das Geländer beugten und hinabschauten in die grau verschwommene Kluft, in der nichts zu sehen war als wallende Nebel, die über dem Wasser brauten. Vinzenz war verschwunden. Es war öd und totenstill weit und breit in Höhe und Tiefe. Walli schickte einen Juchschrei hinab, daß die Lüfte zitterten. Alles lauschte mit gespanntem Atem. Keine Antwort. »Josef, wo bist?« rief sie nochmals mit einer Stimme, als habe der Angstschrei der ganzen gequälten, verzagenden Menschheit sich zusammengeballt in dem einen Ton. Alles blieb still. »Er antwortet nimmer, er ist tot«, schluchzte Walli auf und warf sich verzweifelt zu Boden. »Jetzt ist alles vorbei. Vielleicht ist er nur von sich und er so schwach, dass er nimmer rufen kann«, tröstete der alte Klettermeier und raunte Walli ins Ohr. »Bäuerin, denk an die Leut!« Sie erhob sich und wischte sich das zerraufte Haar aus der Stirn. »Bindet die Strick zusammen, steht's nicht so unschlüssig da. Auf was wartet ihr denn?« Die Männer sahen sich zweifelhaft an. »Probiert muss es werden, ob er nichts finden wär«, sagte der Klettermeier. Die Männer begannen kopfschüttelnd an den Seilen zu nesteln. »Wer soll sich an dem Geknüpf runterlassen?« »Wer?« sagte Walli, und ihre dunklen Augen leuchteten geisterhaft aus dem bleichen Gesicht. »Ich werd's tun!« »Du, Walli, du bist nicht gescheit, das tragt's kaum ein, noch weniger zwei«, meinten die Männer und ließen ratlos die Arme sinken. »Da bleibt nix übrig, als man schickt in die Dörfer und lasst das Seil zusammenholen.« »Und derweil stürzt er vollends in die Tiefe, wenn ihn's Bewusstsein verlasst, und es ist spät«, schrie Walli in Verzweiflung. »I wart's nit ab, bis die kommen. Gebt her, wickelt das Geknüpf auf und zeigt, wie lang's ist. Auseinander, vorwärts!« Sie schüttelten das Gewirr von Strängen auseinander und prüften seine Länge und Stärke, und unwillkürlich griffen die Männer wieder zu. Sie wickelten das mächtige Knäuel auf, und die Anstalten fingen an, zweckvoll und planmäßig zu werden. Die Männer traten an, die Kette zu bilden. »Lang könnt's am Ende schon, aber es tragt keine zwei.« »Es braucht keine zwei tragen. Ich lass ihn allein aufziehen. Wo er Platz zum Liegen hat, hab ich auch Platz zum Stehen. So wie ich festen Fuß gefasst hab, bind ich mir den Strick los und ihn dran. Dann zieht er ihn auf, und ich wart so lang unten, bis das Seil wieder kommt.« »Das geht nit. Allein kann man ihn nit draufbringen. Denn wenn er schwach ist und von sich wär, darf er ja zerschlagen und zerschunden werden, wenn niemand bei ihm ist, der ihm hilft und ihn von der Felswand abstimmt.« Walli stand wie vom Donner gerührt. Daran hatte sie nicht gedacht. So sollte es dennoch scheitern. Sie sollte ihn nicht erreichen, als vielleicht dort unten im kalten Bett der Ache. Zwei trug das Seil nicht, das sah sie selbst ein. »In Gottes Namen«, sagte sie endlich, und trotz des Fiebers, das sie schüttelte, stand sie jetzt da, würdevoll gefasst und gebietend in ihrem festen Entschluss, gürtete sich das Seil um den Leib und nahm den Alpstock in die Hand. »So lasst's mich nunter, dass ich ihn wenigstens such. Wenn ihn findet, so bleib ich so lang bei ihm und halt ihn, bis ihr noch ein Strick zusammengebracht habt und sie uns runterlasst. Ich wart's geduldig ab da drunten, und wann ich stundenlang zwischen Erd und Himmel hängen müsst, bis das Seil kam.« Da hielt sie der alte Klettermeier zitternd am Arm. »Walli, Walli, tu's nit, sie sagen ja alle, dass das Geknüpf nit sicher sei. Wenn's dann sein muß, so lass mich nunter. Was liegt an meinem alten Leben? Wann ich auch nix helfen kann, so sieht man wenigstens, ob die Stricke fest sind. Und reißen's, so bin's nur I, der abstürzt, und nit du.« »Ja, Walli, hör auf ihn«, sagte ein anderer. »Er hat recht, tu's nit. Wart noch, besinn dich noch, bis Hilfe von der Ortschaften kommt.« Da hob Walli die Arme auf, daß alles um sie auseinanderwich. »Wie ich noch ein Kind war, hab ich mir nicht besonnen, den Geier aus dem Nest zu holen, überm Abgrund. Und ich sollt mich jetzt besinnen, den Josef zu holen? Sagt mir keiner mehr was. Ich will, ich muß zu ihm. Macht, tretet an, wickelt ab, haltet fest.« Und da war sie über das Geländer gesprungen, und die Männer, welche die Kette bildeten, mußten sich mit allen Kräften stemmen. So jäh war der Ruck an dem Seil. »Gott steh uns bei«, bekreuzigte sich Klettenmeier und rannte fort, als wäre ihm bei Wallis letzten Worten etwas eingefallen. Alles starrte mit Entsetzen ihr nach, wie sie langsam tiefer sank in das Nebelgewog hinein, bis es sie verschlungen hatte und sich über ihr schloß, vielleicht auf Nimmerwiedersehen. Lautlos wie um ein Grab standen die Leute um die Stelle herum, wo sie verschwand. Das straff gespannte Seil allein gab noch Kunde von den Bewegungen der todesmutigen Taucherin in dem Wolkenmeer. Und alle Augen hafteten auf ihm, ob es reißt, ob es sie trägt. Und so oft wieder einer der rasch geschürzten Knoten abgewickelt ward, schlug jedes Herz banger. Wird er halten? Und auf den Stirnen der die Kette bildenden Männer perlte der Schweiß, und unwillkürlich prüften die Hände beim Abwickeln noch einmal den Knoten, an dem ein Menschenleben hing. So schlich bleiern schwer Minute um Minute hin, als wäre auch die Zeit an ein Seil gebunden, das dunkle Mächte nicht losließen. Immer noch zieht und wuchtet das Seil, noch immer muß sie hängen, hat noch nicht festen Fuß gefasst. »Es geht zu End«, ruft der Letzte von der Kette. »Es wird nicht lang.« »Jesus Maria, steh uns bei«, riefen alle durcheinander. »Es langt nicht.« Nur noch wenige Ellen sind übrig, und immer noch kein Zeichen von unten, das Walli am Ziel. Die Männer drängen sich zusammen, so dicht sie können, an den Abgrund. Sie lassen nach von dem Seil, so viel noch möglich. Es nicht reichte, wenn alles umsonst wäre, und sie müssten die arme Walli wieder heraufziehen, um noch einmal den Todesweg anzutreten. Da lässt das Seil plötzlich nach. Es wird schlaff. Ein furchtbarer Augenblick. Ist es gerissen oder hat seine Last Boden gefunden? Die Weiber beten laut, die Kinder schreien. Die Männer fangen an, langsam aufzuwickeln, aber nur ein paar Hände, da widersteht das Seil. Es ist nicht gerissen, es hält. Walli hat Fuß gefasst. Und jetzt, horch, ein verhallender Ruf aus der Tiefe, und aus allen Kehlen bricht noch angstzitternd die Antwort. Wieder wird das Seil schlaff. Sie wickeln nach, das wiederholt sich ein paar Mal. Es scheint, Walli klimmt an der Felswand empor. Mittlerweile ist es Tag geworden, aber ein feiner, kalter Regen rieselt herab, und immer dichter wird das Nebelgemeng dort unten. Jetzt nimmt das Seil plötzlich eine schräge Richtung. Es zerrt stark nach rechts. Die Männer geben ihm nach und ziehen sich von der linken auf die rechte Seite des Weges. Walli scheint immer höher zu steigen. Sie müssen immer mehr aufwickeln. »Gott sei Dank«, sagten einige. »Er muss nicht so tief gefallen sein, wenn er noch so weit oben liegt. Kann er leben?« »Vielleicht sucht's nur«, meinten andere. Jetzt ein Ruck am Seil, dann ein plötzliches Nachlassen und ein markerschütternder Schrei. »Es ist gerissen«, kreischten die Leute. »Nein, es spannt sich wieder an. Vielleicht war's ein Freudenschrei. Vielleicht hat sie ihn gefunden.« Die Weiber liegen auf den Knien, selbst die Männer beten, denn wenn sie auch alle die übermütige Höchstbäuerin gehasst hatten, für die opfermutige Dirn, die da drunten im Chaos in Todesnot schwebt, bangt jeder, der ein Menschenherz in der Brust trägt. Wenn nur ein Sonnenstrahl durch den Nebel dringen wollte, nur einen Augenblick, da stehen sie alle und schauen und können nichts entdecken und müssen es der Zeit der langsam Schleichenden überlassen, was sich enthüllen wird. Das Seil steht, aber kein Ton dringt mehr von unten herauf. Ist es gerissen und hängt nur an einer Felszacke, während Walli schon zerschmettert in der Ache liegt? Warum kein Zeichen, kein Juchzer? Und noch Stunden können vergehen, ehe Hilfe von den Ortschaften kommt. Niemand wagt ein Wort zu sprechen. Alles horcht mit gespanntem Atem. Da rennt der Klettermeier herbei, rufend und winkend. »Da schaut's, was sie bringen!« Er trägt ein vollständiges Rettungsseil über die Schulter. »Unserem Herrgott sei Dank, ich hab gehört, dass sie was vom Geier gesprochen hat. Da ist mir's eingefallen, dass die Lukrat selig das Seil aufgehoben hat, woran damals der Strömminger die Walli zum Geier runtergelast hat. Und da hab ich's richtig gefunden auf dem Speicher unter dem alten Krümpel raus.« »Das ist ein Fund!« »Klettermeier, dich schickt unser Herrgott!« riefen die Leute durcheinander. »Gott geb's, dass wir's noch brauchen«, sagte der Dorfälteste und sah mutlos auf das Rettungswerkzeug. »Sie gibt kein Zeichen mehr.« »Sie zupft am Seil«, schrie der Vorderste von der Kette, und zugleich tönt ein Ruf herauf, so nah, dass man es verstehen konnte, wenn alles still war. »Nur Kai hilft da.« »Ja, ja«, schallt es jubelnd aus aller Mund. Ein eiserner Widerhaken wird als Anker an das Tau geknüpft, eine zweite Kette wird gebildet, und nun wird es hinabgesenkt in die undurchdringlich verschleierte Tiefe. Der Dorfälteste kommandiert, denn das Aufziehen der beiden Seile muss streng zusammengehen, damit Walli bei dem Verunglückten bleiben und ihn unterstützen kann. Nicht halb so tief, wie Walli zuerst gesunken war, geht das Seil nieder. Da wird es schon von unten gefasst und angehalten. »Nachlassen«, befiehlt der Älteste, »denn Walli muss ein paar Ellen frei haben, dem Josef das Seil umzugürten.« »Genug«, schallt das Kommando, und wie Soldaten auf dem Spürgang stehen die Männer und harren des Weiteren. Wieder ein paar Minuten Pause. Sie muss die Schlinge sicher und bedacht machen, damit der vielleicht leblose Körper nicht so nah am Ziel wieder in den Abgrund stürzt. »Knüpf's fest, Walli«, keucht der Klettermeier vor sich hin. »Ja, Jesus, wenn sie's nur gut anbindet«, wiederholen die Leute. Ein dreimaliger Ruck an beiden Seiten zugleich. »Aufziehen«, befiehlt der Älteste, und es ist, als zittere ihm die Stimme dabei. Die Männer beider Ketten stemmen die Füße fest in die Erde, weit hintenübergebogen, an Schenkeln, Armen und Stirnen schwellen die Adern auf, die nervigen Fäuste ziehen auf und das Aufwinden der wuchtigen Lasten beginnt. Eine furchtbare, verantwortungsvolle Arbeit. Ein Nachlassen und alles ist verloren. »Langsam«, mahnt der Älteste, »aufeinander schauen!« Es ist ein feierlicher Augenblick. Selbst die Kinder wagen nicht, sich zu rühren. Man hört nichts weit und breit als das Stöhnen der schwer arbeitenden Männer. Jetzt kommt es durch den Nebel, deutlicher, immer deutlicher. Wally taucht auf, mit einem Arm den leblosen Körper unterstützend, der in dem Rettungsseil hängt, und mit dem anderen Arm den Alpstock kraftvoll gegen die Felswand stemmend, um sich und ihn vor dem Zerschellen zu schützen. So gleichsam rudernd steigt sie aufwärts durch das Luftmeer, und jetzt endlich sind sie da, nah am Rand. Noch ein Ruck und sie können gefasst werden. »Festhalten!« kommandiert der Älteste. Jeder Atem stockt. Der letzte Augenblick ist der schwerste, wenn noch in diesem Augenblick das Seil risse. Aber nein, die Vordersten der Kette bücken sich. Sie packen sie mit sicherem Griff, die Hintermänner halten fest an den Stricken. »Auf!« stöhnt's aus dem Munde der Vorderen. Sie werden herübergeschoben. Da sind sie, auf festem Boden, und ein heulendes Freudengeschrei macht den gepressten Herzen Luft. Wally ist stumm über dem leblosen Körper Josefs zusammengesunken. Sie hört nicht, sie sieht nicht, wie alles sich um sie drängt und sie lobt und preist. Sie liegt mit dem Angesicht auf seiner Brust. Ihre Kraft ist zu Ende. In Wallys Kammer auf Wallys Bett liegt Josef bewusstlos ausgestreckt. Es ist ruhig und still um ihn her. Wally hat alles hinausgeschickt. Sie kniet vor dem Bett, hat das Gesicht in die gerungenen Hände versteckt und betet. »Herr Gott, mein Gott, erbarm dich und lass'n leben. Nimm alles, alles, aber lass'n leben. Ich will ja nichts mehr von ihm. Ich will ihn ja meiden. Ich will ihn der Afra lassen. Nur sterben soll er nicht.« Und dann steht sie wieder auf und macht ihm frische Umschläge auf den Kopf, wo das Blut aus einer klaffenden Wunde rinnt, und auf die Brust, die der Fels zerrissen hat, und wirft sich über ihn hin, als wollte sie mit ihrem Leib die Pforten schließen, aus denen sein Leben entströmt. »Oh, du armer Bur, so zerschlagen, zerbrochen. Oh, die Sünd, die Sünd. Wally, Wally, was hast du gemacht? Hättest du nicht lieber selber das Messer ins Herz gestoßen? Hättest du nicht lieber mit der Afra Hochzeit halten sehen und wärst still hingegangen und gestorben, als dass du jetzt da liegen hast und mussten verenden sehen wie ein Viech, was der Metzger schlecht getroffen hat?« So klagte sie laut hinaus, während sie ihn verband, und wühlte in ihrem Inneren mit derselben Härte gegen sich selbst, mit der sie sich sonst an anderen gerecht. Hätte sie gekonnt, sie hätte mit ihren eigenen Händen ihr Herz zerfleischt in der wilden, wahnsinnigen Reue, die sie erfasste. Da ging leise die Tür auf. Wally sah sich erstaunt um, denn sie hatte verboten, dass man sie störe. Es war der Pfarrer von Heiligkreuz. Wally stand da wie vor ihrem Richter. Bleich, bis ins Innerste erbebend. »Gott sei gelobt«, rief der alte Herr, »da ist er ja.« Er ging auf das Bett zu und betrachtete und befühlte Josef. »Du armer Tropf, du bist übel zugerichtet.« Wally biss die Zähne zusammen bei diesen Worten, um nicht laut aufzuschreien. »Wie habt ihr ihn denn wieder heraufgebracht?« fragte der Pfarrer, aber Wally konnte nicht antworten. »Nun, dem Herrn sei Dank, dass er das Ärgste verhütete in seiner Gnade«, fuhr der alte Herr fort. »Vielleicht kommt er wieder auf, und du hast wenigstens keinen Mord auf dem Gewissen, wenngleich die Absicht vor dem ewigen Richter so schwer wiegt wie die Tat.« Wally wollte sprechen. »Ich weiß alles«, sagte er streng. »Der Vinzenz war auf seiner Flucht bei mir und hat mir alles gebeichtet, von deiner Lieb und seiner Eifersucht. Ich habe ihm die Absolution verweigert und ihn in die päpstliche Armee geschickt. Dort mag er sich durch gute Dienste für den Heiligen Vater die göttliche Verzeihung erwerben oder sein Verbrechen mit dem Tode büßen. Was aber soll ich mit dir anfangen, Wally?« Er sah sie mit seinen klugen Augen durchdringend und traurig an. Da schlug Wally beide Hände vors Gesicht und schrie laut auf. »O Hochwürden, ich bin so furchtbar gestraft, dass mich kein Mensch mehr Ärger strafen kann. Da liegt, was mir's Liebste auf der ganzen Welt, und stirbt, und ich muss mir sagen, dass ich selber dran schuld bin. Kannst denn noch ein größeres Elend geben? Braucht's noch mehr?« Der Geistliche nickte mit dem Kopfe. »So weit hast du's also richtig gebracht. Ein rohes Scheit Holz bist geworden, mit dem man die Leute totschlägt. Wie ich dir's gesagt hab, so ist es gekommen. Du hast dem Messer Gottes nicht Macht über dich gelassen, und nun verwirft dich der Herr und lässt das harte Holz im Fegfeuer der Reue brennen.« »Ja, Hochwürden, so ist es. Aber ich weiß ein Wasser, was das Feuer löscht. Wann der Josef stirbt, dann springe ich in die Achen unter. Dann ist alles vorbei.« »Oh, über die Törin, meinst du, das sei ein Brand, den irdisches Wasser löschen könne? Meinst du wirklich, du kannst mit dem irdischen Leib auch die unsterbliche Seele ersäufen? Die würde in Flammenqual ewiger Reue lodern, und wenn alle Meere sich über dich ergössen.« »Was soll ich denn tun?« sagte Wally dumpf. »Was kann ich denn tun als sterben?« »Leben kannst und leiden, das ist mehr als sterben.« Wally schüttelte den Kopf. Ihre dunklen Augen starrten ohne Richtung vor sich hin. »Ich kann nicht, ich spür's, ich kann nicht leben, die seligen Fräulein stoßen mich nunter. Es ist ja alles so kommen, wie sie es mir im Traum androht haben. Da liegt der Josef zerschmettert und zerschlagen, und die muss ihm nach. Das ist so beschlossen, und das muss sich so begeben. Dagegen kann kein Mensch.« »Walli, Walli«, rief der Pfarrer und schlug entsetzt die Hände zusammen. »Was redest du, die seligen Fräulein?« »Was, selige Fräulein? Um Himmels Willen, leben wir denn in der grauen Heidenzeit, wo die Menschen noch glaubten, böse Geister trieben ihr Spiel mit ihnen? Ich will dir sagen, was die seligen Fräulein sind. Deine eigenen wilden Leidenschaften sind es. Hättest du dein maßloses, gewalttätiges Wesen bezähmen lernen, wäre der Josef nicht in den Abgrund gestürzt worden. Das ist wohlfeil, die eigene Schuld auf den Einfluss feindlicher Mächte schieben. Dafür ist der wahre Gott zu uns gekommen, um uns zu erkennen, zu lehren, dass wir das Böse in uns selbst tragen und es in uns bekämpfen müssen. Bezwingen wir uns selbst, so bezwingen wir auch die geheimnisvollen Mächte, welche selbst die Riesen der Vorzeit zum Untergang trieben, weil diese ihnen bei all ihrer Stärke keine sittliche Kraft entgegenzusetzen hatten. Und mitsamt deiner Stärke, deiner Härte und deinem Trotz bist du doch nur ein armseliges, schwaches Ding, solange du nicht kannst, was jede schlichte, einfältige Magd des Herrn vollbringt, die in strenger Klosterzucht tagtäglich ihres Herzens liebste Wünsche auf Gottes Altar opfert und sich selig preist. Hättest du nur einen Schimmer von solcher Größe in dir, du brauchtest dich vor keinem der seligen Fräulein mehr zu fürchten, und nicht deine dummen Träume schrieben dir dein Schicksal vor, sondern dein eigener, klarer, bewusster Wille. Denk einmal darüber nach, ob das nicht vornehmer wäre und größer.« Wally lehnte am Bettpfosten. Es war, als sei sie gehoben von einer neu erwachten großen Erkenntnis. »Ja«, sprach sie kurz und bestimmt und kreuzte die Arme über der hochwogenden Brust. »Ihr habt recht, Hochwürden. Ich versteh's, wie ihr es meint, und ich will's probieren.« »Ich will's probieren«, wiederholte der alte Herr. »Das hast du mir schon einmal gesagt, aber nicht gehalten.« »Diesmal halt dies, Hochwürden«, sagte Wally, und der Geistliche bewunderte im Stillen den Ausdruck, mit dem sie die wenigen Worte sprach. »Welche Bürgschaft gibst du mir dafür?« fragte er. Da legte Wally die Hand auf Josefs wunde Brust, und aus ihren Augen quollen zwei große Tränen. Kein gesprochenes Gelübde konnte mehr sagen. Der weiße Priester schwieg jetzt. Er wußte, mehr bedurfte es nicht. Der Verwundete drehte sich im Bett um und murmelte einige unverständliche Worte. Wally machte ihm einen frischen Umschlag auf den Kopf. Er öffnete die Augen halb, schloss sie aber gleich wieder und fiel in seinen todesähnlichen Schlummer zurück. »Wenn doch nur endlich der Physikus käme«, sagte Wally und setzte sich auf einen Schemel neben dem Bett. »Wie viel Uhr mag's denn sein?« Der Pfarrer sah nach der Uhr. »Wann hast du denn nach ihm geschickt?« »Früh um 5.« »Dann kann er noch nicht da sein. Es ist erst 10 Uhr, und bis Sölden sind's doch 3 Stunden.« »Erst 10 Uhr?« wiederholte Wally leise, und den Geistlichen erbarmte es, wie sie so still dasaß, die Hände im Schoß gefaltet, während ihr vor Angst das Herz schlug, dass man es hören konnte. Er beugte sich über den Kranken und befühlte ihm Kopf und Hände. »Ich meine, du könntest dich beruhigen, Wally. Der kommt mir nicht vor wie ein Sterbender.« Wally saß unbeweglich und starrte vor sich hin. »Wenn der Physikus kommt und sage, der könne am Leben bleiben, dann wünsche ich mir auf der Welt nichts weiter.« »Das ist gut gedacht, Wally, das höre ich gern«, lobte der Pfarrer. »Und nun erzähl mir auch, wie es mit Josefs Rettung gegangen ist. Das kürzt uns die Zeit ab, bis der Arzt kommt.« »Da ist nicht viel zu erzählen«, erwiderte Wally kurz. »Nun, es ist immer eine schöne Tat, die den Männern von der Sonnenplatte alle Ehre macht«, meinte der Geistliche. »Warst du denn nicht dabei?« »Freili.« »Nun sei doch nicht so einsilbig. Ich habe auf dem Heimweg mit niemandem gesprochen und weiß ja noch gar nichts. Wer hat ihn denn heraufgeholt?« »Ich.« »Gott sei mir gnädig. Du, Wally, du selbst. rief der alte Herr und schaute Wally starr vor Staunen an. »Ja, eh.« »Aber wie hast du das denn angefangen?« »Sie haben mich am Seil runtergelasst, und da hab ich ihn gefunden, zwischen Felsen und Zirbenstamm eingeklemmt. Wär das Bäumel nicht gewesen, wäre er in die Achen untergestürzt, und kein Mensch hätte mehr lebendig aufgebracht.« »Kind, das ist ja große Tat«, rief der alte Herr ganz außer sich. »Na ja«, sagte sie ruhig, fast hart, »wann ich ihn hab runterschmeißen lassen, muß ihn doch auch wieder raufholen.« »Du hast recht, das ist nicht mehr als billig«, sagte der Pfarrer mit Mühe seine Bewegung unterdrückend. »Aber es ist nichtsdestoweniger eine Tat der Sühne, die einen Teil der Schuld von deiner armen Seele nimmt.« »Das ist alles nix«, sagte Wally kopfschüttelnd, »wann er stirbt, so hab ihn doch umbracht.« »Das ist wahr, aber du hast Leben für Leben hingegeben, hast das Deine eingesetzt, um das Seine zu retten. Damit hast du gut gemacht, was du verbrochen, soweit es in deinen Kräften stand. Den Ausgang müssen wir Gott überlassen.« Ein tiefer Seufzer drang aus Wallis Brust. Sie konnte den Trost nicht empfinden, der in den Worten des Priesters lag. »Den Ausgang müssen wir Gott überlassen«, wiederholte sie aus gepresstem Herzen. Das Auge des Geistlichen ruhte mit Wohlgefallen auf ihr. Diese Seele konnte Gott nicht verwerfen, trotz ihrer schweren Mängel und Fehler. So alt er auch geworden, er hatte nicht ihresgleichen gefunden, im Guten wie im Bösen. Er schaute auf den Kranken, der in der Bewusstlosigkeit trotzig die Faust ballte. Er zürnte ihm fast, dass er das Herrlichste verschmähte, was die Erde einem Mann bieten kann. Solch eine Liebe, dass er durch seine Sprödigkeit ein Herz verhärtete, das so edel geschaffen, so großartiger Hingebung fähig war. »Du dummer Bauernbub«, brummte er unmutig zwischen den Zähnen. Wally sah ihn fragend an. Sie hatte ihn nicht verstanden. Da klopfte es an die Tür, und zugleich trat auch der Physikus herein. Wally zitterte so, dass sie sich am Bettpfosten halten mußte. Das war der Mann, an dessen Lippen für sie Erlösung und Verdammnis hing. Eine Menge Leute drängten sich mit herein, um zu hören, was er sagen würde, aber er wies sie kurz zurück. »Hier ist kein Ort für Neugierige. Der Kranke muß die äußerste Ruhe haben«, sagte er streng und schloss die Tür. Er sprach überhaupt nicht viel. Als er dem Kranken die Kopfbinde abnahm, brummte er nur zwischen den Zähnen: »Da ist schon wieder ein Verbrechen im Spiel.« Wally stand dabei, bleich und starr wie eine Bildsäule. Der Pfarrer sah sie absichtlich nicht an, er fürchtete, sie aus der Fassung zu bringen. Die Untersuchung begann. Banges Schweigen herrschte in dem kleinen Zimmer. Wally stand mit abgewandtem Gesicht am Fenster, während der Arzt den zerschundenen Körper untersuchte und die Sonde einführte. Sie hatte etwas vom Boden aufgehoben, hielt es zwischen den krampfhaft verschlungenen Händen und drückte wie zum Kuss die Lippen darauf. Es war das dornumwundene Haupt des Erlösers, den sie in der Nacht zertrümmert hatte. »Verzeih, verzeih«, betete sie in zitternder Todesangst. »Erbarm dich meiner, ich verdien's nicht, aber lass dein Erbarmen größer sein als meine Schuld.« »Keine der Wunden ist tödlich«, sagte jetzt der Arzt in seiner trockenen Art. »Der Kerl muß Knochen haben wie ein Mammut.« Jetzt verließ Wally ihre Kraft. Die zu lange angespannte Sehne riss, und laut aufschluchzend stürzte sie vor dem Bett auf die Knie und begrub das Gesicht in Josefs Kissen. »Oh, Gott sei Dank, Gott sei Dank!« »Was hat denn die?« fragte der Arzt. Der Pfarrer gab ihm ein Zeichen, das er verstand. »Nehmt euch zusammen, Höchstbäuerin, und helft mir, die Verbände anzulegen«, sagte er. Sogleich sprang Wally auf, wischte die Tränen aus den Augen und griff hilfreich zu. Der Geistliche beobachtete sie mit heimlicher Freude, wie sie dem Arzt an die Hand ging, so geschickt und umsichtig wie eine barmherzige Schwester. Sie zitterte nicht, weinte nicht mehr. Es war ein ruhiges, stilles Walten, ein rechtes Walten der Liebe. Und eine Verklärung lag dabei auf ihrer Stirn, eine Verklärung im Schmerz, dass der Pfarrer sie kaum wiedererkannte. »Die wird noch, die wird«, sagte er glückselig zu sich selbst, wie der Gärtner, der eine aufgegebene Lieblingspflanze plötzlich neue Sprösslinge treiben sieht. Als der Verband fertig war und der Arzt alles weitere anordnete, ging der Pfarrer mit ihm hinaus und Wally blieb allein bei Josef. Sie setzte sich auf den Schemel neben dem Bett und stützte die Arme auf die Knie. Er atmete jetzt ruhig und gleichmäßig. Seine Hand lag auf der Decke dicht neben ihr. Sie hätte sie küssen können, ohne sich von der Stelle zu rühren. Aber sie tat es nicht, Ihr war, als dürfe sie nun keinen Finger mehr von ihm berühren. Hätte er sterbend oder tot dagelegen, sie hätte ihn mit Küssen bedeckt wie vorhin, wo sie ihn verloren glaubte. Der Tote hätte ihr gehört, an dem Lebenden aber hatte sie kein Recht. So war er ihr gestorben in dem Augenblick, wo der Arzt sagte, dass er leben würde, und sie begrub ihn mit Todesweh in ihrem Herzen, während sie die Botschaft seiner Auferstehung empfing wie eine Botschaft der Erlösung. So saß sie lange regungslos, und ihr Auge haftete auf Josefs schönem, bleichen Antlitz. Sie litt, was ein Menschenherz leiden kann, aber sie litt geduldig. Sie seufzte nicht und klagte nicht, sie ballte nicht, wie früher, die Fäuste im Grimm ihres Schmerzes. Sie hatte das Schwerste gelernt in dieser Stunde. Sie hatte dulden gelernt. Was hätte sie denn noch für sie begehren dürfen, sie, die fast eine Mörderin geworden wäre? Wie hätte sie noch das Auge zu ihm erheben gedurft? Nein, sie wollte sich nicht mehr beklagen. »Lieber Gott, lass mich büßen, wie du magst, denn keine Strafe ist zu groß für eine, wie ich bin«, betete sie und neigte das Antlitz demütig auf die gerungenen Hände nieder. Da ward die Tür aufgerissen und mit dem Schrei »Josef, mein Josef«, stürzte ein Mädchen herein an Walli vorbei und warf sich weinend über Josef hin. Es war Afra. Walli war aufgesprungen, als hätte sie eine Schlange berührt. Einen Augenblick dauerte der Kampf in ihr, der letzte, schwerste Kampf. Sie umfasste sich gleichsam selbst mit den Armen, als wolle sie sich festhalten, um sich nicht auf das Mädchen zu stürzen und es von dem Bett, von Josef wegzureißen. So stand sie eine Weile, während Afra heftig auf Josefs Brust schluchzte. Dann fielen ihr die Arme wie gelähmt herab, und auf ihrer Stirn perlte kalter Schweiß. Was wollte sie denn? Die Afra war ja in ihrem Recht. »Afra«, sagte sie leise, »wenn du den Josef lieb hast, so sei still und ruhig und mach kei so g'schrei. Der Doktor hat gesagt, der Josef müsst Ruhe haben.« »Wer kann da schon still sei, der ein Herz im Leib hat und sieht den Buben so dalegen?« wehklagte Afra. »Du hast gut reden, du kannst schon ruhig sei. Du hast nicht so lieb gehabt, wie ich ihn hab. Die Josef ist mein alles. Wenn mir der stirbt, dann bin ich ganz alleinig auf der Welt.« »Oh, Josef, lieber Josef, wach auf! Schau mich an, nur einmal, sag noch ein Wörtel!« Und sie schüttelte ihn in ihren Armen. Aus Josefs Mund drang ein leises Stöhnen, und er lallte ein paar unverständliche Worte. Da trat Walli hinzu und faßte Afra fest, aber ruhig am Arm. In ihrem bleichen Gesicht zuckte kein Muskel. »Jetzt will ich dir was sagen, Afra. Der Josef da ist unter meiner Obhut, und ich bin verantwortlich dafür, dass alles so geschieht, wie es der Doktor gesagt hat, und das ist mein Haus, in dem du da bist. Und wenn du tust, was ich da sag, und dem Josef Ruhe lasst, wie es der Doktor will, so brauch ich mein Hausrecht, und ich schick dich vor Tür, bis du so weit zur Vernunft kommen bist, dass du die Pflege bei dem Josef übernehmen kannst. Nachher«, die Stimme zitterte ihr, »nachher lass ihn dir.« »Nur du böses Ding, du«, rief Afra leidenschaftlich, »zum Haus willst mich rauswerfen, weil ich um den Josef wein? Meinst du, es haben alle Leute so Herz wie du und können bei mir so elend dastehen wie ein Stock? Lass mich arm los, ich hab ein besseres Recht an dem Josef als du, und wenn du mich nicht schreien hören magst, so heb ich meinen Josef auf und lass ihn mir heimtragen zu mir. Da darf ich wenigstens weinen, so viel ich mag. Ich bin nur eine arme Magd, aber wenn ich mein Lebtag dafür umsonst dienen müsst, so will ich ihn lieber selbst verpflegen in meinem Stübel, als dass ich mir von dir Tür weisen lass, du stolze Höchstbäuerin, du!« Walli ließ Afras Arm los. Sie stand vor ihr mit dem bleichen Gesicht und dem Zug von Todesweh um den stummen Mund, dass Afra beschämt die Augen niederschlug, als ahne sie, dass sie ihr Unrecht getan. »Afra«, sagte Walli, »du brauchst nicht so kässig gegen mich zu sein. Ich verdien's nicht um dich, denn für dich hab ich ihn aus dem Abgrund geholt, nicht für mich. Und für dich wird er leben, nicht für mich. Schau, Afra, noch vor einer Stunde hätte ich dich eher erwürgt, ehe ich dich ans Bett da gelassen hätte. Aber jetzt ist mein Trotz gebrochen und mein Stolz und mein Herz«, hauchte sie vor sich hin. »Und so mache ich dir freiwillig Platz, denn dich hat er gern und von mir will er gar nichts wissen. Du brauchst den kranken Buben nicht forttragen zu lassen. Bleib du ruhig bei ihm da. Ich geh scho eh. Ich wär doch gange. Es könnt's da auf dem Höchsthof sein, solang's möcht. Ich werd das mit dem, dem er gehört, seinerzeit scho ausmachen. Und ich werd für euch sorgen in allem, denn es seid's alle zwei arm und könnt's nicht heiraten, wenn es nix habt. Vielleicht segnet's ihr dann später einmal die Geier Walli. Walli, Walli, rief Afra. Jesus, was denkst nur? Ich bitt dich. O Josef, Josef, wann ihr noch reden dürft. Lass gut sein, werter Walli. Sei still, dem Josefs lieb, sei still. Lass mich jetzt ruhig gehen und plag mich nit. Ich muss fort, halt mich nit auf. Aber eins bitt ich dich, pfleg ihn gut. Geld, du versprichst mir's, dass ich ruhig gehen kann. Walli, bat Afra, tu mir das nit an. Geh nit. Jesus, was wird der Josef sagen, wenn er erfahrt, dass wir dich aus deinem eigenen Haus vertrieben haben? Spar alle Wort, Afra, sagte Walli streng. Wenn ich einmal was gesagt hab, bleibt's dabei. Da könnt's kommen, was wollt. Sie ging zur Truhe und nahm Kleider und Wäsche heraus. Die schnürte sie zusammen in ein Bündel und warf es über die Schulter. Dann nahm sie aus einer Schachtel ein Päckchen Linnen. »Schau, Afra«, sagte sie, »das ist eine alte, feine Leinwand, die brauchst zum Verband, und da ist gröbere, die nimmst zur Schappi, die braucht der Doktor heut Abend, wann er wiederkommt. Schau, da ist die Scher, da musst du fingerlange Fleckeln schneiden. Mach's pünktlich, hörst? Und alle Viertelstunden musst ihm einen frischen Umschlag auf den Kopf machen, dass Tetz hinauszieht. Geld, ich kann mich darauf verlassen, dass du nix versäumst. Denk, wenn ich ihn raufgeholt hätt aus dem Abgrund und ihm müsst's erleben, dass du was versäumt hättest in der Pfleg. Und schaust, es soll elleweil hochliegen mit dem Kopf, dass es blutfrei abläuft. Schütt ihm recht immer die Kissen auf. Jetzt wird's wohl alles sein. Jetzt weiß ich nix mehr. Ach Gott, du wirst's nit heben und nit legen können wie ich. Du hast die Kraft nit. Nimm dir den Klettermeier zur Hilf, der meint's treu, und so leg ihn denn in deine Hand. Die Stimme versagte ihr. Ihre Knie zitterten. Sie vermochte kaum, das Bündel zu halten, das sie trug. Einen letzten Blick warf sie nach dem Kranken hinüber. Büt Gott! Dann war sie zur Tür hinaus. Draußen sprach der Pfarrer mit Klettermeier. Walli trat zu ihnen hin. Klettermeier, rief sie dem Knecht ins Ohr, geh hinein und hilf der Afra den Josef pflegen. Die Afra ist jetzt da an meiner Stadt. Der Josef bleibt auf dem Höchsthof, und ich geh fort. Ös soll's alle den Josef als Höchstbauern betrachten und ihm folgen, als wann ich's wär, bis sie wiederkommen, und weh euch, wenn er was zu klagen hätt. Künst dem Gesind an. Der Klettermeier hatte verstanden und schüttelte den Kopf, aber zu fragen traute er sich nicht. »Not yes, Bäuerin«, sagte er, »kommt's bald wieder.« »Nie«, sagte Walli leise. Klettermeier ging ins Haus. Walli stand vor dem Pfarrer und hielt seinen prüfenden Blick aus. »Jetzt gehört nix mehr mir, woran mein Herz hangt, als der Geier«, sagte sie erschöpft, »aber den gib ich nicht her, der muß mit mir. Komm, Hansl«, lockte sie den Vogel, der aufgedunsen und faul auf dem Spalier saß. Er kam schwerfällig zu ihr herangeflogen. »Jetzt musst du wieder fliegen, Lanne Hansl, es geht wieder fort.« »Walli«, sagte der Geistliche bekümmert, »was hast du vor?« »Hochwürden, ich muß fort. Die Afra ist drin. Geld, das seht's ein, dass ich nicht dableiben kann. Ich will ja alles tun, ich will zeitlebens arm und bloß auf der Landstraße wandern und ihm alles lassen, alles, aber nur nicht zusehen, wie er die Afra herzt, nur des nit, des kann ich nit.« Sie biss die Zähne zusammen, um die neu aufquellenden Tränen zurückzuhalten. »Und du willst ihm wirklich Haus und Hof abtreten? Weißt du auch, was du da tust, mein Kind?« »Der Höchsthof gehört nimmer mir, Hochwürden. Seit gestern weiß ich, dass am Vinzenz gehört, wenn er einen Anspruch darauf erhebt. Aber mein Vermögen, was ich sonst noch hab, soll dem Josef gehören. Wenn der Josef wegen mir lahm wird und kann sein Brot nicht mehr verdienen, es ist meine verfluchte Schuldigkeit, dass ich für ihn sorg.« »Ist's möglich, wie?« rief der Geistliche. »Dein Vater hat dich an Haus und Hof enterbt?« »Was liegt mir noch an Haus und Hof? Das Haus, in das ich gehör, ist immer bereit.« »Kind«, rief der Geistliche beunruhigt, »ich hoffe nicht, dass du dir ein Leid antun wirst.« »Nein, Hochwürden, jetzt nimmer. Ich sieh's jetzt ein, wie rechts ös in allem habt's und dass sich unser Herrgott nix abtrotzen lässt. Vielleicht, wenn er sieht, dass ich ehrlich büß, erbarmt's ihn doch und er gönnt mir meiner armen Seel Frieden.« »Nun, die Stunde sei gesegnet, wie schwer sie auch war, die deinen harten Sinn gebrochen hat. Jetzt, Walli, bist du wahrhaft groß. Aber wo gehst du hin, mein Kind? Willst du in ein barmherziges Stift? Soll ich dich zu den Karmeliterinnen bringen? Nein, Hochwürden, das tut's der Geier Walli nicht an. Ich kann mich nicht in Mauern und Zellen einsperren lassen, unter Gottes freiem Himmel, wie ich gelebt hab, will ich sterben. Ich tät meinen, durch so dicke Wände käm unser Herrgott nicht durch. Ich will büßen und beten wie in der Kirch, aber Felsen und Wolken muß ich um mir haben, und der Wind muß mir um die Ohren sausen, sonst halt ich's nicht aus. Gelt, das seht's ein. Ja, Walli, das seh ich ein, und es wäre Torheit, wollte ich dir Zwang antun. Aber wo ziehst du hin? Ich geh wieder zu meinem Vater Murzoll zurück, das ist doch mein einzige Heimat. Tu, was du nicht lassen kannst, sagte der Pfarrer. In Gottes Namen, mein Kind. Ich sehe dich ruhig scheiden, denn wohin du auch jetzt gehst, du gehst zum Vater zurück. Hoch oben auf dem einsamen Ferner, bei dem steinernen Vater, sitzt wieder das ausgestoßene einsame Menschenkind, als wär es hierher gebannt, wie ein Teil des schwindelnden Felsens, von dem es hinabschaut auf die kleine Welt dort unten, die keinen Raum hat für das große, fremde, in Wildnis und Gletscherstürmen gereifte Herz. Die Menschen haben es verjagt und verstoßen, und es hat sich erfüllt, was der Traum verheißen, dass der Berg es annahm an Kindesstatt. Den Bergen gehört es, Stein und Eis sind seine Heimat, und dennoch kann es nicht selbst versteinern, und das arme, heiße Menschenherz verblutet sich schweigend hier oben zwischen Stein und Eis. Zweimal hat die glänzende Mondescheibe zu und wieder abgenommen seit dem Tag, da Walli hier die letzte Zuflucht gesucht. Keines Talbewohners Antlitz hat sie gesehen. Nur der Pfarrer hatte den alten, gebrechlichen Leib einmal zu ihr heraufgeschleppt und ihr berichtet, dass Josef in der Genesung sei. Ferner, dass die Anzeige von Italien gekommen, Vinzenz habe sich bald nach seiner Einkleidung erschossen und ihr sein ganzes Besitztum vermacht. Da hatte sie die Hände über dem Knie gefaltet und leise gesagt, »Dem ist wohl, der hat's kurz gemacht, was beneide sie ihn.« »Aber was tust du nun mit dem vielen Geld?« hatte der Geistliche gefragt. »Wer soll denn deine unermeßlichen Besitztümer verwalten? Zugrunde darfst du sie doch nicht gehen lassen.« »Geld und Gut wie Heu, und was hilft's mir? Nicht ein glückliches Stündel kann ich mir damit kaufen. Wenn noch eine Zeit drüber hingange ist, dass ich wieder an was denken mag, dann geh hinunter nach Imst und mach's gerichtlich, dass mei Sach den Josef gehören soll. Ich halt nur so viel, dass ich mir weiter unten am Berge Glorns Haus für den Winter bauen kann, aber jetzt muss ich noch Ruhe haben, jetzt kann ich für nix sorgen. Verwaltet's mein Hab und Gut, Hochwürden, und sorgt's, dass das Gesind sei Sachrecht hat und gibt die Armen, was sie brauchen. Es soll kein Armer mehr auf der Sonnenplatten sein von heut an.« So hat sie kurz, wie am Rande des Jenseits, ihre zeitlichen Angelegenheiten geordnet. Es blieb ihr nur noch zu harren, bis ihre Stunde komme, die Stunde der Erlösung. Es war, als habe Gott ihr damals durch den Mund des Pfarrers gesagt, »Du darfst nicht zu mir kommen, als bis ich dich selbst hole.« Und nun wartet sie, bis er sie hole. Aber wie lange, wie furchtbar lange konnte das dauern? Sie blickte auf ihren gewaltigen Körper. Der war nicht angelegt auf ein frühes Ende, und doch gab es für sie ja keine Hoffnung mehr als den Tod. Sie sah es ein, dass ihr ein Leben nicht gewaltsam enden dürfe, dass der Buße geweiht sein sollte, aber sie dachte, helfen dürfe sie doch, dem lieben Gott, sie aufzulösen, wann es ihm gefalle. Und so tat sie alles, was auch den festesten Körper zerstören kann. Das war ja kein Selbstmord, wenn sie nur so viel Nahrung zu sich nahm als nötig, um nicht zu verhungern. Fasten gehört ja zum Büßen. Und wenn sie sich Tag und Nacht dem Sturm und Regen preisgab, wo selbst der Geier sich in eine Felsspalte verkroch, dass allmählich Nässe, Frost und Mangel die gesunde Natur unterwühlten. Es war kein Selbstmord, wenn sie Felsen erklomm, die wohl noch nie ein menschlicher Fuß bestiegen, nur um dem lieben Gott die Gelegenheit zu geben, dass er sie hinabstürzen könne, wenn er nur wolle. Und sie sah mit einer Art grausamer Freude nach und nach den schönen Leib verfallen. Sie fühlte ihre Kraft erlahmen. Sie sank oft müde zusammen, wenn sie weit umhergeirrt war, und wenn sie kletterte, zitterten ihr die Knie, und das Atmen wurde ihr schwer. So saß sie eines Tages müde da, auf einer der höchsten Spitzen Murzolls. Um sie her ragten weiße Zacken und Blöcke von Eis übereinander empor. Es sah aus wie ein Kirchhof im Winter, wo die beschneiten Grabsteine in Reihen nebeneinander stehen, von keinem Reis, keiner Blume mehr umrankt. unmittelbar ihr zu Füßen das grünschimmernde Eismeer mit seinen erstarrten Wogen, das sich hinabzog bis zum Übergang über das Joch. Tiefste Kirchhofsruhe lag über der regungslos erstarrten Welt hier oben. Traumhaft, von mittäglichen Dunstschleiern umwoben, lag die Ferne mit ihren unermeßlichen Gebirgszügen. Similaun, das braune Riesenhorn nebenan, ward umschmeichelt von einer kleinen, lichten Wolke, die sich kosend an ihn schmiegte, aufstieg, sich wieder senkte, um endlich an den scharfen Kanten des furchtbaren Felsens zu zerreißen, zu zerfließen. Wally lag auf dem Ellbogen gestützt und ihr Auge folgte mechanisch dem Treiben der kleinen Wolke. Die Mittagssonne stach herab auf ihren Scheitel. Der Geier saß nicht weit von ihr, putzte sich gelangweilt das Gefieder und dehnte faul die Schwingen. Plötzlich ward er unruhig, drehte wie horchend den Kopf, machte einen langen Hals und flog kreischend ein Stück höher hinauf. Wally erhob sich ein wenig, um zu sehen, was das Tier erschreckte. Da, mitten über das glatte, rissige Eismeer, kam eine menschliche Gestalt daher, gerade auf den Felsen zu, wo Wally saß. Wally erkannte die dunklen Augen, den schwarzen Schnurrbart, sah das freundliche Grüßen und Winken und hörte den Jodler, den er heraufschickte, wie einst vor Jahren, da sie ihn von der Sonnenplatten herab mit dem Fremden durch die Schlucht ziehen sah. Sie selbst noch ein hoffendes, unschuldsvolles Kind, noch nicht vom Vater verflucht und verstoßen, noch keine Brandstifterin, noch keine Mörderin. Wie eine ganze Gegend von einem Blitz erleuchtet, plötzlich mit Höhen und Tiefen aus dem Dunkel tritt, so stand wie mit einem Schlage die Kette des Verhängnisses vor ihrer Seele, und sie übersah mit Schaudern die ganze Tiefe ihres Falles. Was war sie damals, und was war sie jetzt? Was suchte, der sie damals nicht gesucht? Was suchte er jetzt bei der Gerichteten, bei der lebendig Toten? Sie stierte hinab mit unaussprechlichem Entsetzen. »Herr Gott, er kommt!« schrie sie ganz laut und klammerte sich in Todesangst an den Felsen an, als wäre es die Hand ihres steinernen Vaters. »Josef, bleib unten, nicht darauf, um Gottes Barmherzigkeit willen, kehr um, geh fort, ich kann dich nicht sehen.« Aber Josef hatte im raschen Anlauf den Felsen genommen und stieg zu ihr herauf. Wally verbarg ihr Gesicht in dem Gestein und streckte abwehrend die Hände gegen den Aufdringenden aus. »Kann man denn nirgends allein sein auf derer Welt?« schrie sie ihn an, am ganzen Leibe zitternd. »Hörst denn nit? Du sollst mich lassen. Mit mir kannst nix haben. Ich bin tot, so gut wie tot. Wo kann ich denn nit noch mal ruhig sterben?« »Wally, bist denn von Verstand?« rief Josef und riss sie mit starken Armen vom Felsen los, wie ein dran festgewachsenes Moos. »Schau mich an, Wally, um Gottes Willen, warum willst mich denn nit sehen? Ich bin's ja der Josef, dem du's Leben gerettet hast. So was tut man doch nicht für einen Menschen, den man nicht mag.« Er hielt sie in den Armen. Sie war auf ein Knie gesunken. Sie konnte weder vor noch zurück. Sie konnte sich nicht wehren. Sie war nicht mehr die Wally von einst. Sie war matt und entkräftet. Wie ein Opfertier neigte sie das Haupt gebrochenen Blickes, als habe sie der letzte Streich getroffen. »Jesus Dirndl, wie schaust aus? Was wolltest sterben? Ist dies noch die stolze Höchstbäuerin? Wally, Wally, red doch was, besinn dich doch. Das kommt davon, wenn man lebt wie er wilde. Da oben könnt man schon gar's Reden verlernen. Du bist ja ganz hinfällig worden. Komm, stütz dich auf mich, ich führ dich runter in dein Hütten. Ich bin zwar grad auch noch kein Held, aber ein bissel mehr Kräft hab ich schon noch wie du. Komm, da oben wird's einem ja schwindlig, und ich hab gar viel mit dir zu reden, Wally, gar viel.« Wally ließ sich fast willenlos Schritt für Schritt von ihm hinabführen. Ohne zu sprechen, leitete er ihren unsicheren Tritt über das Eismeer und hinab der Hütte zu. Dort aber war gerade der Hirt, und so hielt er an und ließ das Mädchen auf eine Matte von Berggras niedergleiten. Sie saß da mit gefalteten Händen, still und ergeben. Es war wohl so Gottes Wille, dass er ihr auch diese Prüfung noch schickte, und sie betete nur um Standhaftigkeit. Josef lagerte sich neben sie, stützte das Kinn auf die Hand und schaute ihr mit den glühenden Augen in das verhärmte Gesicht. »Ich hab viel an dir Guts machen, Wally«, sagte er ernst, »und ich wär schon lang komme, wenn mich der Doktor und die Pfarrer gelassen hätten, aber sie haben gesagt, es könnt mich's Leben kosten, wenn ich zu früh auf den Berg aufgestieg. Und dann hab ich denkt, es wär doch schad, denn jetzt möcht ich grad erst recht leben, Wally.« Er fasste ihre Hand. »Seit du mir's Leben gerettet hast, denn wie ich das gehört hab, da hab ich gewusst, wie's um dich steht, und so steht's um mich auch, Walli.« Er streichelte ihr sanft die Hand. Walli riss ihm im jähem Schreck die Hand weg, es versetzte ihr fast den Atem. »Josef, jetzt weiß ich, wo du hinaus willst. Du meinst jetzt, weil ich das Leben gerettet hab, müsst mich aus Dankbarkeit gern haben und am Ende gar die Afra im Stich lassen?« »Josef, das lass ich dir nicht beikommen, denn so wahr Gott im Himmel lebt, elend bin ich und schlecht, aber so schlecht doch nicht, dass ich eine Belohnung annehme, die ich nicht verdient und mir ein Herz schenken ließ wie ein Trinkgeld, ein Herz, was ich noch dazu einer anderen stehlen müsst.« »Nein, das tut die Geierwalli nicht. Gottlob, dass es doch noch was Schlechtes gibt, zu dem ich nicht fähig wär«, fügte sie leise wie für sich selbst hinzu. Und ihre ganze Kraft zusammennehmend stand sie auf und wollte der Hütte zugehen, wo der Hirt saß und sich ein Liedchen pfiff. Aber Josef hielt sie mit beiden Armen fest. »Walli, hör mich doch erst an.« »Nein, Josef«, sagte sie mit bleichen Lippen, »kein Wort mehr. Ich dank dir für deinen guten Willen, aber du hast mich halt nicht kennt.« »Walli, ich sag dir, dass du mich anhören musst. Verstehst mich? Du musst!« Er legte ihr die Hand auf die Schulter, und sein Blick haftete so gebieterisch auf ihr, dass sie wie gebrochen in sich zusammensank. »So red«, sagte sie erschöpft und setzte sich unweit von ihm auf einen Stein. »So ist recht. Jetzt sieh ich doch, dass du auch folgen kannst«, sagte er gutmütig lächelnd. Er streckte die schönen Glieder auf dem Rasen aus. Den Schoppen, den er ausgezogen hatte, legte er sich unter den Ellbogen und stützte sich darauf. Sein warmer Atem streifte Walli beim Sprechen. Sie saß regungslos mit gesenktem Blick. Allmählich trieb der innere Kampf ihr eine dunkle Röte in das Gesicht, aber äußerlich blieb sie ruhig, fast starr. »Schau, Walli, ich will dir grad alles sagen, wie's ist«, fuhr der Josef fort. »Ich hab dich nie leiden mögen, ob ich dich schon nicht kennt hab. Sie haben so viel von dir erzählt, wie herb und wild seist, und da hab ich ja gar schlechte Meinung von dir gehabt und hab nie nix von dir wissen möcht. Dass du schöne, g'schmache Dirn bist, das hab ich alleweil gesehen, aber ich hab's nicht sehen wollen. So bin ich da alleweil aus dem Weg gegangen, bis Geschicht mit der Afra passiert ist. Aber das konnte ich dir so nicht hingehen lassen. Schau, was mit der Afra tut, das tut man mir, und wenn der Afra ein Leid geschicht, so schneid's mir ins Herz. Denn, weißt, no, jetzt muss es halt doch raus. Meine Mutter wird mir's im Grab verzeihen. Die Afra, das ist meine Schwester.« Walli zuckte zusammen und schaute ihn an wie im Traum. Er schwieg einen Augenblick und trocknete sich mit dem Hemdsärmel die Stirn. »Es ist nicht recht, das ist Ausplausch, aber du musst's doch wissen, und du wirst's auch nicht weitersagen. Meine Mutter hat mir's im Sterben anvertraut, dass sie, ehe sie mein Vater kennt hat, drüben im Windschgau das Kind gehabt hat, und ich hab's ihr in die Hand nein versprochen, dass ich für das Madel als Bruder sorgen will. Deswegen hab's drüben geholt und ins Lamm gebracht, damit ich's in der Nähe hab. Aber mir Geschwister haben unser Wort gegeben, dass wir's geheim gehalten haben und unsere Mutter mit dem Grab verunglimpfen lassen. Gelt, das siehst ein, dass ich meine Schwester nicht ungestraft kränken lassen kann und für sie einstehen muß, wann ihr einst nahe tritt.« Walli saß da wie eine Bildsäule und drang nach Atem. Ihr war, als drehten sich alle Fenster und die ganze Welt um sie her. Jetzt war ihr alles klar. Jetzt verstand sie auch, was Afra an Josefs Bett gesprochen. Sie hielt sich mit beiden Händen den Kopf, als könne sie es nicht fassen. Wenn das so war, wie riesengroß wurde dann erst ihre Schuld. Nicht den herzlosen Mann, der sie um einer gemeinen Dirn willen beschimpft, den Bruder hätte sie töten lassen, der nur seine Pflicht gegen die Schwester erfüllte. Einer armen Waise hätte sie die letzte Stütze im Leben genommen, um einer Wallung blinder Eifersucht willen. »Herrgott, wenn das geschehen wär«, sagte sie zu sich selbst. Ihr schwindelte, sie begrub das Gesicht in den Händen und ein dumpfes Stöhnen drang aus ihrer Brust. Josef, der ihre Bewegung nicht beachtete, fuhr fort. »So ist's komme, dass ich mich im Lamm vor alle Leut verschworen hab. Ich wollte dein Hochmut austreiben und dir einen Schimpf antun, wie du der Afra. Und da hab ich mir den Streich miteinander auskeckt, der Afra zum Trotz, die's nicht hat haben wollen. Und es ist auch alles ganz gut gange. Aber wie wir miteinander gerungen haben und du an mein Herz gelegen hast mit deiner schönen, lieben Brust und ich dich küsst hab, da war's mir, als hätt ich Feuer im Leib. Ich hab's nicht Wort haben wollen, weil ich dir so lang Feind war, aber es ist von Stund zu Stund Ärger worden, und ich hab in der Nacht in mein Kopfkissen im Schlaf an mich presst und hab gemeint, Du seist's, und wie ich dann aufgewacht bin, da hab ich laut rausgeschrien nach dir und bin aus dem Bett gesprungen vor Jast und Hitz. Hör auf, du bringst mich um, wird der Walli wie in Flammenglut getaucht. Aber er fuhr leidenschaftlich fort. Deswegen hab ich mich noch in der Nacht aufgemacht und bin auf Sonneplatten gewandert. Das ist nur grad Sack. Ich hab dann noch vor Tag wollen an dein Fenster klopfen und hab's noch voller Freuden ausdenkt, wie schön's wär, wenn's dein verschlafenes Gesicht zum Fenster ausgestrecken tätst und ich darf dich beim Kopf nehmen und anbusseln und dich um Verzeihung bitten. Tausendmal. Und da fahrt mal Kugel am Kopf vorbei und gleich drauf eine in die Schulter und wie ich strauchel, springt einer von hinten auf mich zu und stürzt mich übers Geländer. Und ich hab schon gemeint, jetzt sei's mit der Lieb und allem vorbei. Aber da bist du komme, du Engel vom Amadel, und hast dich meiner erbarmt und mich wieder aufgeholt und für mich gesorgt. O Walli! Er warf sich vor Wallis Füße hin und legte ihr die gefalteten Hände in den Schoß. Walli, ich kann dir nicht so danken, wie ich möcht, aber wenn wir alle lieb von allen Menschen in der ganzen Welt zusammennehmen, so gäb's noch nicht so viel, als ich dich lieb hab. Jetzt brach Walli mühsam behauptete Kraft. Mit einem herzzerreißenden Schrei stieß sie Josef von sich und warf sich in wilder Verzweiflung mit dem Angesicht zur Erde. »No, so glücklich hätte ich werden können, und jetzt ist alles hin, alles, alles!« »Walli, um Gottes Willen, ich glaub wirklich, du bist irr. Was soll denn hin sein? Wenn du und ich einander gern haben, so ist ja alles gut.« »Und Josef, du weißt ja nicht, mit uns zwei kann's nie was werden.« »Oh, du weißt nicht, ich bin verworfen und verurteilt. Ich darf nie dein Weib sein. Tritt mich, schlag mich tot. Ich war's ja, der dich hat dann unterstürzen lassen.« Josef fuhr zurück vor dem furchtbaren Wort. Er wusste noch immer nicht, ob Walli nicht im Irrsinn sprach. Er war aufgesprungen und blickte entsetzt auf Walli. »Josef«, flüsterte Walli und umfasste seine Knie, »ich hab dich lieb gehabt, seit ich dich kenn, und wegen dir hab ich mein Vater aufs Hochjoch geschickt, wegen dir hab ich ihm's Haus anzündet, wegen dir bin ich 3 Jahre in der Einöd rumgeirrt und hab gehungert und gefroren und da blieb er sterben wollen, als einen anderen Mann heiraten. Und mit Afra bin ich bloß so umgegangen aus Eifersucht, weil ich gemohnt hab, sie sei dein Schatz und nimm dich mir weg. Und endlich kommst du zu mir nach lange, lange Jahr, die ich auf dich gewartet hab, ziehst mich zum Tanz auf wie ein Bräutigam. Und ich lass mich von dir küssen wie eine Braut, und dann verhöhnst mich für alle Leut, verhöhnst mich für alle Lieb und Treu, für alle Trübsal, die ich um die ausgestanden hab, und da hat sich's halt ins Gegenteil verkehrt, und ich hab Vinzenz gesagt, das soll dich umbringen.« Josef schlug beide Hände vors Gesicht. »Das ist grässlich«, sagte er leise. »In der Nacht hab ich's dann bereut«, sprach Walli weiter, »und bin hingegangen und hab's wolle verhindern, aber da war's auch schon geschehen. Und jetzt sagst du mir, dass du mich lieb gehabt hättest, und alles wär gut, wenn ich mit reinem Gewissen vor dir stehen könnt. Und das alles hab ich mir gebracht mit meiner blinden Wut. Oh, ich hab gemohnt, es gäb kein größeres Leid als das, was du mir antan hättest. Das ist aber alles nix gegen das, was ich mir selber antan hab. Aber es geschieht mir ganz recht. Es war lange still. Walli hatte die feuchte Stirn an Josefs Knie gedrückt. Ihr ganzer Körper wand sich in Todesqual. Eine bange Minute schlich über sie hin. Da griff ihr eine Hand und das Kinn und hob ihr sanft das Gesicht in die Höhe. Josefs große Augen schauten sie mit einem wunderbaren Ausdruck an. »Du arme Walli«, sagte er leise. »Josef, sei nicht so gut gegen mich«, bebte Walli auf. »Nimm deinen Stutzen und schieß mich zusammen. Ich will da stillhalten und nicht zucken und dir danken für die Guttat.« Da hob er sie vom Boden auf in seinen Armen, legte ihren Kopf an seine Brust, streichelte ihr das wirre Haar und küßte sie heiß, inbrünstig. »Und ich hab dich doch lieb«, rief er laut hinaus, daß es jubelnd von den öden Eiswänden widerhallte. Und Walli stand da, ihre Sinne kaum mächtig, still, fast zusammenbrechend unter der Flut von Glück, die über sie hinströmte. »Josef, ist es möglich? Kannst mir verzeihen? Kann mir der liebe Gott verzeihen?« flüsterte sie atemlos. »Walli, wer das alles anhören und dein vergrämtes Gesichtl anschauen und dir noch bös sein könnt, der hätt Stein statt meinem Herzen da drin. Ich bin ein harter Kerl. Aber ich kann's nicht. »Oh, mein Herrgott«, sagte Wally, und Tränen stürzten ihr aus den Augen. »Wann ich denk, dass sie das Herz hab wollen stillstehen machen?« Sie rang verzweiflungsvoll die Hände. »Oh, du guter Bur, je besser und lieber mit mir bist, desto furchtbarer packt mich die Reu. Oh, ich find nimmer Ruhe auf Erden und im Himmel. Dein Magd will ich sein, nicht dein Weib, auf deiner Schwellen will ich schlafen, nicht an deiner Seit. Arbeiten will ich für dich und dir diene, und dir tun, was ich dir an die Augen absehen kann. Und wann's mich schlagst, will ich dir die Hand küssen, und wann's mich trittst, will ich dein Knie umfassen. Und wann mir nix gönnst als ein Hauch von deinem Mund und ein Blick an der Wort, so will ich zufrieden sein. Es ist schon mehr, als ich verdien.« »Und meinst, da damit war ich zufrieden?« fragte Josef glühend. »Meinst du nur an mir im Hauch und mein Blick? Meinst, ich hielt's aus, dass du draußen auf der Schwelle liegst und ich drin? Meinst, ich machet nitz Tür auf und hole dich rein? Und meinst etwa, du bliebst draußen, wenn ich dich reinrufet?« Wally wollte sich von ihm losmachen, sie verbarg das erglühende Gesicht in den gerungenen Händen. »Sei ruhig, liebe Seel«, fuhr Josef mit seiner schönen, tiefen Stimme fort und zog sie auf seine Knie. »Sei ruhig und nimm's freudig hin, wie's unser Herrgott dir schickt. Du darfst, denn du hast ehrlich gebüßt. Plag dich nimmer mit Vorwurf, denn bei Gott, ich hab's da auch danach gemacht und dich furchtbar gereizt, hab dir dein lange Lieb und Treu mit Spott und Verachtung gelohnt. Da ist es kein Wunder, dass dir Geduld gerissen ist. Was kannst denn dafür? Du bist halt die Geierwalli. Aber es hat dich ja gleich gereut, und du hast mich wieder raufgeholt mit Todesverachtung, wo kein Mann das Courage dazu gehabt hätte. Und hast mich in dein Stübel tragen lassen und in dein Bett gelegt und hast mich pflegt, bis die dumme Afra komm ist und dich forttrieben hat, weil glaubt hast, sie sei die meinige. Nachher bist gegangen und hast dein ganzes Vermögen uns schenken wollen, dass ich Afra heiraten könnt, hast gemeint. Und bist darauf gezogen in die Einöd mit deinem schweren Kummer. Oh, du arme Seel, seit mich kennst, hast nix als Herzeleid gehabt um mich, und ich sollt dich nicht lieb haben, und wir sollten nicht glücklich sein dürfen. Nein, Wally, und wenn die ganze Welt dich verurteilte, ich fraget nix danach, ich nimm dich in Arm, und kor Mensch soll der Epps anhaben. So ist wirklich wahr, du willst mich aus meiner Not und Schand an dein Herz nehmen. Du willst dich nicht scheuen vor der wilden Geierwalli, die so viel Unheil anricht hat. Ich mich scheuen vor der Geierwalli? Ich, der Bären Josef? Nein, du liebes Kind. Und weil's noch viel wilder wärst, als bist, ich fürcht dich nicht. Ich zwing dich doch, das habe ich dir schon mal gesagt. Damals im Hass, jetzt aber sag ich's dir in der Lieb. Und wann ich dich auch nicht zwängt, und wann ich wüsst, dass du mir in die nächsten 14 Tage umbrechst, ich ließ doch nicht von dir. Ich könnt nicht von dir lassen. Ich bin 100-mal einer Gans nachgestiegen, wo ich gewusst hab, dass mich jeder Schritt das Leben kosten kann, und ich hab's doch nicht lassen. Und du, du wunderherrliche Dirn, solltest mir nicht so viel wert sein wie ihr Gams. Schau, Wally, für eine einzige Stund, in der du so bist wie heut und mich so anschaust und dich so an mich schmiegst, will ich gern sterben. Er presste sie an sich, dass ihr der Atem verging. Heut über 14 Tag bist mein Weib, und dann wirst mich nimmer umbringen. »Ich weiß es, denn jetzt kenn ich dein Herz.« Da sprang Wally auf und erhob die Arme zum Himmel. »O, du großer, grundgütiger Gott, das ist mehr als irdisches Glück. Das ist die Gnadenbotschaft, die du mir schickst.« Es war Abend geworden. Ein mildes Antlitz schaute von da oben freundlich auf sie nieder. Der volle Mond stand über den Berg. Auf den Tälern lagen die Abendschatten. Heute war es zu spät, noch hinabzusteigen. Sie gingen in die Hütte, zündeten ein Feuer an und setzten sich an den Herd. Es war ein seliges Geplauder nach jahrelangem Schweigen. Auf dem Dach träumte der Geier, er baue sich ein Nest. Der Nachtwind brauste um die Hütte, dass es klang wie Hochzeitshaufen, und durch das kleine Fenster herein blinkte ein Stern. Am anderen Morgen standen Wally und Josef zur Heimkehr bereit vor der Tür der Hütte. »Büt Gott, Vater Murzoll«, sagte Wally, und der erste Morgenstrahl ließ eine Träne auf ihrer Wange erglänzen. »Jetzt komm ich nimmer wieder zu dir. Da unten ist jetzt mein Glück. Aber ich dank dir doch, dass du mir so lang mal Heimat geben hast, wo ich heimatlos war. Und du, alte Hütten, du bleibst jetzt leer stehen. Aber wenn ich da drunt bei meinem herzlieben Mann im warmen Stübel sitz, so will ich darauf denken an dich, wie ich da oben die einsamen Nächte unter deinem Dach gefroren und geweint hab, und will alle Zeit dankbar und demütig bleiben.« Sie wandte sich und legte ihren Arm in den Josefs. »So komm, Josef, dass wir noch vor Mittag bei unserem lieben Pfarrer in Heiligkreuz sind.« »Ja, komm, ich führ dich heim, mein schönes Bräutel. Da schaut's, ihr seligen Fräulein, da hab ich sie, und sie gehört mir, euch und alle böse Geister zum Trotz.« Und der schickte einen Jodler hinaus in die blaue Ferne, der schmetterte wie eine Jubelhymne am Auferstehungstag. »Psst, still«, sagte Walli und legte ihm erschrocken die Hand auf den Mund. »Forder sie nicht heraus.« Dann aber lächelte sie mit klarem Blick. »Ach nein, es gibt ja keine seligen Fräulein und keine bösen Geister mehr. Es gibt nur Gott.« Sie drehte sich noch einmal um. Die schneeigen Gipfel der Ferne erglühten rings im Morgenschein. »Schön war's doch da oben«, sagte sie zögernden Fußes. »Tut's dir leid, dass du mit mir runter musst?« fragte Josef. »Und wenn du mit mir abgestiegst in den tiefsten Schacht unter der Erden, wo kein Tagesschimmer nein schien, so ging ich mit und hätt nit fragen noch klagen«, sagte sie, und ihre Stimme klang so wunderbar weich, dass Josef die Augen feucht wurden. Da rauschte es vom Dach der Hütte herab. »Oh, mein Hansel, dich hätt ich fast vergessen«, rief Walli. »Du«, sagte sie lächelnd zu Josef, »mit dem mußt ich aber vertragen. Ös seid's jetzt Schicksalsbrüder. Ich hab dich ja vom Felsen geholt wie ihn.« So stiegen sie hinab. Es war ein kleiner Brautzug, kein Gepränge als die goldenen Brautkronen, die die strahlende Morgensonne um ihr Haupt woben. Kein Gefolge als der Geier, der hoch in den Lüften über ihnen kreiste, aber ein schwer erkauftes, unaussprechliches Glück in der Brust. Dort oben auf der Sonnenplatte in schwindelnder Höhe, wo einst die hochlandwilde Maid verträumt herniedersah, wo sie sich später in den dämmernden Abgrund hinabließ, um den Geliebten zu retten, da ragt jetzt ein einsames Kreuz in das Blau des Himmels. Die Gemeinde hat es gestiftet zur Erinnerung an die Geierwalli und den Bären Josef, die Wohltäter der ganzen Gegend. Walli und Josef sind früh gestorben. Die Stürme, die an ihnen gerüttelt haben, hatten die Wurzeln ihres Lebens gelockert. Aber ihr Name lebt fort und wird gepriesen, so weit und so lange die Ache rauscht. Der Wanderer, der abends spät durch die Schlucht zieht, wenn es das Gebet läutet und die silberne Mondessichel über den Bergen steht, sieht wohl ein greises Paar dort oben knien. Es ist die Afra und der Benedikt Klotz, die oft von Rofen herübergekommen, bei dem Kreuz zu beten. Walli selbst hat einst ihre Herzen zusammengeführt, und sie segnen heute noch am Rande des Grabes ihr Andenken. Unten in der Schlucht umwallen weiße Nebelgestalten den Wanderer und mahnen ihn an die seligen Fräulein. Von dem Kreuz herab weht es ihn an wie eine Klage aus längst verklungenen Heldensagen, daß auch das Gewaltige wie das Schwache dahinsinkt und vergehen muß. Doch der Gedanke mag ihn trösten. Das Gewaltige kann sterben, aber nicht aussterben. Sei es im Strahlenpanzer Siegfrieds und Brunhilds oder im schlichten Bauernkittel eines Bären Josef und einer Geierwalli. Immer finden wir es wieder.